Karma verstehen. 5 Vorträge gehalten in Berlin und in Stuttgart. Und 2 Aussätze aus Lucifer 1903 und 13 Fragen und Antworten aus Lucifer und Gnosis 1904 bis 1906. Von Rudolf Steiner, gelesen von Romana Stadlober. Erster Vortrag. Berlin, 23.01.1912. Ein Leben wie ein Tag, in der Erinnerung an das große Gestern. Zweiter Vortrag, Berlin, 30.01.1912. Was mir widerstrebt hat, was mein wahres Ich ersehnt hat. Dritter Vortrag, Berlin, 5.03.1912. Das Verantwortungsgefühl, jenseits von Geburt und Tod. Vierter Vortrag, das Gefühlsgedächtnis, Besinnung auf den in uns verborgenen Menschen. Fünfter Vortrag, Stuttgart, 21.02.1912, kopernikanische Wende der Ethik, im Bewusstsein von Wiederverkörperung und Karma. Erster Aufsatz, erschienen in Lucifer 1903, Reinkarnation und Karma. Zweiter Aufsatz, erschienen in Lucifer 1903, wie Karma wirkt. Und 13 Fragen und Antworten aus Lucifer und Lucifer Gnosis 1904 bis 1906. Erster Vortrag, ein Leben wie ein Tag, in der Erinnerung an das große Gestern. Berlin, 23. Januar 1912. Meine lieben Freunde, an die Betrachtungen, die wir über geistige Wesen und Tatsachen gemacht haben und die durch die Tage der Generalversammlung unterbrochen worden sind, wird sich einiges anschließen lassen, das uns über Dinge Aufklärung gegeben hat, die mit der gegenwärtigen Entwicklung des Menschen zusammenhängen. Während die Betrachtungen, die wir im Herbst gepflegt haben, uns zu den höheren Hierarchien hinaufgeführt haben, wollen wir heute etwas betrachten, was unseren menschlichen Angelegenheiten näher liegt. Der Mensch, der sich mit Theosophie, Anthroposophie, Geisteswissenschaft befasst und sich mit ihren Grundanschauungen, das heißt mit Wiederverkörperung und Karma, bekannt macht, der wird sich vielleicht fragen, warum kommt man so schwer zu einer Anschauung jener Wesenheit im Menschen, die durch wiederholte Erdleben hindurchgeht, jener Wesenheit, die, wenn man sie erkennen würde, zu einer Einsicht in die wiederholten Erdleben und in das Karma führen müsste? Dazu muss gesagt werden, der Mensch greift heute das, was mit dieser Frage zusammenhängt, verkehrt an. Er sucht, sich durch den gewöhnlichen Verstand Aufklärung über diese Dinge zu verschaffen. Er fragt, inwiefern dieser Verstand aus den Tatsachen des Lebens Anhaltspunkte für die Idee der wiederholten Leben und des Karmas gewinnen kann. Mit einem solchen Streben, das auf bloßem Nachdenken fußt, wird der Mensch bis zu einem gewissen Punkt kommen können, aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Denn unsere Gedankenwelt, so wie sie heute beschaffen ist, ist ganz von der Einrichtung unserer physischen Organisation abhängig, die auf eine Inkarnation beschränkt ist, die wir dadurch haben, dass wir zwischen Geburt und Tod leben und diese Organisation zugeteilt erhalten. Von dieser Organisation, von der Ausgestaltung des physischen Leibes, ist das abhängig, was wir die Gedankenwelt nennen. Je scharfsinniger die Gedanken sind, je mehr sie sich auf abstrakte Gebiete einlassen, desto mehr sind sie von dem physischen Organismus abhängig, der sich auf eine Inkarnation beschränkt. Schon öfter haben wir gesagt, dass wir von all dem, was wir in der Seele erleben, am allerwenigsten unsere Gedankenwelt in die geistige Welt mitnehmen. Und was wir am schärfsten ausdenken, müssen wir am meisten zurücklassen. Was legt der Mensch ab, wenn er die Pforte des Todes durchschreitet? Zunächst seinen physischen Leib. Aber von all dem, was innerlich ist, legt er ebenso all das ab, was er an abstrakten Gedanken in seiner Seele ausgestaltet hat. Diese beiden, seinen physischen Leib und seine Gedanken, kann der Mensch am wenigsten mitnehmen, wenn er durch die Pforte des Todes schreitet. Er nimmt mit seine Triebe, seine Begierden und Leidenschaften, seine Gewohnheiten und Willensimpulse, aber am wenigsten seine Gedanken. Daraus können wir schließen, dass Gedanken so an die äußeren Organe gebunden sind, dass sie kein Werkzeug sein können, um in die Geheimnisse von Wiederverkörperung und Karma einzudringen, weil das Wahrheiten sind, die über die eine Inkarnation hinausgehen. Aber wir können bis zu einem gewissen Punkt kommen, wenn wir unser Denken dazu ausbilden, um Wiederverkörperung und Karma einzusehen. Was darüber gesagt werden kann, ist in meinen kleinen Schriften Reinkarnation und Karma und wie Karma wirkt, sowie in meiner Theosophie enthalten. Man wird kaum etwas hinzuzufügen haben aus dem, was der Intellekt einsehen kann. Diese Frage soll heute nicht erörtert werden. Heute soll uns die Frage beschäftigen, wie kann ein Mensch zu einer Überzeugung von Wiederverkörperung und Karma kommen, das heißt zu einer Anschauung, die ihm eine Art innerer Gewissheit geben kann von seinem Wesenskern. Wir kommen zu einer solchen Überzeugung dadurch, dass wir gewisse Dinge innerlich ausführen, die nicht leicht sind, aber doch ausführbar. Der erste Schritt, um in das Karma einzudringen, ist der, dass wir in gewissenhafter Art Selbsterkenntnis üben. Das besteht darin, dass wir in unser Leben zurückblicken und uns fragen, was für ein Mensch bin ich gewesen? War ich ein Mensch mit starker Neigung zum Nachdenken, ein mehr nachsinnender Mensch oder ein Mensch, der äußere Sensation geliebt hat? War ich ein Mensch, der in der Schule das Lesen gern hatte, aber nicht das Rechnen? War ich ein Kind, das oft andere Kinder geschlagen hat, sich selbst aber nicht gern hat schlagen lassen? Oder war ich ein Kind, das oft eins abgekriegt hat? Wir sollen zurückblicken und uns fragen, wozu war ich intellektuell, gefühlsmäßig und willensmäßig veranlagt? Was ist mir leicht, was ist mir schwer geworden? Was hat mich getroffen, dem ich hätte entfliehen wollen? Haben wir so eine Zeit lang auf unser Leben zurückgeblickt, dann wird es Zeit für eine intimere Erkenntnis unseres geistigen Wesenskerns. Dann sollen wir uns klar vor die Seele halten, was zu dem gehört hat, was wir nicht gern gehabt haben. Wenn wir zum Beispiel gern Dichter geworden wären, aber vom Vater gezwungen wurden, Handwerker zu werden, dann müssen wir uns klar machen, was uns in unserem Jugendleben durch das passiert ist, aus dem wir so recht hätten herauskommen wollen, dem wir hätten entfliehen wollen. Das bezieht sich auf einen Rückblick in die Vergangenheit. Wir sollen uns klar machen, was solch ein Rückblick in die Vergangenheit uns sagt. Wir machen uns ein Bild der Dinge, die uns im Leben am wenigsten gefallen haben. Es handelt sich darum, das herauszubekommen. Dann müssen wir versuchen, uns in die Vorstellung hineinzuleben, all das, was wir nicht gewollt und gewünscht haben, jetzt energisch zu wünschen und zu wollen. Wir fragen uns, wie wärest du, wenn du all das energetisch heftig gewollt hättest, was dir gegen den Strich gegangen ist? Ausschalten müssen wir dabei alles, was uns gelungen ist. Das Allerwichtigste ist, uns all das vorzustellen, bei dem wir unsere Wünsche nicht haben durchsetzen können, sodass wir uns ein Wesen schaffen, von dem wir die Vorstellung haben, dass wir es nicht gewesen sind. Und jetzt stellen wir uns mit aller Vehemenz, mit aller Intensität vor, dass wir dieses Wesen gewesen sind. Wenn es uns gelingt, uns mit diesem Wesen zu identifizieren, dann haben wir etwas Wesentliches auf dem Weg gewonnen, unseren inneren Wesenskern kennenzulernen. Denn es wird uns gerade an dem Bild, was wir uns so von der eigenen Persönlichkeit gemacht haben, etwas aufgehen, was wir in der gegenwärtigen Inkarnation nicht sind, was wir aber in sie hineingebracht haben. Wir sehen, dass von demjenigen, der sein eigenes Wesen kennenlernen soll, etwas verlangt wird, was die Menschen heute am allerwenigsten tun. Unsere Gegenwart ist gar nicht dazu veranlagt, etwas von dem durchzuführen, was da verlangt wird. In unserer Gegenwart streben die Menschen am meisten danach, sich so, wie sie sind, am allerrichtigsten zu empfinden. In früheren Zeiten, wo die Religion mehr vorherrschend war, finden wir den Menschen zerknirscht darüber, dass er nicht seinem göttlichen Urbild entspricht, dem er nachstreben soll. Das war etwas, was den Menschen zu etwas hinführte, was über Geburt und Tod hinausleitet, wenn auch nicht zu einer früheren Inkarnation. Das wird uns aufgehen, wenn wir uns das Gegenbild von dem gezeichnet haben, was wir sind. Dieses Gegenbild hat doch mit dir etwas zu tun, werden wir uns sagen. Wenn wir dieses Gegenbild haben, wird es uns verfolgen und sich so zusammenkristallisieren, dass wir uns sagen: Das Bild hat etwas mit dir zu tun, aber nicht mit deinem jetzigen Leben. Dann werden wir die Empfindung haben, dass es aus einem anderen, früheren Leben stammt. Wenn wir uns das vor die Seele führen, werden wir gewahr, wie irrtümlich die Anschauung ist, die wir uns gewöhnlich von Wiederverkörperung und Karma bilden. Wir werden es oft gehört haben, dass wenn jemand, der gut rechnen kann, einem Theosophen vor Augen tritt, dieser die Überzeugung haben wird, der war gewiss schon in seinem vorigen Leben ein guter Rechner. Viele solche Reinkarnationsreihen werden von unreifen Theosophen gebildet, die denken, auf diese Weise das Richtige zu finden. Die wirkliche Beobachtung des Geistesforschers zeigt gerade das Gegenteil. Leute, die ausgezeichnet in Mathematik und Rechnen waren, treten jetzt so auf, dass sie gar keine Begabung dafür zeigen. Wollen wir wissen, welche Begabung wir im vorigen Leben wahrscheinlich gehabt haben, so werden wir gut daran tun, darüber nachzudenken, wozu wir in diesem Leben am wenigsten fähig sind. Wir werden wahrscheinlich finden, dass wir damit im vorigen Leben brilliert haben. Ich sage wahrscheinlich, weil diese Dinge wahr sind, aber vielfach von anderen Tatsachen durchkreuzt werden. Es ist möglich, dass jemand im vorigen Leben eine besondere mathematische Begabung hatte und früh gestorben ist. Dann wird er im nächsten Leben wieder mit einer Begabung dafür geboren werden können. Es wird sich dann wie eine Fortsetzung des vorigen Lebens ausnehmen. Der früh verstorbene Mathematiker Abel wird vielleicht wieder mit einer besonderen Begabung für Mathematik geboren. Wenn sich aber eine Begabung ausgelebt hat, wird der Betreffende im nächsten Leben stumpf dagegen sein. Mir ist jemand bekannt, der schon als Schulbube die Ziffern hasste, während die anderen Fähigkeiten sehr gut ausgebildet waren, sodass seine Lehrer immer Mühe hatten, die Zensuren in den anderen Fächern herunterzudrücken, um ein Gleichmaß in seine Zensuren zu bringen und ihn von einer Klasse zur anderen zu schieben. Das rührte daher, dass er in seinem vorigen Leben ein hervorragender Mathematiker war. Wenn wir tiefer darauf eingehen, so zeigt sich die Tatsache, dass das, was wir äußerlich treiben, was wir als äußeren Beruf haben, im nächsten Leben in die innere Organbildung übergeht. Wenn jemand zum Beispiel ein guter Geometer ist, wird sich das in der nächsten Inkarnation in das Sinneswerkzeug des Auges einarbeiten. Menschen, die scharf sehen, haben das aus dem vorigen Leben so mitgenommen, dass die damalige mathematische Begabung dann in das Auge geflossen ist. Nehmen wir einen anderen Fall, wo eine Individualität besonders in architektonischen Formen gelebt hat. Was sie da erlebt hat, wirkt als Kraft im inneren Seelenleben und ziseliert besonders fein das Gehörwerkzeug aus, sodass sie dann ein Musiker wird. Sie wird nicht wieder ein Architekt, weil die Formen, die in der Architektur enthalten sind, später die innerlichen Organe aufzubauen haben. Die äußeren Fähigkeiten täuschen oft über das, was aus der vorigen Inkarnation zum Ausleben der jetzigen Begabungen geführt hat. Wie wir das wünschen müssen, was wir nicht gewünscht haben, so müssen wir über jene Fähigkeiten nachdenken, die wir am wenigsten haben. Sie können uns zu dem führen, worin wir im vorigen Leben geglänzt haben. Es liegt nahe, solche Dinge am falschen Ende anzufassen. Dass es nur der menschliche Wesenskern ist, der von Inkarnation zu Inkarnation geht, das zeigt uns das Sprachenlernen. Sonst müssten das Griechische und das Lateinische von unseren Schülern leichter erlernt werden, da diese einst ihre Muttersprachen waren. Was von außen an uns herangebracht wird, das bleibt eingeschlossen zwischen Geburt und Tod. Es geht nur in ungewandelter Form, in Form von Kräften auf die nächste Inkarnation über. Wer in einer Inkarnation eine besondere Begabung hatte, Sprachen zu lernen, der wird sie in der folgenden Inkarnation nicht haben. Dafür wird er die Begabung haben, unbefangene Urteile zu fällen, während die anderen, die eine solche Begabung in der vorigen Inkarnation nicht gehabt haben, mehr einsichtig urteilen werden. Das sind Dinge, die mit den Geheimnissen der Wiederverkörperung zusammenhängen. Gerade wenn wir auf diese Geheimnisse blicken, werden wir eine intensivere Vorstellung von dem bekommen, was im Menschen innerlich ist und von dem, was zu dem Äußeren gerechnet werden muss. Die Sprache ist heute nicht mehr innerlich. Wir können die Sprache lieben wegen des Volksgeistes, denn sie repräsentiert, aber sie ist etwas, was nur in Form von umgewandelten Kräften von einer Inkarnation zur anderen wirkt. Wenn wir solchen Dingen nachgehen und uns sagen, ich will jetzt das wünschen und wollen, was ich bisher am wenigsten gewünscht und gewollt habe, dann werden sich die Vorstellungen von dem, was wir jetzt so wünschen und wollen, zu einem Bild der vorigen Inkarnation zusammenformen. Dieses Bild wird sich mit großer Bestimmtheit ergeben, wenn wir ernst machen mit den Dingen, die jetzt charakterisiert worden sind. An der Art und Weise, wie sich die so gewonnenen Vorstellungen zusammenformen, werden wir empfinden, dieses Bild ist mir in der Zeit sehr nahe, oder wir werden empfinden, es ist weiter weg von mir. Wenn wir uns durch Ausarbeitung dieser Vorstellungen ein solches Bild vor die Seele gemalt haben, werden wir auch abschätzen können, wie stark verblasst dieses Bild ist. Wir werden das Gefühl haben, dein Vater, dein Großvater könnte dieses Bild nicht sein. Wenn wir ein solches Bild auf uns wirken lassen, bekommen wir das Gefühl, so und so viele Persönlichkeiten stehen zwischen dir und diesem Bild. Nehmen wir an, wir haben das Gefühl, zwischen dir und dem Bild stehen 12 Personen. Ein solches Gefühl bekommen wir. Wenn 12 Personen zwischen uns und dem Bild stehen, so brauchen wir bloß durch 3 zu dividieren, das ergibt 4. Damit haben wir die Zahl der Jahrhunderte, die uns von der vorigen Inkarnation trennen. Also ein Mensch, der von einem Bild, das er sich macht, die Empfindung hat, dass er durch 12 Personen von ihm getrennt ist, wird die Überzeugung gewinnen, dass seine vorige Inkarnation um 4 Jahrhunderte zurückliegt. Die meisten Menschen werden finden, dass sie auf diese Weise abschätzen können, wann sie in der vorigen Inkarnation dagewesen sind. Damit haben wir Dinge berührt, die der heutigen Menschheit so fern wie möglich liegen. Es ist gar nicht zu bezweifeln, dass wenn wir das Menschen erzählen würden, die unvorbereitet sind, diese finden würden, dass das unglaubliche Fantastereien sind. Es wird immer das Schicksal der Geisteswissenschaft sein, dass sie sich dem Althergebrachten entgegenstellen muss. Denn das Althergebrachte ist heute der ödeste, krasseste Materialismus. Gerade wenn uns Weltanschauungen so entgegentreten, als ob sie auf dem festesten Boden der Wissenschaftlichkeit stehen würden, sind sie aus dem ödesten Materialismus herausgewachsen. Weil die Geisteswissenschaft dazu bestimmt ist, in Bezug auf die materialistische Weltanschauung von Menschen zu verlangen, dass er das Entgegengesetzte von dem leistet, was er heute tut, indem sie vom Menschen verlangt, dass er seine früheren Inkarnationen suchen soll, so kann man sich denken, welchen Widerstreit sie überall erregen muss. Denn die Menschen werden nicht gerne etwas aufnehmen, was ihren Denkgewohnheiten so fern liegt wie die Geisteswissenschaft. Man wird vielleicht fragen, warum tritt diese spirituelle Weltanschauung jetzt unter die Menschen, warum nicht erst später, wenn sie reifer sein werden? Das ist so, weil kaum ein größerer Unterschied gedacht werden kann zwischen 2 Epochen wie zwischen der jetzigen und jener Epoche, in die die Menschen hineinwachsen, wenn sie wiedergeboren werden. Denn es hängt nicht von dem Menschen ab, wie sich geistige Fähigkeiten herausbilden, das hängt von dem Sinn und der Bestimmung der Erdentwicklung ab. Die Menschen, die jetzt die Träger des Kulturlebens sind, sind weit davon entfernt, an Wiederverkörperung und Karma zu glauben. aber wir sehen, wie weise gerade diese Tatsache mit dem verbunden ist, was die Menschen heute in Bezug auf ihre intellektuellen Fähigkeiten treiben und lernen. Sie werden dadurch bewirken, dass in der nächsten Inkarnation gerade das Gegenteil eintreten wird. In der nächsten Inkarnation werden diese Menschen eine starke Sehnsucht danach haben, ihre vorige Inkarnation zu erleben. Dadurch, dass sie Menschen der Jetztzeit sind, werden sie mit der starken Anlage wiedergeboren, ihre frühere Inkarnation zu erleben. Wir stehen an einer Wende, wo die Menschen sich mehr und mehr zu einer solchen Empfindung durchringen werden, wodurch sie sich sagen, unser ganzes Leben hängt in der Luft, wenn wir nicht wissen, wie das frühere Leben war. Die Menschen werden sich unter Qualen winden, wenn sie sich nicht dazu durchringen werden. Darum wird Geisteswissenschaft jetzt getrieben, als Vorbereitung für die nächste Inkarnation. Die Menschen, die jetzt Geisteswissenschaftler sind, werden dann Verständnis für Wiederverkörperung und Karma haben und dadurch eine innere Harmonie in ihrer Seele erleben. Sie werden den Wunsch haben, sich zurückzuerinnern. Die Menschen aber, die heute die Geisteswissenschaft ablehnen, werden etwas wie eine innere Qual empfinden. Sie werden ratlos, innerlich disharmonisch sein. Es wird ihnen in der nächsten Inkarnation gesagt werden müssen, du lernst erst verstehen, was dir deine Qual verursacht hat, wenn du dir im Ernst vorstellst, dass du diese Qual selbst gewollt hast. Natürlich werden sie das schwer glauben, aber ihre Nichtigkeit, ihre Öde werden sie empfinden. Und sie werden dann dem Rat folgen, stell dir vor, dass du dieses Leben, das du fliehen willst, selbst gewollt hast. Sie werden nachdenken und sich sagen, da ich in einer früheren Inkarnation so gelebt habe, dass ich gedacht habe, Unsinn, Dummheit, wie kann man glauben, dass auf dieses Leben ein anderes folgt? Weil ich Gedanken gehabt habe, die ein nächstes Leben verneint haben, nichtig gemacht zu haben, deshalb ist mein jetziges Leben nichtig. Es hat sich mein Gedanke als Kraft in mich eingepflanzt, die mein Leben öde, leer macht. So wird sich der Materialismus karmisch ausleben. Sinnvoll wird die nächste Inkarnation bei den Menschen sein, die sich heute sagen, dass dieses Leben die Wirkung des vorigen Lebens und die Ursache des nächsten Lebens ist, dass es deshalb sinnvoll und harmonisch ist. Dagegen wird das Leben öde, leer und nichtig für die Menschen sein, die selbst ihr Leben durch Ablehnung des Gedankens der Wiederverkörperung so gestaltet haben. So sehen wir, dass Gedanken nicht als solche ins nächste Leben übergehen, sondern zu Kräften umgewandelt werden. In der geistigen Welt, in dem Leben zwischen Tod und neuer Geburt, haben Gedanken, wie sie jetzt sind, keine Bedeutung, sondern erst in umgewandelter Gestalt. Mag jemand einen noch so bedeutenden Gedanken haben, wenn er durch die Pforte des Todes schreitet, so ist dieser Gedanke fort. Nur das begeisterte Gefühl dafür bleibt. Auch von der Geisteswissenschaft nimmt der Mensch nicht die Gedanken mit, sondern die Empfindungen. Gedanken als solche sind nur für die physische Welt bedeutungsvoll. In den höheren Welten werden sie zu Kräften umgewandelt. Gedanken, die die Wiederverkörperung leugnen, wandeln sich in Kräfte und werden als Qual, als Nichtigkeitsgefühl erlebt. Wenn wir uns vorstellen, dass wir etwas gern haben, gern sehen, wenn wir an einen bestimmten Ort kommen, wenn wir uns zum Beispiel daran gewöhnt haben, eine Blume im Garten blühen zu sehen, uns oft daran erfreut haben, und es kommt jemand und schneidet sie ab, wir empfinden Schmerz darüber. Geht man dem hellseherisch nach, wodurch Schmerz entsteht, so zeigt sich, dass der astralische und der ätherische Leib, die in dem physischen Leib eingeschlossen sind, an der Stelle nicht ordentlich eingreifen können, wenn dem Organismus ein Schnitt gemacht wird. So entsteht Schmerz. Die Gedanken, die sich der Mensch in der Gegenwart macht, wirken in die Zukunft hinein fort, sie werden ihm in der Zukunft als wirkende Kräfte entgegentreten. Wenn der Mensch nichts an Gedanken in die Zukunft hineinsendet, wird er nichts an Kräften des Glaubens und der Erkenntnis finden. Dann wird er das als Qual, als Lähmung empfinden. Das sind die Dinge, die uns den karmischen Verlauf klarmachen sollen. Sie müssen heute gesagt werden, um noch klarer zu sein, wie der Mensch weitere Anstalten machen kann, um sein eigenes Wesen zu erkennen. Zweiter Vortrag: Was mir widerstrebt hat, was mein wahres Ich ersehnt hat. Berlin, 30. Januar 1912. Meine lieben Freunde, die Betrachtungen, die wir heute vor 8 Tagen angestellt haben, werden vielleicht, so wie sie vorgebracht worden sind, für manchen etwas Unverständliches, etwas Befremdendes haben. Aber wenn wir heute Abend auf das eine oder das andere näher eingehen, werden wir den Dingen näher kommen können. Was war es, was wir uns am letzten Zweigabend vor die Seele geführt haben? Es war etwas Ähnliches für das Gesamtwesen des Menschen wie das, was der Mensch vollbringt, wenn er sich auf frühere Erfahrungen besinnt, wenn er sich an Erlebnisse erinnert, die er in dieser oder jener Lebenslage gehabt hat. Die Erinnerung, das Gedächtnis, umfasst Seelenerlebnisse, die dem gewöhnlichen Bewusstsein bekannt sind für das Seelenleben, das zwischen Geburt und Tod verläuft, für einen Zeitraum, der im Kindesalter beginnt. Wir wissen, dass der Mensch sich mit dem gewöhnlichen Bewusstsein nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt seiner Kindheit zurückerinnern kann. Das Frühere erfährt er durch Verwandte oder Bekannte. Wenn wir diesen Zeitraum ins Auge fassen, so sprechen wir von Erinnerung. Es ist hier nicht möglich, in feinerer Weise auf die Erinnerung, auf das Gedächtnis einzugehen. Es ist dies für unseren Zweck auch nicht nötig. Wir brauchen uns nur vor die Seele zu führen, was mit diesen Worten auf ein Sich-Besinnen auf früher gemachte Erfahrungen und Erlebnisse hingewiesen wird. Was wir das letzte Mal betrachtet haben, ist etwas Ähnliches wie das Sich-Besinnen, wie das Sich-Erinnern. Nur soll es nicht bloß für das gelten, was in diesem Leben geschehen ist, sondern es soll uns als eine weitere Erinnerung über dieses Leben hinausführen und die Gewissheit bringen, dass wir vor diesem Leben schon in einem anderen Leben da waren. Es soll in Bezug auf das frühere Leben ähnlich sein wie bei der Erinnerung in Bezug auf das jetzige Leben. Wenn ein Mensch etwas, was er gelernt hat, später aus den Tiefen seiner Seele hervorholt, um es zu verwerten, haben wir es mit dem gewöhnlichen Erinnerungsprozess zu tun. Das andere, das wir das letzte Mal betrachtet haben, ist eine ähnliche Verrichtung der Seele. Es soll etwas Ähnliches in Bezug auf ein früheres Leben eintreten, wir sollen etwas heraufquellen fühlen, was wir in einem früheren Leben erlebt haben. Nur müssen wir nicht denken, dass uns das gleich eine Vorstellung von dem geben kann, wie wir im vorigen Leben waren. Es soll uns nur eine Hilfe sein für etwas, was in die Untergründe des Bewusstseins geschwunden ist, gerade so wie die Erinnerung eine Hilfe für das jetzige Leben ist. Fassen wir kurz zusammen, was wir in Bezug auf das frühere Leben gesagt haben. Bei einiger Selbsterkenntnis fällt uns manches auf, von dem wir sagen, wir finden es begreiflich, dass es sich so ereignet hat. Wir sehen die Zusammenhänge ein und wir sagen uns, du bist ein leichtsinniger Mensch gewesen, also ist es begreiflich, dass es so gekommen ist. Es hängt mit dir zusammen. Aber es gibt auch zahlreiche Ereignisse und Erlebnisse, von denen wir uns keine Vorstellung bilden können, wie sie mit unseren Seelenkräften zusammenhängen. Wir sprechen dann von zufälligen Schicksalsschlägen, weil wir nicht sehen, wie die Dinge mit uns zusammenhängen. Es sind das die Ereignisse und Erlebnisse, von denen wir uns sagen, wir haben uns selbst mit unserem Ich aus der Lebenslage herausgerissen, in die wir hineingestellt waren. Wir sind zum Beispiel durch unsere Eltern zu einem Beruf bestimmt worden, aber wir fühlen, dass wir etwas anderes wollten. Wenn wir auf so etwas zurückblicken, so müssen wir uns sagen, wir waren in einer Lebenslage, aus der wir uns selbst durch unsere eigene Energie, durch unsere Sympathien und Antipathien herausgerissen haben. Es ist von einer solchen Umwendung die Rede, die wir selbst gewünscht und gewollt haben, die wir selbst durch eigenen Willensimpuls herbeigeführt haben. Wir dürfen bei einer solchen Rückerinnerung nur das ins Auge fassen, was uns tatsächlich im Leben geschehen ist. Wenn jemand, der Seefahrer geworden ist, meint, seinen Beruf verfehlt zu haben, so kommt ein solcher Impuls nicht in Betracht. Er kommt nur in Betracht, wo eine tatsächliche Umwendung der Lebenslage herbeigeführt worden ist. Wir sollen das nicht so auffassen, als ob bei einer solchen Umwendung ein reuiges Zurückkehren eintreten sollte, als ob man reuig in die alte Lebenslage zurückkehren wollte. Nicht um praktische Konsequenzen handelt es sich, sondern um ein sich Besinnen. Und dann sagen wir uns, ich will mich energisch besinnen und nicht sagen, es trat zufällig an mich heran, sondern ich will mich der folgenden Vorstellung hingeben. Ich stelle mir vor, dass das, was ich damals nicht gewollt habe, etwas gewesen ist, in das ich mich mit meiner stärksten Sympathie hineingestellt habe. Wir sagen uns, dass wir das mit aller Gewalt gewollt haben. Probeweise sollen wir uns das vorstellen, aber mit aller Energie, von den Dingen, von denen wir gedacht haben, sie seien Zufälligkeiten, stellen wir uns vor, wir haben sie selbst herbeigeführt. Zum Beispiel, ein Mauerstein ist damals auf meine Schulter gefallen und hat Schmerz verursacht. Jetzt soll ich in mir die Vorstellung erwecken, ich bin selbst aufs Dach gestiegen, habe den Stein gelockert, bin dann schnell wieder heruntergerannt, um ihn auf mich fallen zu lassen. Das klingt grotesk, aber wir erreichen etwas dadurch, dass wir eine solche Vorstellung hervorrufen, dass wir uns in eine Seelenstimmung versetzen, als ob wir das gewollt hätten, als ob wir selbst uns aus etwas herausgerissen hätten. Es erfolgt natürlich nichts, wenn wir es nur ein-, zwei- oder dreimal machen, wohl aber, wenn wir es immer wieder machen. Wir müssen das Bild eines Menschen konstruieren, der all das gewollt hat, dem wir entfliehen wollten. Dann machen wir die eigentümliche Erfahrung, dass uns dieses Menschenbild nicht mehr loslässt. Es macht auf uns einen merkwürdigen Eindruck, als wäre es etwas, was mit uns zu tun hat. Und wenn wir uns etwas Feinheit in Bezug auf solche Übungen aneignen, werden wir eine Ähnlichkeit finden zwischen einem solchen Bild und einer Erinnerungsvorstellung, die wir aus dem Gedächtnis hervorholen. Was wir unter Erinnerungsvorstellung verstehen, ist etwas rein Äußerliches, Verstandesmäßiges, aber das, was wir da aus der Seele herausholen, trägt den Stempel des Gefühlsmäßigen. Wir fühlen etwas gegenüber dem Bild, was wir uns da konstruiert haben. Auf dieses Fühlen kommt es an. Wenn wir das immer und immer wiederholen, so ergibt sich erfahrungsgemäß die Erkenntnis, dass das Bild, das wir uns konstruiert haben, zu etwas anderem wird, wie auch die Erinnerungsvorstellung zu etwas anderem wird. Nicht um das handelt es sich, was man sich vorstellt, sondern um den Verwandlungsprozess, der vor sich geht. Es ist ungefähr derselbe Prozess, wie wenn man sich auf einen Namen besinnt. Man druckst und druckst, man sagt Nussbaumer, nein, das ist es nicht. Dann gesellt sich wie von innen heraus der richtige Name. Nussdörfer, das ist es. Die Namen korrigieren sich gegenseitig. Wir haben von diesem Zurechtrücken, von diesem Sich-Ändern das Gefühl, da hast du etwas, was zu dir gehört. Du hast etwas erlangt, was in dir steckt, was aber nicht in dieser Inkarnation gewesen sein kann. Dann ergibt sich mit innerer Deutlichkeit, dass so etwas weit zurückliegt. Nur müssen wir verstehen, dass wir es mit einer anderen Form von Erinnerung zu tun haben. Die gewöhnliche Erinnerungsform können wir als eine Vorstellungserinnerung bezeichnen. Diese zweite Form von Erinnerung dagegen ist eine Empfindungserinnerung, eine Gefühlserinnerung. Diese Bezeichnung hat ihre Berechtigung, wenn wir bedenken, dass unsere gewöhnliche Erinnerung eine Art von Vorstellung ist, zu der das Gefühl nur schwach hinzukommt. Es taucht ein schmerzliches Ereignis der Vergangenheit auf und malt sich bildlich ab, aber den Schmerz von damals fühlen wir in der Erinnerung nicht mehr, er ist getilgt. Selbstverständlich gibt es da verschiedene Grade, aber im Allgemeinen ist das richtig. Daraus erkennen wir, dass für unsere gegenwärtige Inkarnation das Erinnern ein Vorstellungserinnern ist, weil das Gefühl nicht wieder so intensiv ist. Wenn dagegen die anderen Erinnerungen auftauchen, die von Gefühls- und Willensimpulsen herstammen, lassen sie sich gar nicht mit den ersteren vergleichen. Wir sollen den großen Unterschied merken zwischen diesen beiden Erinnerungsformen. Der einen, die nur für die gegenwärtige Inkarnation gilt, und der zweiten, die in sich schließt, was aus früheren Inkarnationen herrührt. Wir können ein Beispiel nehmen, um dies zu zeigen. Denken wir an einen Menschen, der seine Memoiren schreibt. Nehmen wir Bismarck, der über die Zeit schreibt, wo er 1866 den Krieg vorbereitet hat. Stellen wir uns vor, was in Bismarcks Seele damals gelebt hat, als er gegen eine Welt von Vorurteilen und Kritik die Geschicke lenkte. Und was später in seiner Seele vorgegangen ist, als er diese Ereignisse niederschrieb. Es wird jedem klar sein, welcher Unterschied da ist zwischen den beiden Vorstellungen. Denen an jenen kritischen Tagen selbst und jenen, als er seine Memoiren Erinnerungen niederschrieb. Das wird jeder an der Verblasstheit merken. Hier haben wir den großen Unterschied zwischen gedankenmäßigen Vorstellen und gefühlsmäßigen Vorstellen. Diejenigen, die schon ein wenig an die Geisteswissenschaft herangekommen sind, werden es verstehen, wenn gesagt wird, dass unser Vorstellen, wenn es gedankenmäßig in unserem Seelenleben ist und von der äußeren Welt angeregt ist, dass es nur eine Bedeutung hat für diese Inkarnation. Alles sinnliche Wahrnehmen, auch alles Hoffen und Fürchten, wenn es nur in der Vorstellung lebt, ist sehr bald verschwunden nach dem Tod. Es gehört dem einen Leben an, es bleibt nicht. Wir haben schon erwähnt, dass die Vorstellungen, die wir uns im Leben in der physischen Welt aneignen und die in der Sprache zum Ausdruck kommen, nur für die eine Inkarnation Geltung haben. Es mögen viele Gymnasiasten sein, die im alten Griechenland verkörpert waren. Es wird ihnen darum nicht leichter gemacht, das Griechische in dieser Inkarnation zu lernen. Das Schicksal der Seele ist in Bezug auf die Sprache dasselbe wie in Bezug auf die Vorstellungen. Die Sprache ist eine Verkörperung des Vorstellungslebens und alle Vorstellungen, die in uns leben, haben Bezug auf die physische Welt. Selbst die Vorstellungen über die überphysische Welt sind gefärbt von den Eindrücken der physischen Welt und von den Vorstellungen dieses Lebens. Wir müssen sie durch diese Einkleidung hindurchsehen lernen, nur das kann uns weiterbringen. Nach dem Tod bilden wir uns keine Begriffe und Vorstellungen. Wir sehen sie. Sie sind Wahrnehmungen wie Farben und Töne in der physischen Welt. Rot, blau, grün kann der Mensch nicht so sehen wie in der physischen Welt. Aber das, was er sich hier begriffsmäßig vorstellt, was hier nur durch den Schleier der Vorstellung gesehen werden kann, das liegt in den höheren Welten erschleiert da. Die Begriffe haben da ein entkörpertes Leben. Der Materialist hält die Bilder der physischen Welt für das Reale. All das, was die Sinne geben, gehört der physischen Welt an, aber all das, was wir uns durch Begriffe aneignen, die das Äußere, das Materielle aufdröseln, das ist für weitere Inkarnationen. Wir müssen uns davon kurieren, dass das, was wir für bloße Begriffe ansehen, nur für das physische Leben gilt. Es ist etwas anderes dahinter, wie das triviale Beispiel des Wolfes zeigt, der in seiner Natur ein Wolf bleibt, wenn er auch noch so viele Lämmer in sich aufgenommen hat. Da ist es handgreiflich. Das, was der Begriff am Äußeren aufdröselt, das ist die Realität. Die Begriffsform stirbt, wenn wir durch die Pforte des Todes gehen, aber was im Begriff ist, was als Begriffsinhalt in uns lebt, das wird dann wahrgenommen. Der Inhalt bleibt, nur die Form, nur der Vorstellungscharakter verschwindet. Wir sollen nicht denken, dass der Mensch nach dem Tode ohne den Inhalt der Begriffe ist. Dieser geht über das Bewusstsein hinaus. Nur die Form, in der wir die Vorstellungen ausgearbeitet haben, hat Bedeutung lediglich für die physische Welt. Aus diesem Bewusstsein heraus hat Hebel einmal den Plan zu einem Drama in sein Tagebuch geschrieben. Ein Gymnasiast, der wiederverkörperte Platon ist, weiß am schlechtesten über ihn Bescheid. Das ist ein Hinweis darauf, dass das Gedankengebäude, das in Platon gelebt hat, nicht hinüberlebt in neue Inkarnationen. Um darüber vernünftige Gedanken zu haben, müssen wir unser Seelenleben betrachten und fragen, was tragen wir für Seeleninhalte mit uns herum? Zuerst haben wir unsere Vorstellungen. Diese führen zu Gefühlen und Willensimpulsen, aber das hindert nicht, dass wir von einem besonderen Vorstellungsleben in unserer Seele sprechen. Es gibt Menschen, die, wenn sie Vorstellungen haben, gleich zu Gefühlen und Taten übergehen, aber wir können trotzdem das Vorstellungsleben und von dem Gefühlsleben trennen. Zweitens haben wir die Gefühlsinhalte. In vielgestaltiger Weise treten die Gefühle auf, in dem Gegensatz von Sympathie und Antipathie, von Liebe und Hass. Es gibt Gefühle, die wir als Erregung begreifen können, die eine Anspannung und eine Entspannung bewirken. Wir dürfen diese nicht mit Sympathie und Antipathie zusammenwerfen. Anspannung und Entspannung sind etwas anderes. Wir müssten viel reden, wenn wir alle Gefühlsgattungen und Inhalte anführen wollten. Zum Beispiel sind die Gefühle für das Schöne und das Hässliche, für das Gute und das Böse besondere Gattungen des Gefühlslebens. Wir haben einen anderen Gefühlston gegenüber dem Guten und dem Bösen als gegenüber der Sympathie und der Antipathie und so weiter. Drittens haben wir in uns die Willensimpulse, alle Arten des Willenslebens. Wir dürfen das nicht zusammenwerfen. Unser Gefühlsleben, das innerhalb unseres Seelenlebens beschlossen bleibt, und ein Willensimpuls, der sich in Taten nach außen ausdrückt. Ein Gefühl über Gutes oder Böses kann bloß ein inneres Erlebnis bleiben. Es kann sich aber auch nach außen ausdrücken. Dann ist es etwas anderes. Wir müssen unterscheiden zwischen dem, was wir als gut oder böse in unserer eigenen Seele empfinden, und dem, von dem wir uns zum Handeln gedrängt fühlen. Wir müssen zwischen Gefühls- und Willensimpulsen unterscheiden, obwohl es überall Übergänge gibt. So wie es Menschen gibt, die gar nicht zu einer reinen Vorstellung kommen, weil sie nur hin und her geworfen werden in ihrem Gefühlsleben, so gibt es auch solche Menschen, die von einer Handlung gar nicht lassen können. Wenn Sie etwas sehen, wollen Sie gleich eine Handlung daraus machen. So entsteht zum Beispiel, was man als Kleptomanie, Stehlsucht, bezeichnet. Da ist kein richtiges Verhältnis zwischen Vorstellungs-, Gefühls- und Willensleben. Wir leben also mit Vorstellungen, Gefühlen und Willensimpulsen. Das Vorstellungsleben ist an die eine Inkarnation zwischen Geburt und Tod gebunden, die Gefühle und das Willensleben nicht. Wer das behaupten wollte, wäre im Irrtum. Wir sehen das bei der Entwicklung des Kindes. In seinem Vorstellungsleben ist es noch ganz dumpf, aber in Bezug auf seine Gefühls- und Willensimpulse hat es ausgesprochene Sympathien und Antipathien. Schopenhauer sagt, dass der Charakter bleibt, dass er sich nicht ändert im Leben. Das ist aber falsch, er kann geändert werden. Es verhält sich mit unserem Charakter nicht wie mit unseren Vorstellungen. Wir treten in eine Inkarnation mit einer bestimmten Konfiguration unserer Gefühle und Willensimpulse ein, die wir aus früheren Inkarnationen mitgebracht haben. Wir können schon ahnen, dass wir sie mitgebracht haben. Fassen wir ins Auge, was wir über das vorstellungsmäßige und das gefühlsmäßige Gedächtnis gesagt haben. Alles, was wir in unseren Vorstellungen entwickeln, kann nicht den Eindruck hervorbringen, da hast du etwas in dir, was schon vor deiner Geburt in dir war. Sehen wir über die Vorstellungen hinaus, dann kommen wir zu der Besinnung, zu der Erinnerung. Wie müssen wir uns mit Bezug auf das frühere Leben besinnen? Wir haben gesagt, wir dürfen nicht bei der vorstellungsmäßigen Erinnerung stehen bleiben, sondern wir müssen eine Persönlichkeit vor uns hinstellen, die das alles gefühlsmäßig gewollt hat, was wir als zufällig empfunden oder gehasst haben. Es ist ein Sich-Hineinleben in andere Seelenkräfte, es ist eine ganz bestimmte Art des Sich-Erinnerns. Aus der Lebenspraxis haben wir wünschend, wollend einen Seeleninhalt zu entwickeln, der sich aus unserem Seelenleben rechtfertigen lässt. Das war in allen okkulten Schulen bekannt. Wir müssen uns klar sein, dass wir aus unserem Gefühls- und Willensleben einen besonderen Inhalt entwickeln, der der Vorstellung ähnlich ist, aber nicht bei der Vorstellung bleibt. Allmählich führt uns das über das eine Leben zwischen Geburt und Tod hinaus. Es muss betont werden, dass der so gekennzeichnete Weg ein guter und absolut sicherer ist, aber auch ein entsagungsvoller. Es ist leichter, sich einzubilden, dass man Marie Antoinette oder Friedrich der Große war. Kommen wir aber auf dem beschriebenen Weg zu einem Bild, so sind wir meistens enttäuscht. Wir können uns immer etwas vormachen, deshalb ist es nötig, die Wirklichkeit von der Fantasie zu unterscheiden. In einer süddeutschen Stadt wurde bei einer Fragenbeantwortung gesagt, alles in der Theosophie beruht auf Suggestion. Warum sollte das nicht wahr sein, was man sich mit der gehörigen Lebendigkeit vor die Seele malt? Ebenso wie jemand, der stark an Limonade denkt, sie auch zu schmecken glaubt, so kann es auch mit geistigen Vorstellungen sein. Dieser Einwand kann gemacht werden, aber das Leben widerlegt ihn. Derjenige, der ihn macht, hat nur nicht verstanden, die Sache zu Ende zu denken. Man hat noch nie gehört, dass jemand mit einer bloß vorgestellten Limonade seinen Durst gelöscht hat. Wir müssen mit einem solchen Erleben bis zum Ende gehen und das können wir nur im unmittelbaren Leben erfahren. Da stellt sich mit Notwendigkeit die Erinnerungsvorstellung so ein, dass wir uns sagen, das hast du wirklich erlebt, nicht nur dir eingebildet. Ebenso ist es bei der Gefühlsvorstellung. Mit derselben Notwendigkeit sagen wir uns, was dir da aus den Seelengründen herauftaucht, das ist das Bild deines früheren Lebens. Theoretisch lässt sich das weder widerlegen noch beweisen. Nur durch eine sorgfältige Seelenentwicklung können wir uns eine gesunde Überzeugung von der Art und Weise verschaffen, wie eine frühere Inkarnation in unser gegenwärtiges Leben hineinleuchtet, sodass wir bei gewissen Erlebnissen wissen, das war schon einmal da. Es gibt aber auch andere Erlebnisse in unserem Leben, von denen wir nicht sagen können, dass sie Erinnerungen an etwas Durchlebtes sind, denn unser früheres Leben erklärt uns nicht, was sie sind. Ich will heute nur ein typisches Beispiel hinstellen, aber solche Erlebnisse können sich auch tausenderlei Weise abspielen. Ein Mensch geht in einen Wald, vergisst aber, da er in Gedanken versunken ist, dass es ein Waldweg ist, der an einen Abgrund angrenzt. Er sieht, ohne an den Abgrund zu denken, etwas, was ihn ungemein interessiert, auf das er seine ganze Aufmerksamkeit wendet. Er geht darauf los, 2 Schritte noch und er hätte in den Abgrund stürzen müssen. In dem Augenblick aber hört er eine Stimme. Bleib stehen! Er bleibt wie angenagelt stehen und denkt, es sei jemand da, der sich seiner angenommen hat. Er sieht sich um, es ist niemand da. Der Materialist wird sagen, das ist ein Glücksfall, eine Gehörhalluzination gewesen. Es ist aber auch möglich, anders darüber zu denken. Man kann sich sagen, durch Vorgänge in der geistigen Welt ist hier eine karmische Wende eingetreten. Du hast dein Leben als neues Geschenk erhalten und verdankst es jenen Mächten, die hinter der physischen Welt tätig sind. Solch ein Erlebnis können viele Menschen in der Gegenwart haben. Es tritt in das Leben vieler ein, aber sie haben nicht die Aufmerksamkeit dafür und sehen darüber hinweg. Es ist eine erwiesene Tatsache, dass Menschen oft sogar über das Tägliche, das um sie vorgeht, hinwegsehen. Wie unaufmerksam die Menschen sind, sieht man aus folgender wahren Geschichte. In einem Land mussten wegen eines neuen Gesetzes ältere Lehrer geprüft werden. Der Schulinspektor, der sehr human war, beschloss, diese nur nach dem zu fragen, was in den Büchern steht, aus denen sie Jahr um Jahr selber unterrichtet hatten. Aber die weitaus größte Mehrzahl wusste nichts von dem, was sie die Schüler selbst seit Jahren lehrten. Es kommt ein solches Ereignis oft vor, es ist sogar typisch zu nennen. Aber nur bei einer sinnigen Selbstbetrachtung findet man es heraus. Und hier können wir von einer Art Lebensfrömmigkeit sprechen, die einem Gefühl entspringt, das wir ein Gutes nennen können, dass man dieses geschenkte Leben besonders anzuwenden hat. Diese karmische Wende kann dem Menschen sagen, es ist dir durch Gnade ein weiteres Leben gegeben worden, das erste war verwirkt. Da kommt auf den Menschen etwas zu, was er so erlebt, dass er fühlt, dieses Ereignis ist nicht etwas, was ich in früheren Inkarnationen erlebt habe. Heute habe ich dies nur andeuten wollen, später werden wir Gelegenheit haben, genaueres darüber zu hören. Wie das jetzt angedeutet worden ist, so beruft ein großer Eingeweihter der heutigen Zeit diejenigen, die er einweihen will. Solch eine Stimme ist keine Halluzination, ist nicht zufällig, wie die heutige Kultur sagt. Christian Rosenkreuz spricht so, wenn er seine Schar auserwählt, so ergeht sein Ruf an seine Schüler. Das ist die besondere Art, die vom 13. Jahrhundert an die menschlichen Inkarnation gegeben wird. Dem Menschen, der solches erlebt, ist es ein Markstein, ein Zeichen, durch das er verstehen kann, dass er sich in die geistige Welt und in die geisteswissenschaftliche Strömung hineinstellen soll. Wer es jetzt in dieser Inkarnation nicht beachtet, dem wird in der folgenden Inkarnation durch noch andere Erkenntnisfähigkeiten das Verstehen gegeben werden. Denn die Seelenkräfte bleiben nicht stehen, sie entwickeln sich. So hat dieser Eingeweihte gegenüber seinen Schülern gehandelt und den, der auf seine Stimme achtet, zu einem Menschen bestimmt, der zu ihm gehört. Man bezeichnet ein solches Lebensereignis als ein Eingeweihtwerden. Zwischen Tod und neuer Geburt werden wir noch wichtigere Seelenerlebnisse haben als zwischen Geburt und Tod. In vielen Fällen ist es so, dass Menschen schon in ihrer letzten Inkarnation berufen worden sind. Aber die meisten werden zwischen Tod und neuer Geburt berufen. Nicht aus sensationellen Gründen und nicht um dieses Ereignis hervorzurufen, sage ich dies, sondern um darauf aufmerksam zu machen. Ich sage das aus der Erfahrung heraus, dass Dinge, die nur einmal gesagt werden, leicht vergessen werden. Aus diesem Grund sage ich wesentliche Dinge ein paar Mal. Das allein macht es, dass ich mich oft wiederhole. Viele Menschen haben so etwas durchgemacht, haben ein solches Ereignis erlebt. Es liegt nicht daran, dass man es nicht erlebt hat, sondern daran, dass man dem nicht die nötige Aufmerksamkeit zugewendet hat. Es soll dies als ein Trost gegeben werden, sodass niemand sagt, ich habe so etwas nicht erlebt, mir ist so etwas nicht zuteil geworden. Niemand soll sich bedrückt fühlen, jeder soll sich angeregt fühlen, in dieser Richtung nachzudenken. Solche Dinge werden erzählt, um wieder und wieder darauf aufmerksam zu machen, dass wir nicht in abstrakter, sondern in konkreter Weise eine Beziehung unserer Seele zu den geistigen Welten finden sollen, sodass wir solche Dinge nicht bloß wissen, sondern aus ihnen Kraft holen. Wir sollen so durch das Leben gehen, dass wir die Dinge nicht nur abstrakt betrachten, sondern auch auf die konkreten Zusammenhänge aufmerksam werden. Nicht nur auf das Denken über das, was die Sinne bewirken, kommt es an, sondern solche Dinge haben wir so zu erleben, dass sie uns sagen, so bist du konkret in das Leben hineingestellt. Die geisteswissenschaftliche Weltanschauung unterscheidet sich von einer theoretischen Weltanschauung dadurch, dass sie uns zeigt, so stehst du individuell zu den geistigen Welten. Das ist deine Zugehörigkeit zu dem Geistigen des Makrokosmos. Dritter Vortrag, das Verantwortungsgefühl, jenseits von Geburt und Tod, Berlin, 5. März 1912. Meine lieben Freunde, wir haben hier schon jahrelang geisteswissenschaftliche Wahrheiten betrachtet. Wir haben versucht, uns von den verschiedensten Richtungen her dem zu nähern, was wir Theosophie nennen. Es wird sich empfehlen, im Verlauf der Betrachtungen, die wir zuletzt hier angestellt haben und noch anstellen werden, einmal die Frage aufzuwerfen, was Theosophie den Menschen der Gegenwart überhaupt geben kann. Was sie enthält, davon wissen wir ein gut Stück durch unsere Betrachtungen und wir können daher an die Frage herantreten, was kann Theosophie den Menschen der Gegenwart geben? Wir müssen vor allen Dingen darauf bedacht sein, das theosophische Leben, die theosophische Bewegung scharf zu trennen von irgendeiner gesellschaftlichen Einrichtung, von irgendeiner theosophischen Gesellschaft. Das Leben wird natürlich immer notwendig machen, dass diejenigen, die Theosophie treiben wollen, sich vereinigen in irgendeiner Art. Aber das ist mehr durch das außerhalb der Theosophie stehende Leben notwendig, als durch etwas innerhalb der Theosophie selbst. Theosophie, Anthroposophie kann so verkündet werden, wie Mathematik oder Chemie unter den Menschen verkündet werden. Es können die Menschen zu den anthroposophischen Wahrheiten so herankommen, wie sie an Mathematik oder Chemie herankommen. Wie dann die Seele des Einzelnen die Anthroposophie aufnimmt und zum Impuls des Lebens macht, das ist Sache jedes Einzelnen. Eine theosophische Gesellschaft macht bloß die Tatsache notwendig, dass Theosophie als eine völlig neue Erkenntnis vom Geistesleben unserer Gegenwart aufgenommen werden soll, sodass die Menschen nicht nur die allgemeine Seelenverfassung der Gegenwart brauchen, um die Theosophie auf sich wirken zu lassen, sondern auch eine besondere Vorbereitung des Denkens und des Fühlens. Eine solche Vorbereitung kann nur durch das Zusammenleben in Zweigen und dergleichen angeeignet werden. Da eignen wir uns eine gewisse Art des Denkens und des Fühlens an, sodass wir lernen, Dinge ernst zu nehmen, die die Menschen in der Außenwelt heute vielleicht sogar als reine Fantasterei ansehen müssen. Man könnte einwenden, Anthroposophie wird aber auch durch öffentliche Vorträge verbreitet. Aber gerade diejenigen, die gesellschaftsmäßig unseren Kreisen angehören, wissen, dass der ganze Ton, die ganze Haltung anders sein muss bei einem unvorbereiteten Publikum als bei denen, die durch den Drang ihres Herzens die Dinge ernst nehmen, auf die es ankommt. In der nächsten Zukunft werden diese Unterschiede immer stärker hervortreten. Die äußere Gegnerschaft gegen alles Geisteswissenschaftliche wird immer größer werden in der Welt. Gerade weil die Anthroposophie etwas im höchsten Grad Zeitgemäßes und Notwendiges ist, ist die Auflehnung der Menschen am allerstärksten. Warum ist das so? Das ist etwas, was der Geisteswissenschaftler begreifen soll, was aber schwierig ist, einem unvorbereiteten Publikum klarzumachen. Der Geisteswissenschaftler weiß zum Beispiel, dass es luziferische, das heißt zurückgebliebene Wesen gibt, die in den Menschenseelen wirken und das größte Interesse daran haben, ihre Angriffe dann am allerstärksten zu machen, wenn die Menschen am meisten vorwärts streben. Deshalb muss auch die Auflehnung der Menschenherzen in unserer Zeit am allerstärksten sein. Das, was sich nicht sehr von dem unterscheidet, was sonst auch vorkommt, wird kaum starke Widerstände finden. Das aber, nachdem die Menschen am meisten dürsten, ruft auch die stärksten Gegenattacken hervor. Die theosophische Gesellschaft ist eine Art Schutzwall gegen diese Attacken der Außenwelt. Diejenigen, zu denen man das spricht, bringen der Sache ein gewisses Verständnis entgegen und die anderen geht es nichts an, was da getrieben wird. Heute glaubt jeder, dass ihn das etwas angeht, was in der Öffentlichkeit vertreten wird. Je weniger die Menschen davon verstehen, desto mehr glauben sie, mitreden zu müssen. Daher fragen wir rein geisteswissenschaftlich, nicht im Sinne einer theosophischen oder anthroposophischen Gesellschaft, welche sind die wichtigsten Dinge, die heute der Menschheit eingepflanzt werden müssen? Es sind die Dinge, nach denen die gegenwärtige Menschheit am allermeisten dürstet und gegen die sie sich am allerstärksten auflehnt. Weil man da am allermeisten auch missverstanden wird, muss die Theosophie von der theosophischen Gesellschaft scharf getrennt werden. Theosophie, Anthroposophie, soll neue Wahrheiten bringen, aber eine Gesellschaft kann niemals auf irgendwelche Wahrheiten eingeschworen werden. Unsinnig wäre zu fragen, welche Meinung haben die Anthroposophen, wenn man unter Anthroposophen die Mitglieder der anthroposophischen Gesellschaft versteht. Denn dann müsste eine ganze Gesellschaft statutenmäßig gewisse Dogmen unterschreiben. Hier haben wir die scharfe Grenze zwischen Sektiererei und Anthroposophie. Man kann in einer Gesellschaft nur vereint sein unter dem Gesichtspunkt des inneren Dranges, über geistige Dinge etwas zu erfahren. Dieser Drang ist aber kein Dogma, denn wer etwas sucht, der hat es noch nicht gefunden. Und dieses Suchen bildet das, was Menschen vereinigt. Aber eine andere Frage ist, was bringt die Anthroposophie als solche der heutigen Menschheit? Sie bringt etwas, was ähnlich ist allen neuen Wahrheiten, die den Menschen gebracht worden sind. Wenn die Rede von den neuen Dingen ist, die den Menschen gebracht werden müssen, gibt es unter den Dingen, die die Anthroposophie zu bringen hat, solche, die nicht zu den bedeutsamsten gerechnet werden können. Bei dem Neuen, das die geisteswissenschaftliche Bewegung bringen soll, gibt es zwei Wahrheiten, die zu den fundamentalsten gehören und die an die Menschenseele in einer überzeugenden Weise herangebracht werden müssen. Die Wahrheit von der Wiederverkörperung und die Wahrheit vom Karma. In erster Linie findet der Geisteswissenschaftler heute auf seinem Weg die Notwendigkeit der Erkenntnis von Wiederverkörperung und von Karma. Wir können nicht sagen, dass in der abendländischen Kultur Dinge wie das Bestreben, sich in höhere Welten zu erheben, zu den fundamental neuen Dingen gehören. Wer Jakob Böhme und seine Schule, wer Swedenborg und so weiter kennt, der weiß, dass es immer da war als Absicht der Menschen, sich aus der Sinnenwelt in die höheren Welten zu erheben. Auch andere Dinge sind nicht das fundamental Neue. Wenn wir zum Beispiel über die Christusfrage sprechen, so ist sie in Bezug auf die geisteswissenschaftliche Bewegung als solche nicht etwas Neues, sondern neu ist die Beleuchtung, die die Christusfrage erhält, unter der Voraussetzung der Wahrheiten von Wiederverkörperung und Karma. Die Christusfrage hat das Abendland immer beschäftigt. Die Gnosis, das esoterische Christentum des Grals und so weiter haben sich damit beschäftigt. Wiederverkörperung und Karma erfordern aber eine neue Erkenntnis über alle alten Fragen. Zur Zeit Lessings fanden Wiederverkörperung und Karma schüchtern ihren Weg in das abendländische Geistesleben. Man siehe die Erziehung des Menschengeschlechts 1780. Dass aber Wiederverkörperung und Karma sich als Bestandteil des menschlichen Bewusstseins geltend machen, wie es durch die Anthroposophie geschehen soll, das kann erst in unserer Gegenwart geschehen. Das Verhältnis des Menschen zur Anthroposophie besteht also in der Frage, ob er dazu kommen kann, sich in irgendeiner Weise zur Wiederverkörperung und Karma zu stellen. Nun müssen wir uns aber auch klar werden, was es für die Menschen bedeutet, wenn Wiederverkörperung und Karma eine Erkenntnis werden, die so in das alltägliche Leben übergeht, wie andere Wahrheiten in das alltägliche Leben übergegangen sind. Es muss damit noch viel mehr in das alltägliche Leben übergehen, als sich mit der kopernikanischen Weltanschauung in die Menschheit eingelebt hat. Wie rasch hat sich die kopernikanische Weltanschauung in die Menschheit eingelebt? Kurz besteht sie erst und doch hat sie bis in die unteren Schulen hinein die Menschenseelen ergriffen. Aber es gibt einen bedeutsamen Unterschied zwischen dem Aufnehmen des kopernikanischen Weltsystems und dem Aufnehmen der Wahrheiten von Wiederverkörperung und Karma. Das kann nur in einem anthroposophischen Menschenkreis gesagt werden. Dem außerhalb der anthroposophischen Bewegung stehenden Menschen würde sich dabei der Magen umdrehen. Was gehörte dazu, dass die Menschen so rasch die kopernikanische Weltanschauung angenommen haben? Es werden hier niemals abfällige Urteile über die moderne Naturwissenschaft abgegeben, deshalb kann auch das Folgende gesagt werden. Eine Epoche der Oberflächlichkeit war dazu notwendig, dass die Menschen sich bei ihrer Anschauung über das Sonnensystem bloß auf die Raumverhältnisse beschränken konnten. Tiefe Innerlichkeit wird aber notwendig sein, wenn sich das einleben soll, was die fundamentalen Wahrheiten der Geisteswissenschaft sind, insbesondere die Wahrheiten der Wiederverkörperung und des Karmas. Wir müssen uns klar werden, dass wir an der Grenze zweier Zeitalter stehen: des Zeitalters der Oberflächlichkeit und des Zeitalters der notwendigen Vertiefung, der Verinnerlichung der Menschenseele. Wir müssen uns fragen, wie wird sich das Leben gestalten unter dem Einfluss der Ideen von Wiederverkörperung und Karma? Was heißt es für den Menschen zu erkennen, Wiederverkörperung und Karma sind eine Wahrheit? Es heißt nichts Geringeres als eine Erweiterung des menschlichen Selbst über gewisse Grenzen hinaus, die sonst der menschlichen Erkenntnis gezogen sind. In der letzten Zeit wurde immer betont, dass man nur durch den Glauben über das etwas wissen kann, was über das sinnliche Leben hinausgeht, dass man auch die Bedeutung von Wiederverkörperung und Karma erst erkennen kann, wenn man zu einem gemüthaft-moralischen Standpunkt übergeht. Nehmen wir den Menschen, der glaubt, dass der Mensch erhalten bleibt, nachdem er durch die Pforte des Todes geschritten ist. In seinem Glauben wird das Leben nach dem Tod dem Erddasein für immer entzogen. Man hat es bei ihm mit einer geistigen Welt zu tun, aber das, was sich in der geistigen Welt abspielt, ist der irdischen Sphäre entzogen. Es spielt sich auf einem ganz anderen, auf einem außerirdischen Schauplatz ab. Wer aber zu der Überzeugung von Wiederverkörperung und Karma kommt, für den wird die Sache ganz anders. Für ihn hängt von dem, was der Mensch in seinem Leben entwickelt, die Zukunft der Erdentwicklung bis in die äußere Konfiguration der Erde hinein ab. Die Erde hängt davon ab, wie die Menschen in ihren vorigen Inkarnationen gelebt haben. Mit dieser Erweiterung des Wissens über die Grenze von Geburt und Tod erweitert sich auch das Verantwortungsgefühl. Der Mensch, der nicht an Wiederverkörperung und Karma glaubt, der kann sagen: Nach meinem Tod werde ich bestraft oder belohnt in einer jenseitigen Welt, die unter der Herrschaft geistiger Mächte steht. Diese werden dann dafür sorgen, dass das, was ich Übles getan habe, der Menschheit nicht schädlich wird. Das kann derjenige nicht mehr sagen, der an Wiederverkörperung und Karma glaubt. Das wird gerade das Bedeutsame sein, wenn die wichtigsten Ideen der geisteswissenschaftlichen Weltanschauung im Gemütsleben der Menschen aufgehen. Das Verantwortungsgefühl wird in einer Weise hervorsprießen, wie es früher überhaupt nicht möglich war. Als Menschen, die an Wiederverkörperung und Karma glauben, wissen wir, dass es sich nicht um die Bedeutung eines einzigen Lebens zwischen Geburt und Tod handelt, sondern um Voraussetzungen, die sich über viele Leben erstrecken. Die ganze Art und Weise, wie sich Mensch zu Mensch in der Gegenwart stellt, ist eine Folge der Anschauung, die das Leben eingeschlossen denkt zwischen Geburt und Tod. Wir gehen mit unseren Eltern und Geschwistern so um, dass in all unserem Empfinden die Überzeugung lebt, dass wir nur einmal auf der Erde sind. Ein außerordentlicher Umschwung wird kommen, wenn nicht nur in den Köpfen einiger Geisteswissenschaftler die Überzeugung von Wiederverkörperung und Karma leben wird. Auch diese wenigen Geisteswissenschaftler können heute noch nicht anders leben, als ob es nur ein Leben gäbe, denn die Ideen verändern sich viel rascher als das Leben. Wir sehen, dass wir als Menschen in das Leben hereintreten und mit Eltern, Geschwistern und so weiter zusammenkommen und dass durch diese Natureinrichtung in der ersten Zeit unseres Lebens unsere Umgebung durch Naturelemente, durch Blutsverwandtschaft, durch die Lage des Ortes bestimmt ist. Später erweitern sich die Dinge, wir kommen in Verbindung mit anderen Menschen, die nicht mehr von der Blutsverwandtschaft abhängig sind. Durch die Lehre von Wiederverkörperung und Karma wird das alles viel bedeutungsvoller. Eine wichtige karmische Frage ist, woher kommt es, dass wir mit unseren Blutsverwandten zu Beginn des Lebens zusammenkommen? Die geisteswissenschaftliche Forschung zeigt uns, dass wir in der Regel, es gibt natürlich viele Ausnahmen, aber in der Regel die Menschen, die wir unwillkürlich am Beginn unseres jetzigen Lebens treffen, in dem unmittelbar vorangegangenen Leben in unseren 30er Lebensjahren selbst gewählt haben. Also nicht am Anfang, nicht am Ende, sondern gerade in der Mitte des vorigen Lebens sind wir durch freie Wahl mit den Menschen zusammengeführt worden, mit denen wir in diesem Leben ohne unsere Wahl als Blutsverwandte zusammen sind. Wir sind zum Beispiel mit jemandem verheiratet in diesem Leben. Im nächsten Leben wird diese Person im Vater-, Mutter- oder Geschwisterverhältnis zu uns stehen. Die Tatsachen machen gewöhnlich einen Strich durch die Rechnung der Spekulation. Solche Tatsachen erweitern unser ganzes Verhältnis zum Leben. Der Mensch kann ohne Geisteswissenschaft gar nicht anders als von Zufall reden, wenn er an sein Verhältnis zu seinen Blutsverwandten denkt. Er wird für dieses eine Leben zugeben, dass er verantwortlich ist für die Folgen der Ereignisse, die er selbst herbeigeführt hat. Weiß er sich aber mit anderen Verkörperungen verbunden, dann fühlt er gegenüber diesen anderen Verkörperungen genauso wie gegenüber dem einen Leben. Wenn jemand sagt, der Mensch hat sich im Sinne des Karmas seine Eltern selbst gewählt, dann bedeutet das noch nicht viel. Es bekommt erst einen Inhalt, wenn er weiß, dass er seine Eltern in der Mitte des vorigen Lebens frei gewählt hat. Das mag manchen recht unangenehm sein, aber wahr ist es. Wer mit seinen Blutsverwandten unzufrieden ist, hat selbst den Grund dazu gelegt. Er wird in diesem Leben besser Acht geben, wenn er weiß, diejenigen, die ich um das 30. Lebensjahr herum frei wähle, werden mir im nächsten Leben gleich am Anfang als meine Eltern oder Geschwister begegnen. Dadurch wird sich sein Verantwortungsgefühl ungeheuer steigern. Die Kräfte, die einen Menschen in eine Familie herunterbringen, sind starke Kräfte. Aber sie können nicht mit dem Leben etwas zu tun haben, das man erst betritt. Sie müssen aus dem vorigen Leben stammen, als man selbst am freiesten sich die Menschen ausgewählt hat, als man am meisten aus der Verstandesseele herausgehandelt hat. Diese Dinge sind durch Logik zu begreifen, aber nicht durch Logik aufzufinden. Man zweifelt zuweilen, ob diese Dinge durch Geistesforschung gefunden sind, da sie doch so logisch sind. Vielleicht können andere sie durch die bloße Logik finden, aber was mich betrifft, ich kann es nicht. Wir sehen, dass die Impulse, die aus den wichtigsten geisteswissenschaftlichen Wahrheiten hervorgehen, moralische Impulse sind. Wir haben vom Verantwortungsgefühl gesprochen. Wir können auch die Liebe, die Hingabe und so weiter nehmen, die alle unter dem Einfluss dieser geisteswissenschaftlichen Wahrheiten vertieft werden. Darum haben wir immer viel Wert darauf gelegt, Geisteswissenschaft in Bezug auf das Leben zu betrachten, bis in die öffentlichen Vorträge hinein. Wir haben über die Mission des Zornes und der Andacht gesprochen, über die Erziehung des Kindes, über die verschiedenen Lebensalter des Menschen und so weiter. Alles im Lichte von Karma und Wiederverkörperung. Wir haben darauf gesehen, wie diese Ideen umgestaltend auf das Leben wirken. Wenn auch nicht immer mit ausdrücklichen Worten die Bedeutung von Wiederverkörperung und Karma für die Gemütserlebnisse dargelegt wurde, so standen doch all unsere Betrachtungen unter dem unmittelbaren Impuls der Ideen von Wiederverkörperung und Karma. Alle Wissenschaften, nicht nur die Seelenwissenschaft, werden von diesen neuen Ideen einen Impuls erfahren. Auch beim letzten öffentlichen Vortrag »Der Tod bei Mensch, Tier und Pflanze« 29. Februar 1912, hat es sich darum gehandelt, dem Menschen zu zeigen, wie er darüber denken wird, wenn er über das einzelne Menschenleben hinaussieht. Beim Menschen ist das Selbst ein individuelles, beim Tier haben wir es mit einer Gruppenseele zu tun, bei der Pflanze mit der Pflanzenseele des ganzen Erdorganismus. Das Wort Tod darf im geisteswissenschaftlichen Sinne nur für den Menschen angewendet werden. Wenn der Mensch in der Lage ist, die Ideen von Wiederverkörperung und Karma aufzunehmen, kommt er im Verlauf der Forschung zur rechten Zeit auch zu den anderen Dingen. In dieser Beziehung sollte klar sein, dass die Arbeit innerhalb der anthroposophischen Bewegung im Sinne dieser Mission aufgefasst werden muss. Es ist auch der Fall denkbar, dass man dieses Neue von der Geisteswissenschaft aufnimmt und sich überhaupt nicht um alle religiösen Unterschiede der Menschheit kümmert. Religionswissenschaft wird überall in der Welt getrieben und oft viel geistreicher als in der theosophischen Gesellschaft. Das Wichtigste ist, dass alles in das Licht gerückt wird, das von Wiederverkörperung und Karma ausgeht. Noch in einer anderen Beziehung wird das Verantwortungsgefühl ganz beträchtlich wachsen. Wir sehen an dem Verhältnis zwischen Blutsverwandten und frei gewählten Genossen einen Gegensatz. Das Innerste, das Verborgenste der Seele aus einem Leben, wird in dem nächsten Leben das Offenbarste. So wird auch das, was uns jetzt als das Unwahrscheinliche erscheint, später als das Wahre auftreten. Ob wir aus Wahrheitssinn oder aus Fanatismus heraus handeln, das wird sich im nächsten Leben in aller Offenheit zeigen. Wer viel lügt oder die Neigung hat, dies und jenes leichten Herzens hinzunehmen, der wird in der nächsten Inkarnation ein leichtsinniger Mensch sein. Wenn wir ohne genaue Prüfung einen Menschen in dieser Inkarnation als einen schlechten Menschen einschätzen, während er ein guter oder wenigstens ein halbguter Mensch ist, dann werden wir im nächsten Leben vielleicht durch dieses ungeprüfte Urteil unverträgliche, zänkische, gar abscheuliche Menschen werden können. Niemals könnten wir durch die Eigenart, wie Geisteswissenschaft in unserer Mitte betrieben wird, als in irgendeinem Gegensatz zu einer Bewegung aufgefasst werden, die Wiederverkörperung und Karma in den Mittelpunkt stellt. Der Gegensatz zu uns muss konstruiert sein. Wenig wird zum Beispiel in unserer Mitte über die Christusfrage gesprochen. Niemand hat deshalb einen Grund, einen Gegensatz zu uns zu konstruieren, weil dies oder jenes sich als notwendige Folge eines gereiften Ergreifens von Wiederverkörperung und Karma ergibt. Nur unter der Voraussetzung einer unrichtigen Darstellung der Art und Weise, wie wir die Dinge treiben, ist es möglich, dass ein Gegensatz zu uns konstruiert wird. Selbstverständlich soll damit nicht gesagt werden, dass die theosophische Gesellschaft die ist, die an Karma und Wiederverkörperung glaubt. Aber das soll gesagt werden, dass unsere Zeit reif ist, Wiederverkörperung und Karma zum allgemeinen Bewusstsein der Menschen zu erheben, so wie früher die kopernikanische Weltanschauung in die Menschenherzen eingezogen ist. Nicht das Erkennen von höheren Welten ist das fundamental Neue, sondern das Aussehen, das ein solches Anerkennen erhält, wenn es im Licht von Wiederverkörperung und Karma betrachtet wird. Vierter Vortrag: Das Gefühlsgedächtnis. Besinnung auf den in uns verborgenen Menschen. Stuttgart, 20. Februar 1912. Meine lieben Freunde, es ist wichtig, dass wir Erlebnisse und Ereignisse verschiedener Art in unserem Leben unterscheiden. In unseren Talenten, Fähigkeiten und so weiter haben wir etwas, wodurch wir sagen können: Durch sie ist uns verständlich, dass wir mit diesem und jenem im Leben Erfolg gehabt haben. Auch das Nicht-Gelingen können wir oft aus dem ganzen Zusammenhang unseres inneren Wesens heraus begreiflich finden. Wir können eine Art ursächlichen Zusammenhang in uns finden. Aber bei vielen Dingen, die wir im Leben unternehmen, können wir nicht den Zusammenhang zwischen dem Geschehenen und unserer Schuld oder unserem Verdienst sehen. Das bleibt uns im Dunkeln. Zwischen diesen zwei Gruppen von Erlebnissen müssen wir unterscheiden. Die zweite Gruppe, die des Zufälligen, des Unerklärlichen, wollen wir betrachten. Wenn wir dann unser äußeres Schicksal betrachten, jetzt nicht das, was wir selbst unternehmen, sondern das, was uns geschieht, so finden wir wieder zwei Gruppen von Ereignissen. Im Zusammenhang mit Geschehnissen, die uns von außen treffen, ist es uns bei der einen Gruppe deutlich, dass wir selbst sie verursacht haben. Bei der anderen Gruppe können wir nicht sehen, dass sie mit dem zusammenhängen, was wir gewollt und getan haben. Wir wollen also in Bezug auf unser inneres Leben die Erlebnisse betrachten, von denen wir nicht einsehen können, dass sie mit unseren Fähigkeiten zusammenhängen, und in Beziehung auf unser äußeres Leben wollen wir diejenigen Ereignisse betrachten, die ein reiner Zufall zu sein scheinen. Mit diesen zwei Gruppen können wir eine Art Experiment machen. Wir stellen uns eine Art künstlichen Menschen, einen Gedankenmenschen vor, den wir mit den inneren Eigenschaften und Fähigkeiten begaben, die ein Nichtgelingen verursachen, von dem wir nicht verstehen, dass sie bei uns zum Nichtgelingen führen, und wir stellen uns solche äußeren Ereignisse vor, wie wenn ein Ziegelstein vom Dach fällt und uns an der Schulter verletzt. Das schaut aus wie ein bloßes Gedankenspiel. Es sind das aber Hilfsgedanken, um uns zur Besinnung über uns selbst zu führen. Wir werden dann darauf kommen, jener künstliche Gedankenmensch arbeitet in uns so wie das, was uns als Gedanke wurmt, was in uns auftritt, wenn wir uns auf unser Leben besinnen, wenn wir uns an etwas erinnern. Wir merken, dass dieser künstliche Gedankenmensch ein eigenes Leben entfaltet. Er drängt sich uns auf, dass er uns sagt: Das hat mit einem anderen Erddasein zu tun. Es ist zu fühlen als eine frühere Inkarnation auf der Erde. So kommen wir zu einer Erweiterung unseres Gedächtnisses. Das Erste, was von einer früheren Inkarnation auftritt, ist ein Gefühls- oder Gemütsgedächtnis. Jener Gedankenmensch ist ein Mittel, um uns zu besinnen, um uns zu erinnern. Er wandelt sich in einen Gefühls- oder Gemütsmenschen um. Es ist ein besonders lebendiger Eindruck als Gefühl von einer früheren Inkarnation, zwischen einem süßen und einem bittersauren Gefühl. So können wir zu einer unmittelbaren Gewissheit kommen, dass wir in einem früheren Leben gestanden haben. Beweisen lässt sich so etwas nicht, aber es gibt auch noch andere Proben, die zu etwas wie einer Empfindung vom früheren Leben führen. Nehmen wir wieder zwei Gruppen von Erlebnissen. In der einen Gruppe sind Schmerz, Leiden und Hemmnisse, in der anderen Gruppe sind Förderungen, Freude und Lust. Wir sagen uns, Gruppe 1 haben wir selbst herbeigeführt. Doch etwas, was wir getan haben, sind wir unvollkommener geworden, wie wenn wir jemanden ein Ungemach, einen Schaden zugefügt haben. Als Gesamtpersönlichkeit wären wir mehr wert, wenn wir es nicht getan hätten. Wir müssen eine ausgleichende Tat in die Welt setzen. Jeder Schmerz ist eine Hindeutung darauf, dass wir einen gescheiteren Menschen in uns haben, der in den Untergründen der Seele schlummert. Dieser gescheitere Mensch in uns will den Schmerz. Er führt uns zu dem Unsympathischen, damit wir uns weiterentwickeln. Die zweite Gruppe, die der Lust, der Freude, der Förderungen, ist nicht verdient. Solche Erlebnisse sind wie eine Gnade von gütigen geistigen Mächten gegeben. Es ist oft eine bittere Pille, so zu denken. Wieder tritt da eine Grundempfindung auf. Es gibt in dir etwas Tieferes, als was du in diesem Leben erfahren hast. Hinter deinem Bewusstsein liegt deine geistige Individualität, dein Wesenskern. Es gibt dann eine dritte Art von Erlebnissen. In den 30er Lebensjahren werden wir mit Menschen in der Außenwelt zusammengeführt. Die Lebensverbindungen, die wir da schließen, werden in unserem lebensreifsten Zustand gemacht, wo wir als Mensch am allermeisten dabei sind. Aber der okkulten Forschung zeigt sich das Folgende. Es ist nicht aus der Logik, sondern aus der okkulten Forschung heraus geschöpft. Denken wir an das, was wir über das Freiwerden der verschiedenen menschlichen Wesensglieder von 7 zu 7 Jahren gelernt haben. Vom 21. bis 28. Lebensjahr entwickelt sich die Empfindungsseele. Vom 28. bis 35. Jahr die Verstandes- oder Gemütsseele, dann die Bewusstseinsseele. In den 30er Jahren haben wir es also mit der Entwicklung der Verstandes- und der Bewusstseinsseele zu tun. Das sind die Kräfte in der Menschennatur, die uns am meisten mit der äußeren Welt zusammenführen. In den ersten Kindheitsjahren werden die Kräfte für unseren physischen Leib verwendet. Diese werden durch das dirigiert, was noch im Inneren umschlossen liegt, was wir aus unseren früheren Leben mitgebracht haben. Das wird immer weniger, bis dann die alten Kräfte den Leib fertig gestaltet haben. Gegen das 30. Lebensjahr, etwas früher oder später, treten wir der Welt am allerphysischsten entgegen, da sind wir am meisten mit der physischen Welt verwandt. Die Lebensverbindungen, die wir da mit Menschen knüpfen, hängen für dieses Leben am allerwenigsten mit dem zusammen, was seit unserer Geburt in unserem Inneren tätig ist. Trotzdem ist es gar nicht Zufall, dass wir da gerade mit diesen Menschen zusammenkommen, sondern unser Karma ist an der Arbeit. Wir haben mit dem Karma unseres früheren Lebens zu tun. In vielen Fällen ist es so, dass die Persönlichkeiten, mit denen wir um das 30. Lebensjahr in Berührung kommen, am Beginn des vorigen oder vorvorigen Lebens mit uns als Eltern oder Geschwister zusammen waren. Nicht in unserer Kindheit kommen wir wieder mit unseren früheren Eltern und Geschwistern zusammen, sondern in der Zeit, in der wir am meisten in der physischen Welt stehen. Es braucht selbstverständlich nicht immer so zu sein, es kann auch umgekehrt sein. Die Bekannten aus den 30er Jahren in diesem Leben können in einem nächsten Erdleben unsere Verwandten werden. Auch dieses gilt: Betrachten wir die Menschen, die wir uns am wenigsten willkürlich aussuchen, unsere Eltern oder Geschwister. Diese sind früher um das 30. Lebensjahr herum aus unserer Willkür heraus gewählt worden. In den aufeinanderfolgenden Inkarnationen ist es nicht so, dass wir mit denselben Menschen in denselben Verhältnissen stehen. Wir treten auch nicht mit ihnen in demselben Alter in Beziehung. Die Lebensmitte von jetzt entspricht dem Lebensanfang, bisweilen dem Lebensende unserer früheren Inkarnation. Die Menschen, die früher am Anfang des Lebens mit uns waren, treten jetzt in der Mitte unseres Lebens auf. Die Menschen, die jetzt unsere Eltern oder Geschwister sind, waren früher als frei gewählte Lebensgenossen mit uns zusammen. Wir können uns die Frage stellen: Warum werden wir in der Mitte unseres Lebens oft scheinbar gedrängt, Bekanntschaften zu machen, die willkürlich oder ganz subjektiv zu sein scheinen? Das kommt daher, dass wir vom vorigen Leben her als Eltern oder Geschwister mit diesen Menschen zu tun gehabt haben. Wenn wir dem nachgehen und dann auch nur einmal auf das Richtige kommen, nämlich, dass wir einem Menschen da oder dort schon begegnet sind, dann haben wir einen Wegweiser, der uns immer wieder zu dem Richtigen führen kann. Fünfter Vortrag: Kopernikanische Wende der Ethik. Im Bewusstsein von Wiederverkörperung und Karma. Stuttgart, 21. Februar 1912. Meine lieben Freunde, das ganze Leben wird sich allmählich ganz anders gestalten, wenn eine größere Anzahl von Menschen in der gestern auseinandergesetzten Art an Karma und Wiederverkörperung glauben wird. So kommen wir zu der Frage, was macht einen Menschen in der heutigen Zeit zu einem Geisteswissenschaftler? Dabei könnte leicht das Missverständnis aufkommen, dass man die theosophische, geisteswissenschaftliche Bewegung mit dieser oder jener äußeren Organisation verwechseln würde. Solche äußeren Organisationen muss es geben, aber es ist wichtig einzusehen, dass zu einer solchen äußeren Organisation jeder gehören kann, der ein tieferes Interesse für Fragen des Geisteslebens hat und der seine Gesinnung in dieser Hinsicht vertiefen will. Daraus schon zeigt sich, dass keine Dogmen gefordert werden dürfen von denjenigen, die sich einer solchen Organisation anschließen. Etwas anderes aber ist es, einmal klar darauf hinzuweisen, was den modernen Menschen zum Theosophen im Sinne von Anthroposophen oder Geisteswissenschaftler macht. Die Überzeugung, dass man es mit einer geistigen Welt zu tun hat, ist der Anfang der geisteswissenschaftlichen Überzeugung. Aber in theosophischen Kreisen muss man wissen, dass etwas viel Bestimmteres als nur die Überzeugung von dem Dasein einer geistigen Welt den Theosophen ausmacht. Denn die Überzeugung von dem Dasein einer geistigen Welt hat man immer und überall da gehabt, wo man nicht gerade ein Materialist war. Was den jetzigen Menschen zum Geisteswissenschaftler macht, ist etwas, wohin die abendländische Kultur mit aller Gewalt hinarbeitet, sodass es zu einer charakteristischen Eigenschaft im Streben von vielen Menschen geworden ist. Obwohl auf der anderen Seite das, was den Geisteswissenschaftler als solchen charakterisiert, von der äußeren Kultur am allermeisten als Torheit angesehen wird. Wir lernen durch Geisteswissenschaft die Entwicklung der Menschheit, der Erde und unseres Planetensystems überhaupt erkennen. Aber was hier gemeint ist, ist das Erlangen einer jeden Überzeugung im Zusammenhang mit der Frage von Wiederverkörperung und Karma. Die Art, wie die Menschen diese Überzeugung erwerben werden, wie sie diese Überzeugung in das allgemeine Leben einführen werden, das wird das Leben der Menschen in die Zukunft hinein in hohem Grad umwandeln. Es wird ein menschliches Zusammenleben schaffen, das für die Zukunft notwendig ist, wenn die Kultur nicht zugrunde gehen soll. Solche Seelenerlebnisse, wie die gestern geschilderten, kann jeder moderne Mensch haben, sobald er zu der inneren Überzeugung von der Wahrheit von Wiederverkörperung und Karma kommt. Aber dem, was die Geisteswissenschaft in unserer Zeit wollen muss, steht der ganze äußere Grundcharakter unserer Gegenwart entgegen. Dieser drückt sich am radikalsten in der Tatsache aus, dass wir ein Interesse für die großen, zentralen Fragen der Religion, der Entwicklung, auch für Wiederverkörperung und Karma finden können. Dass wir auch bei der Besprechung von Fragen über den Buddha und so weiter ein großes Interesse finden können, dass aber selbst bei Geisteswissenschaftlern dieses Interesse sehr bald verschwindet, wenn man im Konkreten darüber spricht, wie sich die Geisteswissenschaft in alle Einzelheiten des Lebens hineinleben soll. Die ganze Außenwelt ist wie ein großes Etablissement, in dem der Mensch sich wie ein Triebrad eingeschaltet fühlt. Er weiß nichts anderes zu tun, als sich dieser Tatsache zu fügen. Daneben treten für den Menschen Fragen auf, die bei jeder tiefer denkenden Seele aufsteigen. Die Fragen nach dem Seelenleben, die Frage nach Anfang und Ende des Lebens. Und zwischen den Zweien, zwischen dem äußeren und dem inneren Leben, ist eine tiefe Kluft für die meisten Menschen. Ein Übereinstimmen der geisteswissenschaftlichen Überzeugungen mit dem, was die Menschen in ihrem äußeren Leben denken und tun, gibt es für die meisten Menschen überhaupt nicht. Für die konkreten Einzelfragen des Lebens besteht nicht dasselbe Interesse wie für die theoretisch prinzipiellen Fragen. Das kann auch nicht auf einmal verlangt werden. Aber die Geisteswissenschaftler haben die Mission, gerade all das in ihr Leben hineinzubringen, was sich für eine Seele ergibt, die sich davon überzeugt, dass Wiederverkörperung und Karma eine Realität sind. So kann als das charakteristische Kennzeichen des heutigen Geisteswissenschaftlers gesehen werden, dass er damit beschäftigt ist, sich eine Grundüberzeugung von Karma und Wiederverkörperung mit all ihren Folgen für das Leben zu verschaffen. Alles Übrige folgt dann von selbst als Konsequenz. Es ist natürlich nicht so, dass ein jeder mit diesen Ideen sofort das äußere Leben anfassen kann. Aber der Mensch kann sich vorstellen, wie diese Begriffe zu dirigierenden Mächten des äußeren Lebens werden können. Nehmen wir zum Beispiel die Idee des Karmas. Wenn ein Mensch in die Welt eintritt, sind seine Fähigkeiten die Folge seiner früheren Verkörperungen. Wenn wir diesen Begriff konsequent durchführen, dann müssen wir jeden Menschen wie eine Art Rätsel betrachten, in dem all das zum Ausdruck kommt, was in den Untergründen seiner Seele lebt. Das gilt nicht nur für die Erzieher, sondern für jeden Menschen. Wenn das durchgeführt würde, dann würde Karma von einer theoretischen zu einer praktischen Angelegenheit des Lebens werden. Das äußere Leben aber ist heute überall das Bild eines solchen menschlichen Zusammenhangs, der unter Ausschluss der Begriffe von Karma und Wiederverkörperung gebildet worden ist. So, als ob man die Möglichkeit begraben wollte, dass die Menschen jemals auf diese Ideen kommen. So ist unser äußeres Leben heute eingerichtet. Nichts ist zum Beispiel so feindlich der Überzeugung von Karma und Wiederverkörperung wie der Lebensgrundsatz, dass man für alles, was man an Arbeit verrichtet, einen Lohn ausbezahlt bekommen soll. Das klingt sonderbar. Es ist auch nicht so gemeint, als sollte es plötzlich zu einer ganz neuen Lebensordnung führen. Aber es ist tatsächlich so, dass in einer Weltordnung, in der Lohn und Arbeit einander entsprechen müssen, eine wirklich gründliche Überzeugung von Wiederverkörperung und Karma nicht gedeihen kann. Selbstverständlich muss die Lebensordnung vorläufig so bleiben, wie sie ist, denn auch das, was besteht, ist durch Karma entstanden und besteht also in gewissem Sinne zu Recht. Aber der Geisteswissenschaftler muss auch die Fähigkeit haben zu begreifen, dass in unserer Weltordnung wie ein neuer Keim sich das entwickeln soll, was aus der Erkenntnis der Wahrheit von Wiederverkörperung und Karma folgt. Insbesondere folgt aus der Karma-Idee, dass wir uns nicht durch einen Zufall in der Weltordnung auf den Posten gestellt fühlen, wo wir stehen, sondern dass dem eine Art unterbewusster Willensentschluss zugrunde liegt, den wir vor der Geburt in der geistigen Welt als Ergebnis unseres vorigen Lebens gefasst haben. Ein vorgeburtlicher Willensentschluss stellt uns auf unseren Platz hin, lässt uns auch die Schicksalsschläge bekommen, die uns treffen. Wer so über diese Dinge denkt, beginnt allmählich eine Neigung, sogar eine Liebe für den Posten in der Welt zu haben, an den er sich gestellt findet. Da könnte man sagen, das ist aber sehr merkwürdig. Bei Dichtern, Schriftstellern oder Freiberuflern könnte das noch angehen, für solche ist das leicht gesagt. Aber wie ist es mit all den Menschen, die auf Posten stehen, die wahrhaftig nicht geeignet sind, mit ihrer Beschäftigung besonders sympathisch auf die Menschen zu wirken, die mehr geeignet sind, die Menschen sich als vernachlässigt oder unterdrückt fühlen zu lassen? Ein großer Teil der heutigen Bestrebung geht darauf aus, einer solchen Unzufriedenheit abzuhelfen. Zahllose Vereinigungen, Parteien und so weiter wollen das Leben so verbessern, dass auch äußerlich eine Art Verträglichkeit in das Zusammenleben der Menschen kommt. Aber all diese Versuche rechnen nicht damit, dass die Unzufriedenheit mit dem Leben, die viele Menschen jetzt erleben müssen, mit dem ganzen Gang der Menschheitsentwicklung zusammenhängt, dass die Art und Weise, wie die Menschen sich früher entwickelt haben, sie zu einem Karma geführt hat, aus dem notwendigerweise die heutigen Zustände hervorgehen mussten. Die Kultur, die aus all dem entstehen musste, ist sehr kompliziert. Sie ist so, dass immer mehr Menschen eine Arbeit verrichten müssen, die sie nicht gerne haben. Nur ganz wenige Menschen haben ihre Arbeit wirklich lieb. Vor kurzem sagte mir jemand, wenn ich mein Leben überschaue, so muss ich sagen, könnte ich es noch einmal durchmachen, dann würde ich es wieder so haben wollen, wie es jetzt ist. Das ist aber eine Ausnahme in der Gegenwart. Wir müssen aber sagen, dass dies notwendigerweise mit dem Karma der ganzen Menschheit zusammenhängt. Unser Leben ist sehr kompliziert geworden, aber es ist so geworden infolge der verschiedenen Karmas der jetzt auf der Erde lebenden Menschen. Es ist auch nicht so, dass man in der Zukunft ein weniger kompliziertes Karma erwarten kann. Es wird äußerlich immer komplizierter werden. Wie viele Tätigkeiten auch den Menschen durch die Maschinen abgenommen werden, Befriedigung in dieser Inkarnation wird es nur sehr wenig geben, wenn nicht ganz andere Verhältnisse in der Kultur auftreten. Und diese Verhältnisse werden aus dem Sichtdurchdringen der Menschen mit den Wahrheiten von Wiederverkörperung und Karma folgen. Dadurch wird man anerkennen, dass mit der äußeren Kultur noch etwas ganz anderes geschehen muss. Was wird notwendig sein, damit die Begriffe von Karma und Wiederverkörperung in verhältnismäßig kurzer Zeit so in die Schulerziehung einfließen wie das kopernikanische System, das jetzt schon den Kindern beigebracht wird? Wodurch konnte das kopernikanische System die Seelen überhaupt ergreifen? Bedenken wir, dass es von einem christlichen Domherrn ausgedacht worden ist, der sein Werk dem Papst gewidmet hat, der also glaubt, dass es im Sinne des Christentums sei. Einen Beweis für das kopernikanische System gab es damals nicht und trotzdem verbreitete es sich in den menschlichen Herzen mit ungeheurer Geschwindigkeit. Es ist erst seit 1851 von Foucault durch die Drehung der Erde um ihre Achse bewiesen worden. Es war aber schon 1822 von dem Index gestrichen, noch bevor es einen Beweis dafür gab. So muss sich die Wahrheit von Karma und Wiederverkörperung bis in die Kinderherzen einnisten, soll unsere Kultur nicht zugrunde gehen. Und die Geisteswissenschaftler sollen das Ihrige dazu beitragen. Wie soll das geschehen? Gerade an der Aufnahme des kopernikanischen Systems können wir lernen, wie die Lehren von Karma und Wiederverkörperung sich verbreiten sollen. Wie kam es, dass der Kopernikanismus sich so schnell verbreitete? Um diese Frage zu beantworten, muss etwas sehr Ketzerisches gesagt werden, denn die Geisteswissenschaft soll von den Geisteswissenschaftlern mit demselben Ernst ergriffen werden, wie das Christentum von den ersten Christen, die sich auch im Gegensatz zu all dem bringen mussten, was im damaligen Geistesleben war. Das Ketzerische ist, der Kopernikanismus, dessen Bedeutung als Kulturtatsache nicht geleugnet werden kann, konnte sich dadurch einnisten, dass die Menschen oberflächlich geworden sind. Man braucht kein tiefer Mensch zu sein, um an den Kopernikanismus zu glauben. Man braucht sich nicht zu verinnerlichen, sondern man braucht sich bloß zu veräußerlichen, um daran zu glauben. Die Aussprüche in den modernen monistischen Werken, wo gesagt wird, dass die Erde bloß ein Staubkorn im Weltall ist und so weiter, das alles zeugt nicht von Tiefsinn, sondern von Trivialität. Denn dieses Staubkorn, Erde, geht uns Menschen sehr an und das, was außerhalb ist, geht uns in Bezug auf unser Leben auf der Erde viel weniger an. Was müssen die Menschen tun, um Karma und Wiederverkörperung anzunehmen? Gerade das Gegenteil von dem, was für den Kopernikanismus notwendig war. Eine Verinnerlichung, eine Vertiefung ist dafür notwendig. Solche Dinge, wie es die gestern besprochenen sind, können nur von denen ernst aufgefasst werden, die in die Untergründe ihres eigenen Wesens hinabsteigen. Überall ist der Kopernikanismus heute in Büchern, Abbildungen und Lichtbildern verbreitet. Daraus schon zeigt sich die gewaltige Veräußerlichung unserer Kultur. Die Begriffe von Karma und Wiederverkörperung werden weniger in Bilder gebracht werden können, dafür sind es zu sehr Intimitäten. Auf geisteswissenschaftlichem Feld soll eine Verinnerlichung stattfinden. Wichtiger als alle äußeren Lehren ist das Hinlenken der Seele auf die Kräfte, die im Inneren der Seele so wirken, wie die Naturkräfte draußen im Raum wirken. Von dieser inneren Gesetzmäßigkeit versteht der heutige Mensch sehr wenig. Heute gilt man als ein erleuchteter Mensch, wenn man sagt, der Mensch ist über den kindlichen Standpunkt des Glaubens hinausgewachsen und ist jetzt in das Mannesalter des Strebens nach Wissen eingetreten. Das Wissen soll den Glauben ablösen. So etwas soll den Geisteswissenschaftler nicht beirren. Ein Okkultist früherer Zeiten sagte einmal, ich glaube, was ich weiß. Andere mögen stolz darauf sein, zu glauben, was sie nicht wissen. Alle solchen Tiraden wie die, dass das Wissen den Glauben ablösen muss, rechnen nicht mit den karmischen Zusammenhängen im Leben. Wenn man mit okkulter Forschung gläubigen Naturen nachgeht und sich fragt, warum ist diese Persönlichkeit eine so inniggläubige wie ein Genie der Andacht? Dann bekommt man die merkwürdige Antwort, solche Glaubensnaturen sind früher Menschen gewesen, die viel gewusst haben. Sie waren in ihrem vorigen Leben Wissende, das Wissenselement hat sich in diesem Leben in das Glaubenselement verwandelt. Besonders bei monistischen Menschen, die nicht glauben wollen, sondern nur wissen wollen, nur annehmen wollen, was der Verstand und die Sinne sagen, bei denen findet man in den vorigen Inkarnationen Stumpfsinn. Begeisterte, nicht fanatische, aber begeisterte Glaubensnaturen waren in ihrem vorigen Leben Wissende. Monisten waren stumpf gegenüber den Welterscheinungen. Betrachten wir die Dinge karmisch, dann kommen sie uns gar nicht so unglaublich vor. Achten wir auf die Seelenkraft des Glaubens in einer Inkarnation? Gerade die Seelenhaltung des Glaubens wirkt lebenerweckend auf unseren Astralleib, unsere Seele, während das Nichtglauben unseren Astralleib vertrocknen lässt. Der Glaube wirkt auf den Astralleib wie die Nahrung auf dem physischen Leib. Er bedeutet unendlich viel für die Gesundheit der Seele. Wer nicht glauben kann, muss einen ausgedörrten Astralleib bekommen. Wenn wir das ins Auge fassen, und dazu brauchen wir nur das Leben in einer Inkarnation ins Auge zu fassen, dann wird uns klar, dass wir uns durch den Mangel an Glauben arm machen für eine nächste Verkörperung, uns für eine nächste Verkörperung stumpf machen, ungeeignet zum Wissensaufnehmen. Wissen und Glauben sind nur theoretisch einander entgegengesetzt. Dieser Gegensatz bedeutet nicht mehr, als wenn von zwei Menschen in einer Diskussion der eine sagt, für den Fortschritt haben bis jetzt nur die Frauen eine Bedeutung gehabt und der andere sagt, nein, nur die Männer. Der Geistesforscher weiß, dass Glauben und Wissen sich so zueinander verhalten wie im äußeren Leben die beiden Geschlechter. Dieser Parallelismus geht so weit, dass ebenso wie ein Mensch abwechselnd Mann und Frau in aufeinanderfolgenden Verkörperungen ist, so wechseln auch die mehrgläubigen und die mehr verstandesmäßigen Inkarnationen miteinander ab, sie ergänzen einander in gegenseitiger Befruchtung. Noch andere Kräfte der Menschenseele stehen in solcher gegenseitigen Ergänzung. Zum Beispiel wechseln sich ab die Liebesfähigkeit und die innere Kraft, die im menschlichen Selbstgefühl liegt, die innere Harmonie, das innere Gestelltsein auf sich selbst, das Wissen, was man im Leben zu tun hat. Auch hier wechseln die Inkarnationen eines Menschen ab. Von einem Leben voll hingebungsvoller Liebe für seine Umgebung zu einem solchen Leben, in dem der Mensch sich mehr berufen fühlt, sich nicht an die Außenwelt zu verlieren, sondern sich in seinem Inneren zu stärken, um selbst vorwärts zu kommen, wenn das auch selbstverständlich nicht zu Lieblosigkeit führen darf. Beides gehört wieder zusammen. Es ist nicht wahr, dass es genügt, wenn ein Geisteswissenschaftler opferfreudig ist. Denn um Opfer zu bringen, muss man erst die Kraft dazu haben. Ist man selbst noch nicht viel wert, dann ist auch das Opfern von sich selbst nicht viel wert. Es ist eine Art von Egoismus oder Bequemlichkeit, wenn man nicht nach Vervollkommnung strebt, damit das, was man für die anderen leistet, auch etwas Wertvolles sei. Die Außenwelt wirft den Geisteswissenschaftler leicht vor, du strebst nur nach Entwicklung deiner Seele. Dabei zeigt sich auch viel Missliches, viel Egoismus, aber in unserer Gegenwart wird mit Liebesopfer viel Verschwendung getrieben. Das soll kein Aufruf zur Lieblosigkeit sein, aber Liebe ohne Weisheit kann etwas sehr Unrichtiges sein und mehr Schaden als Nutzen anrichten. Die Menschen haben es jetzt nötig, wieder etwas in die Seele hineinzubringen, damit ein neuer Einschlag in die Menschheit kommen kann. Dazu sind neue Taten notwendig, nicht allein Taten, die auf Tradition beruhen. Geisteswissenschaft hat die Mission, ein Kulturkeim zu sein, der in der Zukunft aufsprießen soll. So gibt es zwischen Liebe und Selbstgefühl wieder einen Zusammenhang wie zwischen Glauben und Wissen. Wer davon überzeugt ist, dass an seinen Tod sich eine außerirdische Ewigkeit anschließt, der wird nicht zu einer richtigen Schätzung des irdischen Lebens für die Entwicklung des Menschen gelangen können. Wir lernen am meisten aus unseren Fehlschlägen, aber wir haben nur selten die Gelegenheit, das, was wir falsch gemacht haben, noch einmal besser zu machen. Wenn all das, was wir auf der Erde gelernt haben, bei unserem Tod verloren ginge, hätte das Leben keinen Sinn. Es ist sinnlos, von einer Vervollkommnung zu sprechen, wenn wir an eine außerirdische Ewigkeit oder gar an ein Nicht-Fortbestehen nach dem Tod glauben. Die heutige Kultur ist so, dass in ihr sehr wenig gesammelt wird für eine nächste Kultur. Die Seelen sind im Laufe der Inkarnation sehr verarmt. Vor dem Mysterium von Golgotha gab es höhere hellseherische und magische Kräfte, höhere Weisheits- und Willenskräfte. Zur Zeit des Christus war davon nur noch das Dämonische, das Böse übrig geblieben. Wir lernen von den Evangelien, der Zusammenhang mit den göttlich-geistigen Mächten war den Menschen verloren gegangen. Dann kam der Christus und seitdem haben die Menschen zwei oder drei Inkarnationen durchgemacht. Aber das Christentum hat nur schwach auf sie gewirkt, weil schwache Seelen in der Menschheitsentwicklung da waren. Wie schwach die Seelen geworden sind, das sieht man an der Kulturwelle des Buddhismus, die jetzt aufkommt. Dieser hat noch die Lehren von Karma und Wiederverkörperung als Tradition, aber er betrachtet den Fortgang so, als ob er nur dazu da wäre, die Menschen so bald wie möglich aus der Welt herauszubringen. Alles, was die Menschen für die Mission der Erde begeistern soll, ist im Buddhismus gerade verschwunden. Würde sich der Buddhismus im Abendland verbreiten, dann würde das beweisen, dass die Seelen zu den Schwachen, zum Leben Ungeschickten gehören, die mit der Mission der Erde nicht fertig werden wollen. Als das Christentum sich im Abendland verbreitete, waren die Seelen dort auch schwach. Deshalb konnte das Christentum sich nur in seiner Äußerlichkeit ausleben. Was die Menschen jetzt brauchen, ist eine Verinnerlichung, eine Vertiefung ihrer Seele. Schwache Verkörperungen hat die Menschenseele durchgemacht und das Christentum hat sie äußerlich gestützt. Jetzt soll sich die Menschenseele innerlich stärken. Daher kommt es heute weniger darauf an, was ein Mensch im äußeren Leben tut, als darauf, dass die Menschen das Innere in das Äußere einfließen lassen, dass sie sich stärken und verinnerlichen durch das Aufnehmen der Wahrheiten von Wiederverkörperung und Karma. Wenn auch das, was Geisteswissenschaft zu geben hat, nur ein Anfang ist, ist es von unendlichem Wert. Es bringt das, was ein Grundsatz der zukünftigen Kultur sein soll. Das äußere Leben wird immer komplizierter werden, daran lässt sich nichts ändern. Aber im Leben mit der Geisteswissenschaft werden die Menschen sich vereinigen durch das, was innerlich in ihnen lebt. Beseligung des inneren Lebens bringt die Geisteswissenschaft, aber dazu soll sie erst in die Seelen einziehen. An der Beseligung des inneren Lebens soll jeder einzelne Mensch arbeiten, während früher mehr von den äußeren Einrichtungen ausgegangen worden ist. Die äußeren Einrichtungen werden aber immer komplizierter werden, sodass die Menschen schließlich in ihnen nicht mehr ihren Weg finden werden. Aber den Weg soll der Mensch aus sich selbst herausfinden. Es ist wie auf der Straße, wo auch nicht vorgeschrieben ist, dass die Menschen nicht zusammenstoßen, aber aus innerer Notwendigkeit heraus geschieht es nicht. Es gibt heute eine Tendenz, den Menschen zwischen einem Arzt und einem Schutzmann durch das Leben gehen zu lassen, aber so weit sind wir noch nicht. Ein neues Leben auf allen Gebieten wird entstehen, wenn sich die Ideen von Wiederverkörperung und Karma in die Seelen einleben werden. Es war uns über die Jahre nicht so sehr um das zu tun, über das jeweils gesprochen worden ist. Das Wichtigere ist, dass die Geisteswissenschaft uns mit den Ideen von Wiederverkörperung und Karma so durchdringt, dass wir eine Ahnung davon bekommen, wie das Leben wird, wenn alle Menschen von diesen Ideen durchdrungen sind. Unsere Zeit hat sich unter Ausschließung der Ideen von Wiederverkörperung und Karma entwickelt. Die gegenwärtige Kultur verhält sich zu der zukünftigen wie ein Mensch, der Karma und Wiederverkörperung für Unsinn hält, weil man nach dem Tod nichts von der Seele sehen kann, wie ein solcher Mensch sich zu einem anderen Menschen verhält, der sagt, man kann von Karma und Wiederverkörperung wissen, wenn man den Menschen aufmerksam betrachtet. Das Gefühl, dass sie an einer neuen Kultur mitarbeitet, das ist es, was eine Gruppe von Menschen in der heutigen Zeit zusammenhalten kann. In diesem Sinne kann man solche Menschen Theosophen, Anthroposophen oder Geisteswissenschaftler nennen. Fragenbeantwortung zum Vortrag 5. Frage: Ist die Kinderseele empfänglich für die Ideen von Karma und Reinkarnation und was damit zusammenhängt? Antwort: Wir haben die Aufgabe, zuerst eine Auswahl unter den Erwachsenen zu machen, denn unser Erziehungswesen ist ein integraler Bestandteil unserer äußeren Einrichtungen. Und wenn man den Kindern dort unmittelbar mit den Begriffen von Karma und Wiederverkörperung kommen würde, würde man sie in Seelenkonflikte bringen, da sie noch mehr als die Erwachsenen im äußeren Leben stehen. Es gibt schon Seelenkonflikte genug. Man denke nur an die Diskrepanz zwischen religiösem und naturwissenschaftlichem Unterricht. Daher wollen wir vorläufig nur zu den Erwachsenen sprechen. Dagegen sind die Ideen von Karma und Wiederverkörperung wiederum so fruchtbar für das allgemeine Leben, dass man verstehen kann, dass man selbst ganz in diesen Ideen drinnen steht. Und dann kann man schon etwas dazu tun, um die Wiederverkörperungs- und Karma-Idee rasch in das kindliche Alter einströmen zu lassen. Man sehe darüber in der Broschüre nach, von einem Mitglied geschrieben, das nicht über Geisteswissenschaft spricht, aber die geisteswissenschaftliche Pädagogik in den verschiedenen Lebensaltern, den siebenjährigen Lebensperioden beschreibt. Dr. Kendler, die Entwicklung des Kindes bis zum Zahnwechsel und das erste Schuljahr 1911. Nicht alle Kinder sind für diese Ideen von Karma und Wiederverkörperung empfänglich. Die äußere Kultur ist immer ein Ergebnis des Karmas der Menschen und dasselbe Karma steckt natürlich auch schon in dem Kind. Frage: Nach dem Tod erlebt der Mensch rückwärts, was das Tagesbewusstsein betrifft, aber wie ist es mit dem Nachtbewusstsein? Antwort: Dasjenige, was uns hier auf der Erde nicht bewusst wird, kommt in der geistigen Welt völlig zum Bewusstsein. So schwierig es ist, sich auf der Erde an die vorige Inkarnation zu erinnern, ebenso selbstverständlich ist es, dass man in der geistigen Welt alle früheren Erlebnisse der vorigen Inkarnation und so weiter als Erinnerung hat. Nicht in Kamaloka, Ort der Begierde, sondern in der geistigen Welt tritt alles auf, was zu unserem Nachtleben gehört. Frage: Wie soll der Geisteswissenschaftler seine zusammenhängenden Träume betrachten? Antwort: Erstens ist es nötig, dass man sie nicht vergisst. Dieses Zurückfinden bedeutet schon eine Verstärkung unseres Seelenwesens. Zweitens hängen unsere Träume im Wesentlichen mit unserem Eigenwillen zusammen, mehr als mit unserem bewussten Leben. Man kann aus seinen Träumen viel mehr über seine Seelenverfassung erfahren, als dass einem die Träume selbst zu viel erzählen würden. Aus den Bildern des Traumes soll man sich eine Gemütsstimmung heranbilden, die uns sagen soll, was der Traum zu bedeuten hat. Erster Aufsatz: Reinkarnation und Karma. Vom Standpunkt der modernen Naturwissenschaft notwendige Vorstellungen. Erschienen im Lucifer, Oktober bis November 1903. Teil 1. Als ein gefährlicher Ketzer galt der tonangebenden Weisheit des 17. Jahrhunderts der italienische Naturforscher Francesco Redi, weil er behauptete, dass auch die niedersten Tiere durch Fortpflanzung entstehen. Nur mit knapper Not entging er dem Märtyrerschicksal Giordano Brunos oder Galileis. Denn der rechtgläubige Gelehrte der damaligen Zeit meinte, dass Würmer, Insekten, ja selbst Fische aus leblosem Schlamm entstehen können. Nichts anderes hat Redi behauptet, als was heute allgemein anerkannt ist, dass alles Lebendige von einem Lebendigen abstammt. Er hat die Sünde begangen, eine Wahrheit zu kennen, 2 Jahrhunderte bevor die Wissenschaft unumstößliche Beweise für sie fand. Seit Pasteur seine Untersuchungen angestellt hat, kann kein Zweifel mehr darüber walten, dass man es lediglich mit einer Täuschung zu tun hatte in solchen Fällen, in denen man früher geglaubt hat, aus leblosen Substanzen entständen durch Urzeugung lebendige Wesenheiten. Die in derlei leblose Substanzen eindringenden Lebenskeime entzogen sich der Beobachtung. Durch sichere Mittel hat Pasteur das Eindringen solcher Keime in Substanzen, in denen für gewöhnlich kleine Lebewesen entstehen, verhindert. Und es bildete sich nicht eine Spur des Lebendigen. Das Lebendige entsteht also nur aus dem Lebenskeim. Redi hatte vollkommen recht. In einer ähnlichen Lage wie der italienische Denker ist heute der Theosoph. Es muss aufgrund seines Wissens das von dem Seelischen sagen, was Redi von dem Lebendigen gesagt hat. Er muss behaupten, Seelisches kann nur aus Seelischem entstehen. Und wenn die Naturwissenschaft in derselben Richtung sich weiter bewegt, die sie seit dem 17. Jahrhundert genommen hat, dann wird auch die Zeit kommen, in der sie selbst aus sich heraus diese Anschauung vertreten wird. Denn, das muss immer vom Neuen betont werden, der theosophischen Anschauung von heute liegt genau die gleiche Denkgesinnung zugrunde wie der naturwissenschaftlichen Behauptung, dass Insekten, Würmer und Fische nicht aus Schlamm, sondern aus Lebenskeimen entstehen. Und sie behauptet den Satz, jede Seele entsteht aus Seelischem. In demselben Sinne und in derselben Bedeutung wie der Naturforscher den seinigen, alles Lebendige entsteht aus Lebendigem. Die Sitten sind heute andere als im 17. Jahrhundert. Die den Sitten zugrunde liegenden Gesinnungen haben sich nicht sonderlich geändert. Im 17. Jahrhundert verfolgte man ketzerische Anschauungen allerdings mit Mitteln, die heute nicht mehr human erscheinen. Man wird die Theosophen heute nicht gerade mit dem Feuertod bedrohen, man begnügt sich damit, sie dadurch unschädlich zu machen, dass man sie für Schwärmer und unklare Köpfe erklärt. Die landläufige Wissenschaft stempelt sie zu Toren. An die Stelle der früheren Hinrichtung durch die Inquisition ist die neue Hinrichtungsart, die journalistische, getreten. Nun, die Theosophen stehen aufrecht. Sie trösten sich mit dem Bewusstsein, dass die Zeit kommen werde, in dem man von irgendeinem Wirrschau ungefähr hören wird, es gab eine Zeit, wir sind glücklich, dass sie überwunden ist, in der man glaubte, dass die Seelen von selbst entstehe, wenn gewisse unkomplizierte chemische und physikalische Vorgänge innerhalb einer Hirnschale sich abspielen. Heute aber muss für jeden ernsten Forscher solch kindliche Vorstellung dem Satz weichen, jedes Seelische entsteht aus Seelischem. Und der Chorus aufgeklärter Journalisten verschiedener Parteirichtungen wird, falls dann nicht solcher Journalismus selbst unter die Kinder reingerechnet wird, er wird dann schreiben, der geniale Forscher X hat mannhaft die Fahne aufgeklärter Seelenwissenschaft entrollt und den Aberglauben einer mechanischen Naturanschauung zu Paaren getrieben, der noch auf der Naturforscherversammlung des Jahres 1903 durch den Breslauer Chemiker Ladenburg wahre Triumphe feiern durfte. Nun soll man sich aber ja nicht dem Wahn hingeben, die Theosophie wolle aus der Naturwissenschaft heraus ihre Wahrheiten beweisen. Was betont werden muss, ist vielmehr, dass die Theosophie die gleiche Gesinnung hat wie die wahre Naturwissenschaft. Der Theosoph vollbringt nur für die Gebiete des seelischen Lebens dasselbe, was der Naturforscher für das zu erreichen strebt, was er mit Augen sehen und mit Ohren hören kann. Zwischen echter Naturforschung und Theosophie kann kein Widerspruch bestehen. Der Theosoph legt dar, dass die Gesetze, die er für das Seelenleben aufstellt, in entsprechender Weise auch für die äußeren Naturerscheinungen gelten. Er tut es deshalb, weil er weiß, dass das menschliche Erkenntnisgefühl sich nur dann befriedigt erklären kann, wenn es einsieht, dass Einklang und Nichtwiderspruch ist zwischen den verschiedenen Erscheinungsgebieten des Daseins. Heute sind ja die meisten Menschen, die sich überhaupt um Erkenntnis und Wahrheit bemühen, mit gewissen naturwissenschaftlichen Einsichten bekannt. Solche Wahrheiten fliegen dem Menschen sozusagen auf der Straße an. Die Unterhaltungsbeilagen der Zeitungen enthüllen dem Gebildeten und auch dem Ungebildeten die Gesetze, wie sich die vollkommenen Tiere aus den Unvollkommenen entwickeln, welch tiefgehende Verwandtschaft zwischen dem Menschen und dem höchststehenden Affen bestehe, und flinke Wochenblattschreiber werden nicht müde, ihren Lesern einzuschärfen, wie sie über den Geist zu denken haben im Zeitalter des großen Darwin. Sie fügen höchst selten hinzu, dass sich in Darwins Hauptwerk auch der Satz findet: Ich halte dafür, dass alle organischen Wesen, die je auf dieser Erde gelebt haben, von einer Urform abstammen, welcher das Leben vom Schöpfer eingehaucht wurde. In einem solchen Zeitalter ist es höchst notwendig, immer wieder und wieder zu zeigen, dass es sich die Theosophie mit dem Einhauchen des Lebens und auch der Seele nicht so leicht macht wie Darwin und manche Darwianer, dass aber ihre Wahrheiten mit den Ergebnissen wahrer Naturforschung nicht in Widerspruch stehen. Nicht auf der Krücke der Naturwissenschaft der Gegenwart will die Theosophie zu den Geheimnissen des Geisteslebens vordringen, sondern nur sagen will sie: Erkennt die Gesetze des geistigen Lebens und ihr werdet diese hohen Gesetze auch in entsprechender Form bewahrheitet finden, wenn ihr auf das Gebiet heruntersteigt, wo ihr mit Augen sehen und mit Ohren hören könnt. Die Naturwissenschaft der Gegenwart widerspricht nicht der Theosophie, sondern sie ist selbst elementare Theosophie. Haeckel hat es im Gebiet des tierischen Lebens nur deshalb zu so schönen Ergebnissen gebracht, weil er die Gesetze, welche die Seelenforscher seit langem auf die Seele anwenden, nun auch auf die Entwicklung des tierischen Lebens anwandte. Wenn er selbst nicht diese Überzeugung hat, so tut das nichts. Er kennt eben die Seelengesetze nicht und weiß auch nichts von den Forschungen, die man auf dem Feld der Seele anstellen kann. Die Bedeutung seiner Ergebnisse auf seinem Gebiet wird dadurch nicht geringer. Große Männer haben die Fehler ihrer Tugenden. Unsere Aufgabe ist zu zeigen, dass Haeckel da, wo er zu Hause ist, nichts anderes ist als Theosoph. Und noch ein anderes Hilfsmittel bietet sich dem Theosophen durch die Anknüpfung an die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse der Gegenwart. Die Dinge der äußeren Natur sind gewissermaßen mit den Händen zu greifen. Deshalb ist es leicht, ihre Gesetze klarzulegen. Sich zu vergegenwärtigen, dass Pflanzen sich verändern, wenn sie aus einer Gegend in eine andere versetzt werden, macht keine Schwierigkeiten. Dass gewisse Tierarten die Sehkraft ihrer Augen verlieren, wenn sie eine Zeit lang in finsteren Höhen leben, ruft unschwer anschauliche Vorstellungen hervor. Wenn man nun zeigt, welche Gesetze in solchen Vorgängen wirken, so kann man von da aus leicht zu den minder anschaulichen, weniger fassbaren Gesetzen hinüberleiten, die uns auf dem Gebiet des seelischen Lebens entgegentreten. Veranschaulichen und nichts anderes will der Theosoph, wenn er die Naturwissenschaft zu Hilfe ruft. Er hat zu zeigen, dass sich auf ihrem Gebiet die theosophischen Wahrheiten in entsprechender Form wiederfinden, dass die Naturwissenschaft nichts anderes sein kann als elementare Theosophie, und er hat sich der naturwissenschaftlichen Vorstellungen zu bedienen, um zu seinen höher Gearteten hinüberzuleiten. Nun könnte ja hier auch eingewendet werden, dass jegliche Hinneigung zu den gegenwärtigen naturwissenschaftlichen Vorstellungen die Theosophie schon deshalb in eine schiefe Lage bringen könne, weil diese Vorstellungen selbst auf einem ganz unsicheren Boden ruhen. Es ist richtig, da gibt es Naturforscher, die gewisse Grundlinien des Darwinismus für unumstößliche Wahrheiten halten, und andere, die bereits von einer Krisis der Darwinismus sprechen. Die einen finden in der Allmacht der Naturzüchtung im Kampf um Dasein umfassende Erklärungsgründe für die Entwicklung der Lebewesen, die anderen verweisen diesen Kampf ums Dasein zu den Kinderkrankheiten der neueren Naturlehre und reden von der Ohnmacht der Naturzüchtung. Wenn es auf diese besonderen strittigen Punkte ankäme, dann könnte man als Theosoph wahrlich nichts Besseres tun, als sich um sie vorläufig nicht bekümmern und für den Einklang mit der Naturwissenschaft einen Zeitpunkt abwarten, der besser als der gegenwärtige ist. Aber eben darauf kommt es gar nicht an. Es handelt sich vielmehr um eine gewisse Gesinnung, um eine Denkungsart innerhalb des naturwissenschaftlichen Forschens in unserer Zeit, um bestimmte große Richtungslinien, die überall eingehalten werden, wenn auch die Gedanken über besondere Fragen bei einzelnen Forschern und Denkern weit auseinandergehen. Wahr ist, Ernst Haeckels und Virchows Anschauungen über die Abstammung des Menschen gehen weit auseinander. Aber der theosophisch Gesinnte könnte froh sein, wenn die maßgebenden Persönlichkeiten über gewisse große Gesichtspunkte in Bezug auf das Seelenleben so weit in klarer Weise dächten, wie diese Gegner über dasjenige, was ihnen bei allem Streit doch als absolut sicher gilt. Weder Haeckels noch Virchows Anhänger suchen heute den Ursprung der Würmer im leblosen Schlamm, weder die ersten noch die letzteren zweifeln an dem Satz, alles Lebendige stammt aus Lebendigen in dem oben bezeichneten Sinne. In der Seelenkunde haben wir es so weit noch nicht gebracht. Da fehlt jede Klarheit über einen Gesichtspunkt, der sich mit solchen naturwissenschaftlichen Grundüberzeugungen vergleichen ließe. Wer die Gestalt und Lebensweise eines Wurmes erklären will, weiß, dass er zum Wurmei und zu den Vorfahren des Wurmes hinaufsteigen muss. Er weiß, in welcher Richtung er forschen muss, wenn auch über alles weitere verschiedene Ansichten herrschen oder auch behauptet wird, die Zeit sei noch nicht reif, über diesen oder jenen Punkt bestimmte Gedanken zu erzeugen. Wo wäre in der Seelenkunde eine ähnliche Klarheit? Dass die Seele geistige Eigenschaften habe, wie der Wurm physische, veranlasst nicht, wie es doch sollte, an die eine Tatsache mit derselben Forschergesinnung heranzutreten wie an die andere. Allerdings steht unsere Zeit unter dem Einfluss von Denkgewohnheiten, die bewirken, dass unzählige aus den Reihen derer, die sich mit diesen Dingen beschäftigen, gar nicht einmal auf eine solche Forderung in entsprechender Art eingehen wollen. Gewiss, es wird zur Not zugegeben, dass auch die seelischen Eigenschaften eines Menschen gerade so irgendwo herstammen müssen wie die physischen. Es werden Erwägungen darüber angestellt, wie es denn komme, dass die Seelen einer Schar von Kindern so verschieden sind, die alle unter gleichen Umständen aufgewachsen und erzogen sind, dass sogar Zwillinge in wesentlichen Eigenarten voneinander abweichen, die stets an demselben Ort unter der Obhut einer Amme gewesen sind. Man führt wohl auch gelegentlich an, dass es von den siamesischen Zwillingen heißt, ihre letzten Lebensjahre wären infolge ihrer entgegengesetzten Sympathien im nordamerikanischen Bürgerkrieg recht unbehaglich gewesen. Übrigens soll gar nicht behauptet werden, dass nicht sorgfältiges Nachdenken und Beobachten auf solche Erscheinungen gewendet worden sei und nicht beachtenswerte Arbeiten darüber vorliegen. Aber es ist das Gewöhnliche, dass sich solche Arbeiten zum Seelischen so verhalten, wie sich eben der Naturforscher zum Lebendigen verhalten würde, wenn er einfach seine Herkunft aus dem leblosen Schlamm behaupten wollte. Es ist zweifellos berechtigt, wenn man zur Erklärung der niederen seelischen Eigenschaften zu den physischen Vorfahren hinaufsteigt und ebenso von Vererbung spricht, wie man es für die körperlichen Merkmale tut. Aber man will die Augen vor dem Wesentlichsten verschließen, wenn man dieselbe Richtung für die höheren Seeleneigenschaften, für das eigentlich Geistige im Menschen nimmt. Man hat sich eben daran gewöhnt, diese höheren seelischen Eigenschaften nur als eine Steigerung, als einen höheren Grad der niederen zu betrachten. Und man meint deshalb, man könne sich mit einer Erklärung zufrieden geben, die in demselben Sinne gehalten ist wie diejenige der seelischen Eigenschaften der Tiere. Es soll nicht geleugnet werden, dass die Beobachtung gewisser seelischer Verrichtungen der höheren Tiere zu einer solchen Anschauung leicht verführt. Man braucht ja nur darauf hinzuweisen, dass Hunde merkwürdige Beweise eines treuen Gedächtnisses geben, dass Pferde, die den Mangel eines Hufeisens bei sich bemerken, selbst zur Schmiede gehen, in der sie gewöhnlich beschlagen werden, dass sogar Tiere, die in einem Zimmer eingeschlossen sind, sich selbst die Klinke öffnen und was an dergleichen erstaunlichen Dinge mehr angeführt werden kann. Gewiss, auch der Theosoph wird nicht ermangeln, jede beliebige Steigerung der tierischen Fähigkeiten zuzugeben. Aber soll man deshalb allen Unterschied zwischen den niederen Seelenmerkmalen, die der Mensch mit den Tieren gemein hat, und den höheren geistigen Eigenschaften, die nur ihm eignen, verwischen? Nur der kann das, der durch ein dogmatisches Vorurteil der Wissenschaft ganz geblendet ist, welcher am Grobsinnlichen haften bleiben will. Man nehme doch nur die durch einwandfreie Beobachtung festgestellte Tatsache, dass die Tiere, auch die Höchststehenden, nicht zählen und daher auch nicht rechnen lernen. Schon in alten Weisheitsschulen galt es als ein vielsagender Satz, dass sich der Mensch dadurch vom Tier unterscheide, dass er zählen könne. Das Zählen ist die einfachste, die trivialste der höheren Seelenfähigkeiten. Eben deshalb sei es hier angeführt als der Grenzpunkt, wo das tierisch-seelische in das geistig-seelische, in das höhere menschliche übergeht. Es ist natürlich kinderleicht, auch hier Einwände zu machen. Erstens kann man sagen, dass ja noch nicht aller Tage Abend ist und dass einmal gelingen könne, was bisher nicht gelungen ist, gewissen intelligenten Tieren das Zählen beizubringen. Und zweitens möchte man wohl darauf hinweisen, dass ja des Menschen Gehirn immerhin sich dem der Tiere gegenüber vervollkommnet habe und dass es einfach daher komme, wenn es höhere Grade von Seelentätigkeit hervorbringe. Man mag dem, der solche Einwände macht, nicht einmal, sondern 100-mal recht geben. Aber in derselben Lage ist man bei solchen, die gegenüber der Tatsache, dass alles Leben aus Lebendigen hervorgeht, immer wieder behaupten, aber im Wurm herrschen dieselben chemischen und physikalischen Gesetze wie im Schlamm, nur in komplizierterer Weise. Wer mit Trivialitäten und Selbstverständlichkeiten durchaus die Geheimnisse der Natur enthüllen will, dem wird eben schwer zu helfen sein. Es gibt Leute, die den Grad von Verstand, zu dem sie sich gerade emporgerungen haben, für den denkbar höchstens halten und die deshalb gar nicht darauf verfallen, dass ein anderer sich vielleicht ihre trivialen Einwände selbst machen könnte, wenn er nicht deren Nichtigkeit einsehe. Es ist gar nichts dagegen einzuwenden, dass alle höheren Verrichtungen in der Welt nur Steigerungen der niederen sind, dass die im Wurm herrschenden Gesetze Steigerungen derjenigen sind, die im Schlamm anzutreffen sind. Aber so wie heute kein Einsichtiger die Herkunft des Wurmes aus dem Schlamm behauptet, so kann kein klar Denkender das geistig-seelische in dieselbe Begriffsschablone bringen wollen wie das tierisch-seelische. Wie man zunächst in der Reihe des Lebendigen bleibt, um dieses Lebendige seiner Abstammung nachzuerklären, so muss man im Reich des Seelisch-Geistigen bleiben, um das Seelisch-Geistige seiner Herkunft nachzuverstehen. Es gibt Tatsachen, die überall beobachtet werden können und an denen unzählige Menschen vorbeigehen, ohne sich besondere Gedanken dabei zu machen. Einmal kommt einer und macht an einer solch jedermann zugänglichen Tatsache die Entdeckung einer folgenschweren Wahrheit. An einer schwingenden Kirchenlampe soll Galilei das wichtige Gesetz der Pendelschwingung bemerkt haben. Vorher haben unzählige Menschen Kirchenlampen schwingen sehen, ohne daran diese tiefgreifende Bemerkung zu machen. Es kommt darauf an, dass man mit den Dingen, die man sieht, die rechten Gedanken verknüpft. Nun gibt es eine Tatsache, die ganz allgemein zugänglich ist und die, richtig angesehen, ein helles Licht wirft auf den Charakter des Seelisch-Geistigen. Das ist die einfache Wahrheit, dass jeder Mensch eine Biografie hat, das Tier aber keine. Zwar werden wir wieder manche sagen, kann man denn nicht auch die Lebensgeschichte einer Katze oder eines Hundes schreiben? Ihnen ist zu antworten, zweifellos, aber es gibt auch Schulaufgaben, in denen man von den Kindern verlangt, sie sollen die Schicksale einer Schreibfeder erzählen. Doch handelt es sich darum, dass für den einzelnen Menschen die Biografie dieselbe grundwesentliche Bedeutung hat, wie für das Tier die Beschreibung seiner Art. In demselben Sinne, in dem mich bei dem Löwen die Beschreibung der Löwenart interessiert, beschäftigt mich beim einzelnen Menschen die Biografie. Schiller, Goethe und Heine sind nicht in demselben Sinne für mich erschöpft, wenn ich ihre Menschenart beschreibe, wie der einzelne Löwe für mich erschöpft ist, wenn ich ihn als Exemplar seiner Gattung erkannt habe. Der einzelne Mensch ist mehr als ein Exemplar der Menschengattung. Er hat in demselben Sinne seine Gattungsmerkmale mit seinen physischen Vorfahren gemein wie das Tier. Aber wo das Gattungsmäßige aufhört, da beginnt für den Menschen das, was seine besondere Stellung, seine Aufgaben in der Welt bedingt. Und wo dieses anfängt, da hört alle Möglichkeit einer Erklärung nach der Schablone der tierisch-physischen Vererbung auf. Ich kann Schillers Nase und Haare, vielleicht auch gewisse Temperamenteigenschaften auf Entsprechendes bei seinen Vorfahren zurückführen, aber nicht sein Genie. Und das gilt natürlich nicht nur von Schiller. Das gilt auch von der Frau Müller aus Krewinkel. Auch bei ihr wird man, wenn man nur zusehen will, seelisch-geistiges finden, das durchaus nicht in der gleichen Art bei ihren Eltern und Großeltern gefunden werden könnte, wie ihre Nase und ihre blauen Augen. Zwar hat Goethe gesagt, vom Vater habe er die Statur und des Lebens ernstes Führen, vom Mütterchen die Frohnatur und Lust zu fabulieren, und deshalb wäre an dem ganzen Wicht nichts original zu nennen. Nun, trotzdem wird aber niemand versuchen, Goethes Begabung in demselben Sinne von Vater und Mutter herzuleiten und sich damit befriedigt erklären, wie man die Form und Lebensart des Löwen aus seinen Vorfahren herleitet. Hier liegt die Richtung, welche die Seelenkunde nehmen muss, wenn sie dem naturwissenschaftlichen Satz »Alles Lebendige stammt aus Lebendigen« den entsprechenden an die Seite stellen will, alles Seelische ist aus Seelischem zu erklären. Wir werden in einem nächsten Aufsatz diese Richtung verfolgen und zeigen, wie die Gesetze von Reinkarnation und Karma von diesem Gesichtspunkt aus eine naturwissenschaftliche Notwendigkeit sind. Es erscheint höchst sonderbar, dass so viele an der Frage nach der Herkunft des Seelischen vorbeigehen, rein aus Furcht, dass sie dabei in ein unsicheres Wissensgebiet kommen könnten. Ihnen muss vorgehalten werden, was der große Naturforscher Karl Gegenbauer vom Darwinismus gesagt hat. Mögen die unmittelbaren Behauptungen Darwins auch nicht ganz richtig sein, sie waren Führer zu Entdeckungen, die ohne sie nicht wären gemacht worden. Darwin hat in einleuchtender Weise auf die Entwicklung der Lebensformen aus einander hingewiesen und das hat dazu angespornt, die Zusammenhänge solcher Formen zu suchen. Auch diejenigen, welche die Irrtümer des Darwinismus bekämpfen, müssten sich darüber klar sein, dass dieser selbe Darwinismus der Erforschung tierischer und pflanzlicher Entwicklung Klarheit und Sicherheit gebracht hat und dass er durch sie in dunkle Gebiete des Naturwirkens hineingeleuchtet hat. Seine Irrtümer wird er durch sich selbst überwinden. Wäre er nicht gewesen, so hätten wir auch seine segensreichen Folgen nicht. Und den theosophischen Anschauungen müsste für das geistige Leben ein Gleiches auch derjenige zugestehen, der diesen Lehren gegenüber Unsicherheit fürchtet. Auch wenn sie nicht ganz richtig wären, würden sie aus sich selbst zum Licht über die Rätselfragen der Seele führen. Auch ihnen wird Klarheit und Sicherheit verdankt werden. Und da sie sich auf unser geistiges Schicksal, auf unsere menschliche Bestimmung, auf unsere höchsten Aufgaben beziehen, so müsste die Herbeiführung dieser Klarheit und Sicherheit die wichtigste Angelegenheit unseres Lebens sein. Auf diesem Gebiet ist das Streben nach Erkenntnis zugleich eine moralische Notwendigkeit, eine unbedingte sittliche Verpflichtung. Rudolf Steiner. Aufsatz 1: Reinkarnation und Karma. Teil 2. Eine Art Bibel des aufgeklärten Menschen der neuen Zeit wollte David Friedrich Strauss in seinem 1872 erschienenen Buch »Der alte und der neue Glaube« liefern. Den neuen Glauben sollen die Offenbarungen der Naturwissenschaft zugrunde liegen und nicht die, nach der Meinung des genannten Apostels der Aufklärung überlebten, Offenbarungen des alten Glaubens. Unter dem Eindruck der darwinschen Vorstellungen ist die neue Bibel geschrieben. Und sie rührt von einer Persönlichkeit her, die sich gesagt hat, wer gleich mir zu den aufgeklärten Menschen sich rechnet, der hat längst vor Darwin nicht an die übernatürliche Offenbarung und ihre Wunder geglaubt. Er hat sich klargemacht, In der Natur walten notwendige, unabänderliche Gesetze und was uns die Bibel als Wunder erzählt, wären Störungen, Unterbrechungen dieser Gesetze. Und solche kann es nicht geben. Wir wissen nach Naturgesetzen, dass kein Toter wieder lebendig werden kann. Also kann auch Jesus den Lazarus nicht auferweckt haben. Aber nun, so sagt sich unser Aufgeklärter weiter, hatte unsere Naturerklärung eine Lücke. Wir vermochten einzusehen, wie die leblosen Erscheinungen durch unabänderliche Naturgesetze erklärt werden können, aber wie die mannigfaltigen Arten der Pflanzen und Tiere und der Mensch selbst entstanden seien. Davon konnten wir uns keine naturgemäße Vorstellung machen. Wir glaubten zwar, dass auch da nur notwendige Naturgesetze in Betracht kämen, aber welche es seien und wie sie wirken, davon wussten wir nichts. Was wir uns auch für Mühe gaben, etwas Vernünftiges konnten wir nicht einwenden gegen das, was Karl von Linne, der große Naturforscher des 18. Jahrhunderts, ausgesprochen hat. Es seien so viele Spezies im Tier- und Pflanzenreich vorhanden, als ursprünglich im Prinzip geschaffen worden sind. Hatten wir da nicht so viele Schöpfungswunder vor uns als Arten von Pflanzen und Tieren? Was nützte uns unsere Überzeugung, Gott könne nicht durch einen übernatürlichen Eingriff in die Naturordnung, durch ein Wunder den Lazarus erweckt haben, wenn wir solcher übernatürlicher Taten doch unzählige annehmen mussten? Da kam Darwin und zeigte uns, dass durch unabänderliche Naturgesetze, Anpassung und Kampf ums Dasein, die pflanzlichen und tierischen Arten entstehen, wie die leblosen Erscheinungen. Unsere Lücke in der Naturerklärung war ausgefüllt. Aus der Stimmung heraus, die ihm aus solcher Überzeugung kam, schrieb David Friedrich Strauss diese Worte seines alten und neuen Glaubens hin. Wir Philosophen und kritischen Theologen haben gut reden gehabt, wenn wir das Wunder in Abgang dekretierten. Unser Machtspruch verhallte ohne Wirkung, weil wir es nicht entbehrlich zu machen, keine Naturkraft nachzuweisen wussten, die es an den Stellen, wo es bisher am meisten für unerlässlich galt, ersetzen konnte. Darwin hat diese Naturkraft, dieses Naturverfahren nachgewiesen, er hat die Tür geöffnet, durch welche eine glückliche Nachwelt das Wunder auf Nimmerwiedersehen hinauswerfen wird. Jeder, der weiß, was am Wunder hängt, wird ihn dafür als einen der größten Wohltäter des menschlichen Geschlechtes preisen. In diesen Worten liegt Siegerstimmung, und alle, die wie Strauß empfinden, dürfen den folgenden Ausblick in einen neuen Glauben eröffnen. Einmal haben sich leblose Stoffteilchen durch die ihnen innewohnenden Kräfte so zusammengeballt, dass sie lebendigen Stoff gaben. Dieser entwickelte sich durch notwendige Gesetze zu den einfachsten, unvollkommensten Lebewesen. Dann veränderten sich diese nach ebenso notwendigen Gesetzen weiter zum Wurm, Fisch, zur Schlange, zum Beuteltier und zuletzt zum Affen. Und da Huxley, der große englische Naturforscher, nachgewiesen hat, dass die Menschen ihrem Bau nach den höchststehenden Affen viel ähnlicher sind als diese den niederen Affen, was steht noch dem Glauben entgegen, dass der Mensch selbst sich nach denselben Naturgesetzen aus höheren Affen entwickelt habe? Ferner treffen wir nicht das, was wir höhere menschliche Geistestätigkeit, was wir Moral nennen, in einem unvollkommenen Zustand schon bei den Tieren? Dürfen wir daran zweifeln, dass die Tiere, als ihr Bau vollkommener wurde, als es sich zur menschlichen Gestalt entwickelte, bloß aufgrund der physischen Gesetze auch die Andeutungen von Verstandestätigkeit und Moral, die sich schon bei ihnen finden, zur menschlichen Höhe ausgestalteten? Alles scheint da aufs Beste zu stimmen. Zwar wird jeder zugestehen müssen, dass unsere Naturkenntnis noch lange nicht ausreichen wird, um sich vorzustellen, wie das oben beschriebene alles im Einzelnen vor sich geht. Aber man wird immer mehr Tatsachen und Gesetze entdecken und dann wird auch der neue Glaube immer festere Stützen gewinnen. Nun haben die Forschungen und Überlegungen der letzten Zeit zwar gar keine so festen Stützen für diesen Glauben geliefert, vielmehr alles Mögliche zu seiner Erschütterung beigetragen. Er lebt aber doch in immer weiteren Kreisen fort und ist ein schweres Hindernis für jede andere Überzeugung. Es kann kein Zweifel darüber bestehen. Haben David Friedrich Strauss und seine Gesinnungsgenossen recht, so ist alles Reden von höheren geistigen Gesetzen des Daseins ein Unding. Man müsste den neuen Glauben lediglich auf die Grundlagen aufbauen, von denen diese Persönlichkeiten behaupten, dass sie Ergebnisse des Naturerkennens seien. Nun stellt sich aber eine merkwürdige Tatsache dem vor Augen, der mit unbefangenen Augen die Ausführungen dieser Anhänger des neuen Glaubens verfolgt. Und diese Tatsache drängt sich besonders dann unwiderstehlich auf, wenn man auf die Gedanken derer blickt, die sich noch ein wenig Unbefangenheit bewahrt haben gegenüber den mit solcher Sicherheit auftretenden Behauptungen der orthodoxen Aufklärer. Es gibt nämlich verbogene Ecken in den Bekenntnissen dieser Neugläubigen. Und deckt man das auf, was in diesen Ecken vorhanden ist, dann erstrahlen die wahren Ergebnisse der neueren Naturwissenschaft zwar in einem hellen Glanz, aber die Meinungen der Neugläubigen über den Menschen beginnen zu verblassen. Leuchten wir doch in ein paar solcher Ecken einmal hinein. Halten wir uns an die Persönlichkeit zunächst, welche die bedeutendste und verehrungswürdigste dieser Neugläubigen ist. Auf Seite 804 der 9. Auflage von Haeckels Natürlicher Schöpfungsgeschichte ist zu lesen: Das Endresultat einer Vergleichung der Tiere und des Menschen ist, dass zwischen den höchst entwickelten Tierseelen und den tiefstehenden Menschenseelen nur ein geringer quantitativer, aber kein qualitativer Unterschied existiert. Dieser Unterschied ist viel geringer als der Unterschied zwischen den niedersten und höchsten Menschenseelen oder als der Unterschied zwischen den höchsten und niedersten Tierseelen. Nun, wie verhält sich der Neugläubige zu einer solchen Tatsache? Er verkündet: Wir müssen den Unterschied zwischen den niederen und den höheren Tierseelen aus notwendigen und unabänderlichen Gesetzen heraus erklären. Und wir studieren diese Gesetze. Wir fragen uns: Wie ist es gekommen, dass aus Tieren mit niedriger Seele solche mit höherer sich entwickelt haben? Wir suchen in der Natur nach Bedingungen, durch die das Niedere zum Höheren werden kann. Wir finden da zum Beispiel, dass Tiere, die in die Höhlen von Kentucky aus anderen Orten herkommen, blind werden. Es wird uns klar, dass der Aufenthalt im Finsteren die Augen außer Tätigkeit gesetzt hat. In diesen Augen wird dadurch nicht mehr die physikalische und chemische Tätigkeit verrichtet, die während des Sehens vor sich geht. Der Strom der Nahrung, der für diese Tätigkeit früher verwendet worden ist, fließt nunmehr anderen Organen zu. Die Tiere verändern ihre Gestalt. Auf solche Weise können neue Tierarten aus alten entstehen, wenn die Verwandlungen nur hinreichend groß und mannigfaltig genug sind, welche die Natur an diesen Arten bewirkt. Was geschieht da eigentlich? Die Natur nimmt mit gewissen Wesen Veränderungen vor und diese Veränderungen treten dann auch bei den Nachkommen auf. Man sagt, sie vererben sich. So ist die Entstehung neuer Tier- und Pflanzenarten erklärt. Und nun geht bei den Neugläubigen die Erklärung munter weiter. Der Unterschied zwischen den tiefstehenden Menschenseelen und den hochstehenden Tierseelen ist nicht gar so groß. Also haben gewisse Lebensverhältnisse, in welche hochstehende Tierseelen versetzt worden sind, Veränderungen in ihnen bewirkt, wodurch sie zu niederen Menschenseelen wurden. Das Wunder der Menschenseelenentwicklung ist, um mit Strauss zu reden, auf Nimmerwiedersehen aus dem Tempel des neuen Glaubens hinausgeworfen und der Mensch nach ewigen notwendigen Gesetzen der Tierwelt eingereiht. Der Neugläubige zieht sich damit befriedigt zum friedlichen Schlummer zurück. Von jetzt an will er nicht mehr weiter. Ehrliches Denken muss ihn stören in diesem Schlummer. Denn dieses ehrliche Denken muss an seinem Schlummerlager Geister am Leben erhalten, die er selbst gerufen hat. Sehen wir uns einmal obigen Haeckelschem Satz näher an: Der Unterschied zwischen höheren Tieren und Menschen ist viel geringer als der Unterschied zwischen den niedersten und höchsten Menschenseelen. Wenn der Neugläubige das zugibt, darf er sich dann in friedlichen Schlummer einlullen, sobald er, nach seiner Ansicht, die Entwicklung der niederen Menschen aus den höchsten Tieren erklärt hat? Nein, er darf es nicht. Und tut er es doch, dann verleugnet er die ganze Grundlage, auf die er seine Überzeugung aufgebaut hat. Was würde ein Neugläubiger dem anderen entgegnen, wenn dieser käme und sagte, ich habe gezeigt, wie die Fischtiere aus niederen Lebewesen entstanden sind. Damit bin ich fertig. Ich habe gezeigt, dass sich alles entwickelt, also werden sich schon die über den Fischen stehenden Arten so entwickelt haben wie die Fische. Ohne Zweifel würde unser Neugläubiger sagen, mit deinem allgemeinen Entwicklungsgedanken ist es nichts. Du musst auch begreiflich machen, wie die Säugetiere entstehen, denn zwischen den Säugetieren und den Fischen ist ein größerer Unterschied als zwischen den Fischen und den unmittelbar unter ihnen stehenden Tieren. Und was müsste daraus folgen, wenn der Neugläubige sich wirklich in seinem Bekenntnis treu bliebe? Er müsste sagen, der Unterschied zwischen den höheren und niederen Menschenseelen ist größer als der zwischen diesen niederen Seelen und den unmittelbar unter ihnen stehenden Tierseelen. Also muss ich zugeben, dass es im Weltall Ursachen gibt, welche an der niederen Menschenseele Verwandlungen bewirken, die sie ebenso umgestalten wie die von mir aufgezeigten Ursachen, die niedere Tierform in die höhere überführen. Tue ich das nicht, so bleiben die Arten der Menschenseelen für mich ihrer Entstehung nach ebenso Wunder, wie es die verschiedenen Tierarten für den bleiben, der nicht an die Veränderung der Lebewesen durch Naturgesetze glaubt. Und dies ist unbedingt richtig. Die Neugläubigen, die sich so aufgeklärt dünken, weil sie das Wunder auf dem Gebiet des Lebendigen hinausgeworfen zu haben glauben, sie sind Wundergläubige, ja Anbeter des Wunders auf dem Gebiet des seelischen Lebens. Und nur dadurch unterscheiden sie sich von den von ihnen so sehr verachtenden Wundergläubigen, dass diese ihren Glauben ehrlich eingestehen, sie selbst aber gar keine Ahnung davon haben, dass sie von dem finstersten Aberglauben befallen sind. Und nun soll unser Licht in eine andere Ecke des neuen Glaubens getragen werden. Schön hat Dr. Paul Topinat in seiner Anthropologie die Ergebnisse der modernen Menschenursprungslehre zusammengestellt. Am Schluss des Buches wiederholt er kurz, wie die höheren Tierformen nach Haeckel in den verschiedenen Zeiten der Erde sich entwickelt haben. Im Beginne der Erdperiode, die von den Geologen Laurentinische genannt wird, bildeten sich durch zufälliges Zusammentreffen unter Bedingungen, die sich wahrscheinlich nur in dieser Epoche darboten, aus einigen Elementen Kohlenstoff, Sauerstoff, Wasserstoff und Stickstoff, die ersten Eiweißklümpchen. Aus ihnen gingen durch Urzeugung Moneren kleinste unvollkommene Lebewesen hervor. Darauf teilten und vervielfältigten sich diese, ordneten sich zu Organen an und gaben schließlich nach einer Reihe von Umbildungen, die Haeckel auf 9 festsetzt, einigen Wirbeltieren nach Art des Amphioxus lanceolatus Lanzettfischchen das Leben. Wir können übergehen, wie die weiteren Arten der Tiere in derselben Richtung verfolgt werden und fügen sogleich den Schluss der Topinatschen Sätze hinzu. In der 20. Erdepoche ist der anthropoide, menschenähnliche Affe da ungefähr während der ganzen Miozänperiode, in der 21. der Menschenaffe, der die Sprache und ein dementsprechendes Gehirn noch nicht besitzt. In der 22. erscheint endlich der Mensch, so wie wir ihn kennen, wenigstens in seiner minder vollkommenen Formen. Und nun, nachdem Topinat aufgeführt hat, was die naturwissenschaftliche Grundlage des neuen Glaubens sein soll, macht er in wenigen Worten ein wichtiges Geständnis. Er sagt, hier schneidet die Aufzählung ab, Haeckel vergisst den 23. Grad, in dem eine Lamarck und Newton glänzen. Eine Ecke im Bekenntnis des Neugläubigen ist damit aufgezeigt, in der er so deutlich wie nur irgend möglich auf Tatsachen weist, denen gegenüber er dieses sein Bekenntnis verleugnet. Er will mit den Begriffen, mit denen er in der übrigen Natur sich zurechtfinden sucht, nicht heraufsteigen in menschlich-seelisches Gebiet. Täte er dies, betrete er mit seiner an der äußeren Natur gewonnenen Gesinnung das Feld, das Topinath den 23. Grad nennt, dann müsste er sich sagen, wie ich die höhere Tierart aus der niederen durch Entwicklung herleite, so leite ich die höhere Seelenart durch Entwicklung aus der niederen her. Ich kann Newtons Seele nicht verstehen, wenn ich sie nicht hervorgehend denke aus einem vorausgehenden seelischen Wesen. Und dieses seelische Wesen kann nie und nimmer in den physischen Vorfahren gesucht werden. Denn wollte man es da suchen, so würde man allen Geist der Naturforschung auf den Kopf stellen. Wo könnte es einem Naturforscher je beifallen, eine tierische Art aus einer anderen sich entwickeln zu lassen, wenn die letztere der ersteren in physischer Beziehung so unähnlich wäre, wie in seelischer Beziehung Newton seinen Vorfahren? Man stellt sich doch vor, dass eine Tierart aus einer ähnlichen hervorgeht, die nur um einen Grad tiefer steht als sie. Also muss Newtons Seele aus einer solchen hervorgegangen sein, die ihr ähnlich, nur in seelischer Beziehung einen Grad tiefer ist als sie. Das Seelische in Newton umfasst mir seine Biografie, vergleiche Lucifer Heft 5. Ich erkenne Newton aus dieser seiner Biografie, wie ich einen Löwen aus der Beschreibung seiner Art erkenne. Und ich verstehe die Löwenart, wenn ich mir vorstelle, dass sie aus einer im Verhältnis zu ihr niedrigeren hervorgegangen ist. Also verstehe ich das, was ich in Newtons Biografie umfasse, wenn ich es mir entwickelt denke aus dem Biografischen einer Seele, die ihr ähnlich als Seele mit ihr verwandt ist. Demnach war Newtons Seele in anderer Form bereits da, wie die Löwenart in anderer Form vorher da war. Für ein klares Denken gibt es kein Entrinnen aus dieser Anschauung. Nur weil die Neugläubigen nicht den Mut haben, ihre Gedanken wirklich zu Ende zu führen, kommen sie nicht zu dieser Schlussfolgerung. Durch sie ist aber das Wiedererscheinen der Wesenheit, die man in der Biografie umfasst, gesichert. Man lasse entweder die ganze naturwissenschaftliche Entwicklungslehre fallen oder man gebe zu, dass sie auf die seelische Entwicklung ausgedehnt werden müsse. Es gibt nur zweierlei. Entweder es ist jede Seele durch ein Wunder geschaffen, wie die tierischen Arten durch Wunder geschaffen sein müssten, wenn sie sich nicht auseinanderentwickelt haben, oder die Seele hat sich entwickelt und ist in einer anderen Form früher dagewesen, wie die tierische Art in anderer Form da war. Einige der gegenwärtigen Denker, die sich noch ein wenig Klarheit und Mut zu folgerichtigem Vorstellen bewahrt haben, sind ein lebendiger Beweis für diese Tatsache. Sie können sich zwar ebenso wenig in den unserer Zeit so ungewohnten Gedanken von der Seelenentwicklung hineinfinden wie die charakterisierten Neugläubigen, aber sie haben wenigstens den Mut, sich zu der dann einzig möglichen anderen Ansicht zu bekennen. Zu dem Wunder der Seelenschöpfung. So kann man in dem Werk über Psychologie des Greifswalder Professors Johannes Remke, eines der besten Denker unserer Zeit, lesen, der Schöpfungsgedanke erscheint uns allein geeignet, dem Geheimnis der Seelenentstehung doch etwas Begreifliches abzugewinnen. Remke kommt dazu, ein bewusstes Allwesen anzuerkennen, von dem er sagt, es würde dasselbe als alleinige Bedingung der Seelenentstehung der Schöpfer der Seele heißen müssen. So spricht ein Denker, der nicht sanft sich in geistigen Schlummer einlullen will, nachdem er die physischen Lebensvorgänge begriffen hat und dem doch die Fähigkeit fehlt, sich zu der Vorstellung zu bekennen, dass eine jede Seele sich aus ihrer früheren Daseinsform entwickelt habe. Remke hat eben den Mut zum Wunder, da er den anderen nicht haben kann zur theosophischen Ansicht von dem Wiedererscheinen der Seele oder der Reinkarnation. Denker, in denen das naturwissenschaftliche Streben anfängt, sich folgerichtig auszubilden, kommen notwendig zu dieser Ansicht. So lesen wir in der Schrift des Göttinger Philosophieprofessors Julius Baumann über Neuchristentum und reale Religion unter den 39 Sätzen eines Entwurfes eines kurzen Inbegriffs realwissenschaftlicher Religion auch den folgenden, 22. wie in der unorganischen Natur die physikalisch-chemischen Elemente und Kräfte nicht vergehen, sondern nur ihre Kombination ändern, so ist dies nach realwissenschaftlicher Methode auch anzunehmen von den organischen und den organisch-geistigen Kräften. Die Menschenseele als formale Einheit, als verknüpfendes Ich kehrt wieder in neuen Menschenleibern und kann so alle Stufen menschheitlicher Entwicklungen durchleben. Solche Anschauung muss haben, wer den vollen Mut zum naturwissenschaftlichen Glaubensbekenntnis der Gegenwart besitzt. Das soll nicht dahin missverstanden werden, als ob hier behauptet werde, die Hervorragenderen unter den Neugläubigen seien im gewöhnlichen Sinne des Wortes mutlose Persönlichkeiten. Mut, unbeschreiblich großer Mut gehörte dazu, die naturwissenschaftliche Ansicht gegen die widerstrebenden Mächte des 19. Jahrhunderts durchzukämpfen. Aber dieser Mut ist etwas anderes als der höhere, dem folgerichtigen Denken gegenüber. Solches folgerichtiges Denken lassen aber gerade Naturforscher der Gegenwart vermissen, die aus den Erkenntnissen ihres Gebietes eine Welt an sich aufbauen wollen. Ist es denn nicht trostlos, dass in einem Vortrag, der auf der letzten Naturforscherversammlung von dem Breslauer Chemiker Albert Ladenburg gehalten worden ist, der Satz vorkommt: Kennen wir denn ein Substrat der Seele? Ich kenne keins. Und das dann nach diesem Eingeständnis von demselben Mann gesagt werden konnte: Wie wollen Sie es mit der Unsterblichkeit halten? Ich glaube, dass bei dieser Frage mehr als bei jeder anderen der Wunsch der Vater des Gedankens ist, denn ich kenne keine einzige wissenschaftlich erhärtete Tatsache, auf die wir uns bei dem Unsterblichkeitsglauben berufen können. Was würde der gelehrte Herr wohl sagen, wenn er einem Redner gegenüberstände, der sagte: Ich kenne nichts von den chemischen Tatsachen? Deshalb leugne ich die chemischen Gesetze, denn ich kenne keine einzige wissenschaftlich erhärtete Tatsache, auf die wir uns bei diesen Gesetzen berufen können. Da würde doch der Professor sagen: Was geht uns deine Unwissenheit in der chemischen Wissenschaft an? Befasse dich doch erst mit Chemie, dann rede. Der Professor Ladenburg kennt kein Substrat der Seele. Also soll er die Welt nicht mit den Ergebnissen seiner Unkenntnis behelligen. Wie der Naturforscher zu den Tierformen geht, aus denen sich andere entwickelt haben, um diese anderen zu verstehen, so sollte der Seelenforscher, der sich auf den Boden dieser Naturforschung stellt, zu der Seelenform gehen, aus der sich eine andere entwickelt hat, um die letztere zu verstehen. Die Schädelform der höheren Tiere erklären doch die Naturforscher aus der Umbildung des niederen Tierschädels. Also sollen sie alles, was in das Biografische einer Seele gehört, aus dem Biografischen der Seele erklären, aus welcher diejenige hervorgegangen ist, die man im Auge hat. Die späteren Zustände sind die Wirkungen früherer. Und zwar die späteren physischen, die Wirkungen früherer physischer. Aber auch die späteren seelischen, die Wirkungen früherer seelischer. Dies ist der Inhalt des Karma-Gesetzes, das besagt: Alles, was ich in meinem gegenwärtigen Leben kann und tue, steht nicht abgesondert für sich da als Wunder, sondern hängt als Wirkung mit den früheren Daseinsformen meiner Seele zusammen und als Ursache mit den späteren. Diejenigen, welche mit offenem Geistesauge das menschliche Leben betrachten und dieses umfassende Gesetz nicht kennen oder nicht anerkennen wollen, stehen fortwährend vor Lebensrätseln. Es sei ein Beispiel für vieles angeführt. In Maurice Maeterlincks begrabenen Tempel kann man es finden, einem Buch, das von solchen Rätseln spricht, wie sie den gegenwärtigen Denkern in verzerrter Gestalt erscheinen, weil diese mit den großen Gesetzen von Ursache und Wirkung im geistigen Leben mit Karma nicht vertraut sind. Diejenigen, welche den eng umgrenzenden Dogmen der Neugläubigen verfallen sind, haben für solche Rätselfragen heute überhaupt keinen Sinn. Maeterlinck wirft eine derselben auf: Wenn ich mich bei strenger Kälte ins Wasser werfe, um meinen Nächsten zu retten, oder wenn ich hineinfalle, während ich ihn hineinzuwerfen suche, so werden die Folgen der Erkältung in beiden Fällen die gleichen sein und keine Macht im Himmel und auf Erden, außer mir selbst und den Menschen, wenn er es vermag, wird meine Leiden mehren, weil ich ein Verbrechen begangen oder mir einen Schmerz abnehmen, weil ich eine tugendhafte Tat vollbracht habe. Gewiss, es erscheinen die hier in Rede stehenden Folgen für eine Beobachtung, die sich auf die bloß physischen Tatsachen beschränkt, als die gleichen in beiden Fällen. Aber darf diese Beobachtung ohne weiteres als eine vollständige angesehen werden? Wer das behauptet, der steht als Denker ungefähr auf dem gleichen Gesichtspunkt mit jenem, der beobachtet, dass zwei Knaben von zwei verschiedenen Lehrern unterrichtet werden und der dabei nichts sieht, als dass in beiden Fällen die Lehrer sich täglich die gleiche Anzahl Stunden mit den beiden Knaben beschäftigen und dabei ungefähr das Gleiche vollziehen. Ginge der Beobachter tiefer auf die Tatsachen ein, so würde er vielleicht in beiden Fällen eine große Verschiedenheit wahrnehmen und es dann erklärlich finden, dass der eine Knabe ein untüchtiger, der andere ein vorzüglicher Mensch wird. Und betrachtete der, welcher auf seelisch-geistige Zusammenhänge eingehen will, die obigen Folgen für die Seelen der in Betracht kommenden Menschen, so müsste er sich sagen: Was da geschieht, kann nicht für sich allein angesehen werden. Die Folgen der Erkältung sind Seelenerlebnisse und ich muss sie, wenn sie nicht als Wunder gelten sollen, als Ursachen und Wirkungen im Seelenleben ansehen. Die Folgen beim Lebensretter werden aus anderen Ursachen fließen als beim Verbrecher oder sie werden in dem einen oder anderen Fall andere Wirkungen haben. Und wenn ich in dem gegenwärtigen Leben der Menschen diese Ursachen und Wirkungen nicht finden kann, wenn für dieses gegenwärtige Leben alles gleich ist, so muss ich den Ausgleich im Vergangenen und Zukünftigen suchen. Ich verfahre dann genau wie der Naturforscher auf dem Feld der äußeren Tatsachen verfährt. Auch dieser erklärt die Augenlosigkeit der Tiere in finsteren Höhlen aus früheren Erlebnissen. Und er setzt voraus, dass die gegenwärtigen Erlebnisse ihre Wirkungen in künftigen Rassen und Artbildungen haben werden. Nur der hat ein inneres Recht, im Gebiet der äußeren Natur von Entwicklung zu reden, der diese Entwicklung auch im geistig-seelischen anerkennt. Es ist nun klar, dass diese Anerkennung, diese Erweiterung des Naturerkennens über die Natur hinaus mehr ist als bloßes Erkennen. Denn sie wandelt die Erkenntnis in Leben. Sie bereichert nicht nur des Menschen Wissen, sondern sie gibt ihm die Kraft, seine Lebenswege zu wandeln. Sie zeigt ihm, woher er kommt und wohin er geht. Und sie wird ihm dieses Woher und Wohin über Geburt und Tod hinaus zeigen, wenn er standhaft die Richtung verfolgt, die ihm die Erkenntnis weist. Von allem, was er tut, weiß er, dass es sich eingliedert in einen Strom, der von Ewigkeit zu Ewigkeit fließt. Immer höher und höher wird der Gesichtspunkt, von dem aus er sein Leben regelt. Wie einen dumpfen Nebel gehüllt ist der Mensch, bevor er zu dieser Gesinnung kommt, denn er ahnt nichts von seinem wahren Wesen, nichts von dessen Ursprung und seinen Zielen. Er folgt den Antrieben seiner Natur, ohne Einsicht in diese Antriebe zu haben. Er muss sich sagen, dass er vielleicht ganz anderen folgen würde, wenn er seine Wege mit dem Licht der Erkenntnis beleuchtete. Das Verantwortlichkeitsgefühl gegenüber dem Leben wächst immer mehr unter dem Einfluss solcher Gesinnung. Allein bildet der Mensch dieses Verantwortlichkeitsgefühl nicht in sich aus, so verleugnet er im höheren Sinne sein Menschentum. Erkenntnis ohne das Ziel der Menschenveredelung ist nur Befriedigung höherer Neugierde. Die Erkenntnis hinaufzuheben zum Erfassen des Geistigen, damit sie die Kraft des ganzen Lebens werde, das ist im höheren Sinne gefasst Pflicht. Und Pflicht ist es daher für jeden Menschen, Verständnis zu suchen für das Woher und Wohin der Seele. Wie diese Gesetze des Geisteslebens, Reinkarnation und Karma wirken, das soll Gegenstand eines nächsten Aufsatzes werden. Rudolf Steiner. Zweiter Aufsatz: Wie Karma wirkt. erschienen in Lucifer Dezember 1903. Der Schlaf ist oft der jüngere Bruder des Todes genannt worden. Mehr, als man bei oberflächlicher Betrachtung vielleicht anzunehmen verneigt ist, versinnlicht dieses Gleichnis die Wege des Menschengeistes. Denn es gibt eine Idee davon, in welchem Sinne die mannigfaltigen Verkörperungen, welche dieser Menschengeist durchmacht, zusammenhängen. In den beiden Artikeln »Reinkarnation und Karma vom Standpunkte der modernen Naturwissenschaft notwendige Vorstellungen« ist dargelegt worden, dass die gegenwärtige naturwissenschaftliche Vorstellungsart, wenn sie sich nur wirklich selbst versteht, zu der uralten Lehre von der Entwicklung des ewigen Menschengeistes durch viele Leben hindurch führt. Notwendig schließt sich an diese Erkenntnis die Frage, wie hängen diese mannigfaltigen Leben miteinander zusammen? In welchem Sinne ist das Leben eines Menschen die Wirkung seiner früheren Verkörperungen und wie wird es zur Ursache der späteren? Ein Bild des Zusammenhanges von Ursache und Wirkung auf diesem Feld gibt das Gleichnis vom Schlaf. Ich stehe des Morgens auf. Meine fortlaufende Tätigkeit war des Nachts unterbrochen. Ich kann diese Tätigkeit des Morgens nicht in beliebiger Weise wieder aufnehmen, wenn Regel und Zusammenhang in meinem Leben sein soll. Mit dem, was ich gestern getan habe, sind die Vorbedingungen geschaffen für das, was ich heute zu tun habe. Ich muss an das Ergebnis meines Wirkens von gestern anknüpfen. In vollem Sinne des Wortes gilt es, meine Taten von gestern sind mein Schicksal von heute. Ich habe mir selbst die Ursachen geformt, zu denen ich die Wirkungen hinzufügen muss. Und ich finde diese Ursachen vor, nachdem ich mich eine Weile von ihnen zurückgezogen habe. Sie gehören zu mir, auch wenn ich einige Zeit von ihnen getrennt war. Noch in einem anderen Sinne gehören die Wirkungen meiner Erlebnisse von gestern zu mir. Ich bin selbst wohl durch sie verändert worden. Man nehme an, ich habe etwas unternommen, was mir nur halb gelungen ist. Ich habe nachgedacht, warum dies teilweise Misslingen mich getroffen hat. Wenn ich etwas Ähnliches wieder zu verrichten habe, so vermeide ich die erkannten Fehler. Also, ich habe mir eine neue Fähigkeit angeeignet. Dadurch sind meine Erlebnisse von gestern die Ursachen meiner Fähigkeiten von heute. Meine Vergangenheit bleibt mit mir verbunden, sie lebt in meiner Gegenwart weiter und sie wird mir in meine Zukunft hinein weiter folgen. Ich habe mir durch meine Vergangenheit die Lage geschaffen, in der ich gegenwärtig mich befinde. Und der Sinn des Lebens verlangt, dass ich mit dieser Lage verknüpft bleibe. Sinnlos wäre es doch, wenn ich unter regelmäßigen Verhältnissen ein Haus, das ich mir habe bauen lassen, nicht beziehen würde. Nicht erwachen müsste ich heute Morgen, sondern neu aus dem Nichts heraus geschaffen werden, wenn die Wirkungen meiner Taten von gestern nicht mein Schicksal von heute sein sollen. Und neu geschaffen, aus dem Nichts heraus entstanden, müsste der Menschengeist sein, wenn nicht die Ergebnisse seiner früheren Leben verknüpft blieben mit seinen späteren. Ja, der Mensch kann in gar keiner anderen Lage leben, als in derjenigen, die durch sein Vorleben geschaffen worden ist. Er kann es ebenso wenig wie die Tiere, die nach ihrer Einwanderung in die Höhlen von Kentucky das Sehvermögen verloren haben, anderswo als in diesen Höhlen leben. Sie haben sich durch ihre Tat, durch die Einwanderung, die Bedingungen ihres späteren Lebens geschaffen. Eine Wesenheit, die einmal tätig war, steht in der Folge eben nicht mehr isoliert da, sie hat ihr selbst in ihre Taten gelegt. Und alles, was sie wird, ist fortan verknüpft mit dem, was aus den Taten wird. Diese Verknüpfung einer Wesenheit mit den Ergebnissen ihrer Taten ist das die ganze Welt beherrschende Gesetz von Karma. Die schicksalgewordene Tätigkeit ist Karma. Und deswegen ist der Schlaf ein gutes Bild für den Tod, weil der Mensch während des Schlafes in der Tat dem Schauplatz entzogen ist, auf dem sein Schicksal ihn erwartet. Während wir schlafen, laufen die Ereignisse auf diesem Schauplatz weiter. Wir haben eine Zeit lang auf diesen Lauf keinen Einfluss. Dennoch finden wir die Wirkungen unserer Taten wieder und müssen an sie anknüpfen. Wirklich verkörpert sich unsere Persönlichkeit jeden Morgen aufs Neue in unserer Tatenwelt. Was über die Nacht von uns getrennt war, ist tagsüber gleichsam um uns gelegt. So ist es mit den Taten unserer früheren Verkörperungen. Ihre Ergebnisse sind der Welt, in der wir verkörpert waren, einverleibt. Sie gehören aber zu uns, wie das Leben in den Höhlen zu den Tieren gehört, die durch dieses Leben das Sehvermögen verloren haben. Wie diese Tiere nur leben können, wenn sie die Umgebung wiederfinden, an die sie sich angepasst haben, so kann der Menschengeist nur leben in der Umgebung, die er durch seine Taten als die ihm entsprechende sich geschaffen hat. An jedem neuen Morgen wird der menschliche Körper gleichsam von neuem durchseelt. Die Naturforschung gibt zu, dass damit etwas vorgeht, was sie nicht begreifen kann, wenn sie sich bloß der Gesetze bedient, die sie in der physischen Welt gewonnen hat. Man halte sich vor, was der Naturforscher Du Bois Raymond darüber in seiner Rede »Die Grenzen des Naturerkennens« gesagt hat. Ein aus irgendeinem Grunde bewusstloses, zum Beispiel ohne Traum schlafendes Gehirn, naturwissenschaftlich, Du Bois Raymond sagt astronomisch, durchschaut, enthielte kein Geheimnis mehr und bei naturwissenschaftlicher Kenntnis auch des übrigen Körpers wäre die ganze menschliche Maschine mit ihrem Atmen, ihrem Herzschlag, ihrem Stoffwechsel, ihrer Wärme und so fort bis auf das Wesen von Materie und Kraft völlig entziffert. Der traumlos Schlafende ist begreiflich so weit wie die Welt, ehe es Bewusstsein gab. Wie aber mit der ersten Regung vom Bewusstsein die Welt doppelt unbegreiflich ward, so wird auch der Schläfer es wieder mit dem ersten ihm dämmernden Traumbild. Das kann nicht anders sein. Denn was der Naturforscher hier als den traumlos Schlafenden beschreibt, das ist dasjenige vom Menschen, was allein den physischen Gesetzen unterworfen ist. Es folgt aber in dem Augenblick, in dem es wieder durchseelt erscheint, den Gesetzen des seelischen Lebens. Schlafend folgt der menschliche Körper den physischen Gesetzen. Der Mensch erwacht und das Licht des vernünftigen Handelns schlägt wie ein Funke in das rein physische Dasein ein. Man drückt sich ganz im Sinne des Naturforschers Du Bois Raymond aus, wenn man sagt, man kann den schlafenden Körper nach allen Seiten durchsuchen. Das Seelische wird man nicht in ihm finden können. Aber dieses Seelische setzt den Lauf seiner vernünftigen Taten da fort, wo es ihn vor dem Einschlafen unterbrochen hat. So gehört der Mensch auch für diese Betrachtung zweier Welten an. In der einen lebt er körperlich und dieses körperliche Leben kann man am Faden physischer Gesetze verfolgen. In der anderen lebt er geistig vernünftig und über dieses Leben können wir durch physische Gesetze nichts erfahren. Wollen wir das eine Leben studieren, so müssen wir uns an die physischen Gesetze der Naturwissenschaft halten. Wollen wir aber das andere Leben begreifen, so müssen wir die Gesetze des vernünftigen Handels kennenlernen, zum Beispiel Logik, Rechtslehre, Wirtschaftslehre, Ästhetik und so weiter. Der schlafende Menschenkörper, der nur den physischen Gesetzen unterliegt, kann niemals etwas vollbringen, was im Sinne der Vernunftgesetze liegt. Aber der Menschengeist trägt diese Vernunftgesetze in die physische Welt. Und so viel er in sie hineingetragen hat, so viel wird er von ihnen wiederfinden, wenn er nach einer Unterbrechung den Faden seiner Tätigkeit wieder aufnimmt. Bleiben wir noch eine Weile bei dem Bild vom Schlaf. Die Persönlichkeit muss heute an ihre Taten von gestern anknüpfen, wenn das Leben nicht sinnlos sein soll. Sie könnte es nicht, wenn sie sich nicht mit diesen Taten verknüpft fühlte. Das Ergebnis meiner Wirksamkeit von gestern könnte ich heute nicht aufnehmen, wenn nicht in mir selbst etwas von dieser Wirksamkeit geblieben wäre. Hätte ich heute alles vergessen, was ich gestern erfahren habe, so wäre ich ein neuer Mensch und könnte an nichts anknüpfen. Es ist mein Gedächtnis, das mir die Anknüpfung an meine gestrigen Taten ermöglicht. Dieses Gedächtnis bindet mich an die Wirkungen meines Tuns. Dasjenige, was im eigentlichen Sinne meinem vernünftigen Leben angehört, zum Beispiel die Logik, ist heute dasselbe wie gestern. Dies ist anwendbar auch auf dasjenige, was gestern durchaus nicht, was überhaupt niemals noch in meinen Gesichtskreis getreten ist. Mein Gedächtnis verbindet mein logisches Handeln von heute mit meinem logischen Handeln von gestern. Wenn es bloß auf die Logik ankäme, dann könnten wir in der Tat jeden Morgen ein neues Leben beginnen. Aber im Gedächtnis bleibt aufbewahrt, was uns an unser Schicksal bindet. So finde ich mich wirklich am Morgen als eine dreifache Wesenheit. Ich finde meinen Körper wieder, der während meines Schlafes seinen bloß physischen Gesetzen gehorcht hat. Ich finde mich selbst, meinen Menschengeist wieder, der heute derselbe ist wie gestern und der heute die Gabe vernünftigen Handels hat wie gestern. Und ich finde alles dasjenige bewahrt im Gedächtnis, was der gestrige Tag, was meine ganze Vergangenheit aus mir gemacht hat. Und damit haben wir zugleich ein Bild der dreifachen Wesenheit des Menschen. In jeder neuen Verkörperung findet sich der Mensch in einem physischen Organismus, der den Gesetzen der äußeren Natur unterworfen ist. Und in jeder Verkörperung ist er derselbe Menschengeist. Als solcher ist er das Ewige in den mannigfaltigen Verkörperungen. Körper und Geist stehen einander gegenüber. Zwischen beiden muss etwas sein, wie das Gedächtnis zwischen meinen Taten von gestern und denen von heute ist. Und dies ist die Seele. Sie bewahrt die Wirkungen meiner Taten aus den früheren Leben. Sie bewirkt, dass der Geist in einer neuen Verkörperung als dasjenige erscheint, was vorhergehende Leben aus ihm gemacht haben. So hängen Körper, Seele und Geist zusammen. Ewig ist der Geist. Geburt und Tod walten nach den Gesetzen der physischen Welt in der Körperlichkeit. Beide führt die Seele immer wieder zusammen, indem sie aus den Taten das Schicksal webt. Auch für den Vergleich der Seele mit dem Gedächtnis ist eine Berufung auf die gegenwärtige Naturwissenschaft möglich. Im Jahr 1870 hat der Naturforscher Ewald Hering eine Abhandlung veröffentlicht, die den Titel trägt »Über das Gedächtnis als eine allgemeine Funktion der organisierten Materie«. Und Ernst Haeckel stimmt den Ansichten Herings überein. Er sagt in seiner Arbeit über die Wellenzeugung der Lebensteilchen das Folgende. In der Tat überzeugt uns jedes tiefere Nachdenken, dass ohne die Annahme eines unbewussten Gedächtnisses der lebenden Materie die wichtigsten Lebensfunktionen überhaupt unerklärbar sind. Das Vermögen der Vorstellung und Begriffsbildung, des Denkens und Bewusstseins, der Übung und Gewöhnung, der Ernährung und Fortpflanzung beruht auf der Funktion des unbewussten Gedächtnisses, dessen Tätigkeit unendlich viel bedeutungsvoller ist als dasjenige des bewussten Gedächtnisses. Mit Recht sagt Hering, dass es das Gedächtnis ist, dem wir fast alles verdanken, was wir sind und haben. Und nun versucht Haeckel, die Vorgänge der Vererbung innerhalb der Lebewesen auf dieses unbewusste Gedächtnis zurückzuführen. Dass das Tochterwesen dem Mutterwesen ähnlich ist, dass von dem Letzteren die Eigenschaften aus das Erstere vererbt werden, soll danach auf dem unbewussten Gedächtnis des Lebendigen beruhen, das im Laufe der Fortpflanzung die Erinnerung an vorhergehende Formen bewahrt. Es ist hier nicht zu untersuchen, was an den Darstellungen Herings und Haeckels naturwissenschaftlich haltbar ist. Für die Ziele, die hier verfolgt werden, ist lediglich wichtig, dass der Naturforscher sich gezwungen sieht, da wo er über Geburt und Tod hinausgeht, wo er etwas voraussetzen muss, was den Tod überdauert, dass er da eine Wesenheit annimmt, die er sich dem Gedächtnis ähnlich denkt. Er greift naturgemäß zu einer übersinnlichen Kraft, da, wo die Gesetze der physischen Natur nicht hinreichen. Man muss übrigens beachten, dass es sich hier zunächst nur um einen Vergleich, um ein Bild handelt, wenn von Gedächtnis gesprochen wird. Man darf nicht glauben, dass wir unter Seele etwas verstehen, was ohne weiteres dem bewussten Gedächtnis gleichkommt. Auch im gewöhnlichen Leben ist ja nicht immer bewusstes Gedächtnis im Spiel, wenn man sich die Erlebnisse der Vergangenheit zunutze macht. Die Früchte dieser Erlebnisse tragen wir in uns, auch wenn wir uns nicht bewusst an das Erlebte immer erinnern. Wer erinnert sich an alle Einzelheiten, durch die er lesen und schreiben gelernt hat? Ja, Wem sind diese Einzelheiten überhaupt alle zum Bewusstsein gekommen? Die Gewohnheit zum Beispiel ist eine Art unbewussten Gedächtnisses. Nur hingedeutet werden soll eben durch den Vergleich mit dem Gedächtnis auf das Seelische, das sich zwischen Körper und Geist einschiebt und den Vermittler bildet zwischen dem Ewigen und dem, was als Physisches in den Lauf von Geburt und Tod eingesponnen ist. Der Geist, der sich wieder verkörpert, findet also innerhalb der physischen Welt die Ergebnisse seiner Taten als sein Schicksal vor. Und die Seele, die an ihn gebunden ist, vermittelt seine Anknüpfung an dieses Schicksal. Man kann nun fragen, wie kann der Geist die Ergebnisse seiner Taten vorfinden, da er doch wohl bei seiner Wiederverkörperung in eine völlig andere Welt versetzt wird gegenüber derjenigen, in der er vorher war? Dieser Frage liegt eine sehr äußerliche Vorstellung von Schicksalsverkettung zugrunde. Wenn ich meinen Wohnplatz von Europa nach Amerika verlege, so befinde ich mich auch in einer völlig neuen Umgebung. Und dennoch hängt mein Leben in Amerika von meinem vorhergehenden in Europa ganz ab. Bin ich in Europa Mechaniker geworden, so gestaltet sich mein Leben in Amerika ganz anders, als wenn ich Bankbeamter geworden bin. In dem einen Fall werde ich wahrscheinlich in Amerika von Maschinen, in dem anderen von Bankpapieren umgeben sein. In jedem Fall bestimmt mein Vorleben meine Umgebung, es zieht gleichsam aus der ganzen Umwelt diejenigen Dinge an sich, die ihm verwandt sind. So ist es mit meiner Geistseele. Sie umgibt sich notwendig mit demjenigen, mit dem sie aus dem Vorleben verwandt ist. Für niemand kann das dem Gleichnis von Schlaf und Tod widersprechen, der sich bewusst ist, dass er es eben nur mit einem Gleichnis, wenn auch mit einem der treffendsten, zu tun hat. Dass ich am Morgen die Lage vorfinde, die ich am vorhergehenden Tag selbst geschaffen, dafür sorgt der unmittelbare Gang der Ereignisse. Dass ich, wenn ich mich wieder verkörpere, eine Umwelt vorfinde, die dem Ergebnis meiner Taten in dem vorhergehenden Leben entspricht, dafür sorgt die Verwandtschaft meiner wiedergeborenen Geistseele mit den Dingen dieser Umwelt. Was führt mich in diese Umwelt hinein? Unmittelbar die Eigenschaften meiner Geistseele bei der neuen Verkörperung. Aber diese Eigenschaften habe ich doch nur, weil die Taten meiner früheren Leben sie der Geistseele eingeprägt haben. Diese Taten sind also die wirkliche Ursache, warum ich in bestimmte Verhältnisse hineingeboren werde. Und was ich heute tue, wird mit eine Ursache sein, warum ich in einem späteren Leben diese oder jene Verhältnisse antreffen werde. So schafft sich der Mensch in der Tat sein Schicksal. Dieses erscheint nur so lange unbegreiflich, als man das einzelne Leben für sich betrachtet und es nicht als ein Glied der aufeinanderfolgenden Leben ansieht. So kann man sagen, dass dem Menschen im Leben nichts treffen kann, wozu er nicht selbst die Bedingungen geschaffen hat. Durch die Einsicht in das Schicksalsgesetz, in Karma, wird erst begreiflich, warum der Gute oft leiden muss und der Böse glücklich sein kann. Diese scheinbare Disharmonie des einen Lebens verschwindet, wenn der Blick erweitert wird auf die vielen Leben. So einfach wie einen gewöhnlichen Richter oder wie die staatliche Justizpflege darf man sich allerdings das Karma-Gesetz nicht vorstellen. Das wäre so, wie wenn man sich Gott als alten Mann mit weißem Bart vorstellte. Viele verfallen in diesen Fehler. Namentlich die Gegner der Karma-Idee gehen von solch irrtümlichen Voraussetzungen aus. Sie kämpfen gegen die Vorstellung, die sie den Bekennern von Karma unterschieben, nicht gegen diejenigen, welche die wahren Kenner haben. In welchem Verhältnis befindet sich der Mensch zur physischen Umwelt, wenn er in eine neue Verkörperung eintritt? Dieses Verhältnis ergibt sich einerseits daraus, dass er in der Zwischenzeit zwischen den beiden Verkörperungen keinen Anteil gehabt hat an der physischen Welt. Andererseits daraus, welches seine Entwicklung in dieser Zwischenzeit war. Klar ist von vornherein, dass in diese Entwicklung nichts aus der physischen Welt einfließen kann, denn die Geistseele befindet sich ja eben außerhalb dieser physischen Welt. Sie kann daher alles, was in ihr vorgeht, nunmehr bloß aus sich selbst bzw. aus der überphysischen Welt schöpfen. War sie innerhalb der Verkörperung in die physische Tatsachenwelt verstrickt, so ist nach der Entkörperung der unmittelbare Einfluss dieser Tatsachenwelt von ihr genommen. Und geblieben ist ihr lediglich aus derselben das, was wir mit dem Gedächtnis verglichen haben. Aus zwei Teilen besteht dieser Gedächtnisrest. Seine Teile ergeben sich, wenn man in Erwägung zieht, was zu seiner Bildung beigetragen hat. Der Geist hat in dem Körper gelebt und ist daher durch den Körper in Beziehung zur körperlichen Umwelt gekommen. Diese Beziehung hat ihren Ausdruck darin gefunden, dass sich vermittels des Körpers Triebe, Begierden, Leidenschaften entwickelt haben und dass sich durch diese äußere Handlungen vollzogen haben. Weil er körperlich ist, handelt der Mensch unter dem Einfluss der Triebe, Begierden und Leidenschaften. Und diese haben nach zwei Seiten hin ihre Bedeutung. Sie drücken auf der einen Seite den äußeren Handlungen, die der Mensch begeht, den Stempel auf. Und sie formen auf der anderen Seite seinen persönlichen Charakter. Die Handlungen, die ich begehe, ist die Folge meiner Begierde. Und ich selbst bin als Persönlichkeit das, was diese Begierde zum Ausdruck bringt. Die Handlung geht in die Außenwelt über, die Begierde bleibt in meiner Seele wie die Vorstellung in meinem Gedächtnis. Und wie zunächst das Vorstellungsbild in meinem Gedächtnis durch jeden neuen gleichartigen Eindruck verstärkt wird, so die Begierde durch jede neue Handlung, die ich unter ihrem Einfluss vollziehe. So lebt in meiner Seele wegen des körperlichen Daseins eine Summe von Trieben, Begierden und Leidenschaften. Man bezeichnet diese Summe als den Körper des Verlangens, Kamarupa. Dieser Körper des Verlangens hängt innig mit dem physischen Dasein zusammen, denn er entsteht ja unter dem Einfluss der physischen Körperlichkeit. Von dem Augenblick an, in dem der Geist nicht mehr verkörpert ist, kann er daher seine Bildung nicht mehr fortsetzen. Der Geist muss sich von ihm befreien, insofern er durch ihn mit dem einzelnen physischen Leben zusammengehangen hat. Auf das physische Leben folgt ein anderes, in dem diese Befreiung vor sich geht. Man kann fragen, ist denn mit dem Tod nicht auch dieser Körper des Verlangens zerstört? Die Antwort darauf ist nein, in dem Maße, in dem in jedem Augenblick des physischen Lebens das Verlangen die Befriedigung überwiegt, in dem Maße bleibt das Verlangen bestehen, wenn die Möglichkeit der Befriedigung aufgehört hat. Nur ein Mensch, der gar nichts wünscht von der sinnlichen Welt, hat keinen Überschuss des Verlangens über die Befriedigung. Nur der wunschlose Mensch stirbt, ohne in seinem Geist eine Summe von Verlangen zurückzubehalten. Und diese Summe muss nach dem Tod gleichsam abklingen. Der Zustand dieses Abklingens wird Aufenthalt im Ort des Verlangens im Kamaloka genannt. Man sieht leicht ein, dass dieser Zustand umso länger dauern muss, je mehr der Mensch sich mit dem sinnlichen Leben verbunden gefühlt hat. Der zweite Teil des Gedächtnisrestes wird auf eine andere Art gebildet. Wie das Verlangen den Geist nach dem vergangenen Leben zieht, so weist ihn dieser andere Teil nach der Zukunft. Der Geist hat sich durch seine Tätigkeit im Körper mit der Welt bekannt gemacht, der dieser Körper angehört. Jede neue Anstrengung, jedes neue Erlebnis erhöht diese seine Bekanntschaft. In der Regel macht der Mensch zum zweiten Mal ein jedes Ding besser als beim ersten Versuch. Die Erfahrung, das Erlebnis prägt sich dem Geist als eine Erhöhung seiner Fähigkeiten ein. So wirkt unsere Erfahrung auf unsere Zukunft. Und wenn wir nicht mehr Gelegenheit haben, Erfahrungen zu machen, dann bleibt das Ergebnis dieser Erfahrungen als Gedächtnisrest. Aber keine Erfahrung könnte auf uns wirken, wenn wir nicht die Fähigkeiten hätten, den Nutzen aus ihr zu ziehen. Wie wir die Erfahrung aufnehmen können, was wir aus ihr zu machen vermögen, davon hängt es ab, was sie für unsere Zukunft bedeutet. Für Goethe war ein Erlebnis etwas anderes als für seinen Kammerdiener. Und es hatte durch den Ersteren ganz andere Folgen als durch den Letzteren. Welche Fähigkeiten wir uns durch ein Erlebnis erwerben, hängt somit von der geistigen Arbeit ab, die wir in Verbindung mit dem Erlebnis vollbringen. Ich habe in einem gewissen Augenblick meines Lebens immer eine Summe von Ergebnissen meiner Erfahrung in mir. Und diese Summe bildet die Anwartschaft auf Fähigkeiten, die in der Folge zutage treten können. Eine solche Summe von Erfahrungen besitzt der Menschengeist bei seiner Entkörperung. Sie nimmt er ins übersinnliche Leben hinüber. Verknüpft ihn nun kein körperliches Band mehr mit dem physischen Dasein und hat er auch die Wünsche abgestreift, die ihn an dieses physische Dasein ketten, dann ist ihm die Frucht seiner Erfahrung geblieben. Und diese Frucht ist ganz von der unmittelbaren Einwirkung des vergangenen Lebens befreit. Der Geist kann nun lediglich darauf sehen, was sich für die Zukunft daraus formen lässt. So ist der Geist, nachdem er den Ort des Verlangens verlassen hat, in einem Zustand, in dem sich seine Erlebnisse der früheren Leben in Keime, Anlagen, Fähigkeiten usw. für die Zukunft umsetzen. Man bezeichnet das Leben des Geistes in diesem Zustand als den Aufenthalt in dem Ort der Wonne, Devashan. Wonne kann ja einen Zustand bezeichnen, der alle Sorge um das Vergangene vergessen macht und das Herz lediglich für die Zukunft schlagen lässt. Es erhält von selbst, dass dieser Zustand im Allgemeinen umso länger dauern wird, je größer die Anwartschaft beim Tod auf die Aneignung neuer Fähigkeiten ist. Hier kann es sich natürlich nicht darum handeln, alle Erkenntnisse zu entwickeln, die sich auf den Menschengeist beziehen. Es soll nur gezeigt werden, wie das Karma-Gesetz im physischen Leben wirkt. Dazu ist zunächst hinreichend zu wissen, was der Geist aus diesem physischen Leben in übersinnliche Zustände mit hinübernimmt und was er davon zu einer neuen Verkörperung wieder mit zurückbringt. Er bringt die zu Eigenschaften seines Wesens gewordenen Ergebnisse der in früheren Leben gemachten Erlebnisse mit. Um die Tragweite davon einzusehen, braucht man sich den Vorgang nur an einem einzelnen Beispiel klarzumachen. Kant sagt, zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer zunehmender Bewunderung. Der gestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir. Jeder Denkende gibt nun zu, dass der gestirnte Himmel nicht aus dem Nichts heraus entsprungen ist, sondern sich allmählich gebildet hat. Und Kant selbst ist es, der 1755 in einer grundlegenden Schrift die allmähliche Bildung eines Kosmos zu erklären suchte. Aber ebenso wenig darf man die Tatsache des moralischen Gesetzes ohne eine Erklärung hinnehmen. Auch dieses moralische Gesetz ist nicht aus dem Nichts heraus entsprungen. In den anfänglichen Verkörperungen, die der Mensch durchgemacht hat, sprach in ihm das moralische Gesetz nicht so, wie es in Kant gesprochen hat. Der primitive Mensch handelt ganz so, wie es seinen Begierden entspricht. Und er nimmt die Erlebnisse, die er mit solchen Handeln gemacht hat, hinüber in die übersinnlichen Zustände. Hier werden sie zu höherer Fähigkeit. Und in einer weiteren Verkörperung wirkt in ihm nicht mehr die bloße Begierde, sondern sie wird bereits mitgelenkt durch die Wirkungen der vorher gemachten Erfahrungen. Und viele Verkörperungen sind notwendig, bis der ursprünglich ganz dem Begierden hingegebene Mensch seiner Umwelt das geläuterte moralische Gesetz gegenüberstellt, das Kant als etwas bezeichnet, zu dem man mit ebensolcher Bewunderung wie zu dem Sternenhimmel aufblickt. Die Umwelt, in die der Mensch durch eine neue Verkörperung hineingeboren wird, bringt ihm die Ergebnisse seiner Taten als sein Schicksal entgegen. Er selbst tritt in diese Umwelt mit den Fähigkeiten, die er in den übersinnlichen Zuständen sich aus seinen früheren Erlebnissen herausgebildet hat. Deshalb werden auch seine Erlebnisse in der physischen Welt im Allgemeinen auf einer umso höheren Stufe stehen, je öfter er sich verkörpert hat oder je größer seine Anstrengungen innerhalb seiner früheren Verkörperung gewesen sind. Dadurch wird die Pilgerfahrt durch die Verkörperungen hindurch eine Aufwärtsentwicklung sein. Immer reicher wird der Schatz, den seine Erfahrungen in seinem Geist ansammeln. Und damit tritt er immer reifer seiner Umwelt, seinem Schicksal entgegen. Das macht ihn immer mehr zum Herrn des Schicksals. Denn das ist es ja gerade, was er aus seinen Erlebnissen gewinnt, dass er die Gesetze der Welt durchschauen lernt, in welcher sich diese Erlebnisse abspielen. Erst findet sich der Geist in der Umwelt nicht zurecht. Er tappt im Dunkeln. Aber mit jeder neuen Verkörperung wird es heller um ihn. Er erwirbt sich das Wissen, die Kenntnis der Gesetze seiner Umwelt. Mit anderen Worten, er vollbringt immer mehr mit Bewusstsein, was er vorher in Dumpfheit vollbracht hat. Immer geringer wird der Zwang der Umwelt, immer mehr vermag der Geist, sich selbst zu bestimmen. Der Geist aber, der sich aus sich selbst bestimmt, das ist der freie Geist. Ein Handeln im vollen hellen Licht des Bewusstseins ist ein freies Handeln. Das Wesen des freien Menschengeistes habe ich in meiner Philosophie der Freiheit, Berlin 1893, darzulegen versucht. Die volle Freiheit des Menschengeistes ist das Ideal seiner Entwicklung. Man kann nicht fragen, ist der Mensch frei oder unfrei? Die Philosophen, welche die Frage nach der Freiheit so stellen, können niemals zu einem klaren Gedanken darüber kommen. Denn der Mensch ist im gegenwärtigen Zustand weder frei noch unfrei, sondern er befindet sich auf dem Weg zur Freiheit. Er ist teilweise frei, teilweise unfrei. Er ist in dem Maße frei, als er sich Erkenntnis, Bewusstsein des Weltzusammenhanges erworben hat. Dass unser Schicksal, unser Karma in Form einer bedingten Notwendigkeit an uns herantritt, ist kein Hindernis unserer Freiheit. Denn wenn wir handeln, treten wir ja mit dem Maße unserer Selbstständigkeit, die wir uns erworben haben, an dieses Schicksal heran. Nicht das Schicksal handelt, sondern wir handeln in Gemäßheit der Gesetze dieses Schicksals. Wenn ich ein Streichholz anzünde, so entsteht das Feuer nach notwendigen Gesetzen. Aber ich habe erst diese notwendigen Gesetze in Wirksamkeit versetzt. Ebenso kann ich eine Handlung nur vollziehen im Sinne der notwendigen Gesetze meines Karma. Aber ich bin es, der diese notwendigen Gesetze in Wirksamkeit versetzt. Und durch die von mir ausgehende Tat wird neues Karma geschaffen, wie das Feuer nach notwendigen Naturgesetzen weiterwirkt, nachdem ich es angezündet habe. Damit ist zugleich Licht geworfen auf einen anderen Zweifel, der in Bezug auf die Wirksamkeit des Karma-Gesetzes jemand befallen kann. Man könnte nämlich vielleicht sagen, wenn Karma ein unabänderliches Gesetz ist, dann sei es ein Unding, jemandem zu helfen. Denn was ihn trifft, sei die Folge seines Karmas und es sei schlechterdings notwendig, dass ihn dies oder jenes treffe. Gewiss, die Wirkungen des Schicksals, das sich ein Menschengeist in früheren Verkörperungen geschaffen hat, kann ich nicht aufheben. Aber es handelt sich darum, wie er sich mit diesem Schicksal zurechtfindet und welches neue Schicksal er sich unter dem Einfluss des Alten schafft. Helfe ich ihm, so kann ich bewirken, dass er durch seine Taten seinem Schicksal eine günstige Wendung gibt. Unterlasse ich die Hilfe, so tritt vielleicht das Gegenteil ein. Allerdings wird es darauf ankommen, ob meine Hilfe eine weise oder unweise ist. Eine höhere Entwicklung des Menschengeistes bedeutet sein Fortschreiten durch immer neue Verkörperungen. Diese Höherentwicklung kommt dadurch zum Ausdruck, dass die Welt, in der des Geistes Verkörperungen stattfinden, von diesem immer mehr durchschaut wird. Zu dieser Welt gehören aber die Verkörperungen selbst. Auch in Bezug auf sie tritt der Geist aus dem Zustand der Unbewusstheit in den der Bewusstheit. Auf dem Weg der Entwicklung liegt der Punkt, in dem der Mensch mit voller Bewusstheit auf seine Verkörperungen zurückzuschauen vermag. Dies ist eine Vorstellung, über die man leicht spotten kann, und es ist natürlich kinderleicht, sie abfällig zu kritisieren. Wer das aber tut, hat von der Art solcher Wahrheiten keinen Begriff. Und Spott sowohl wie Kritik legen sich wie ein Drache vor das Tor des Heiligtums, innerhalb dessen man sie erkennen kann. Denn von Wahrheiten, deren Verwirklichung für den Menschen erst in der Zukunft liegt, ist es wohl selbstverständlich, dass er sie in der Gegenwart nicht als Tatsache auffinden kann. Es gibt nur einen Weg, um sich von ihrer Wirklichkeit zu überzeugen, und der ist, sich anzustrengen, um diese Wirklichkeit zu erreichen. Rudolf Steiner. Fragen und Antworten. Das Physische und das Geistige im Menschen. Aus Lucifer, Dezember 1903, Seite 293. Widerspricht es nicht der Lehre von der Wiederverkörperung, dass die geistigen Fähigkeiten eines Menschen während seines Lebens abnehmen? Es kommt doch vor, dass geniale Menschen im Alter schwachsinnig werden. Welcher Geist verkörpert sich dann wieder? Der Hochentwickelte ihres Reifen oder der Schwachsinnige ihres Greisenalters? Die Antwort auf diese Frage setzt voraus, dass man sich eine richtige Vorstellung bilde von dem Verhältnis der physischen, sinnlichen und der übersinnlichen Wesenheit des Menschen. Die physische Wesenheit unterliegt den physischen Gesetzen. Während seiner Verkörperung kann der Menschengeist nur dasjenige vollbringen, was diese physischen Gesetze zulassen. Wenn durch die Gesetze des Körpers im Alter der Geist nicht mehr imstande ist, in derselben Weise zu wirken, wie er das in einer früheren Lebensepoche imstande war, so rührt das davon her, weil sein Körper ein weniger gutes Mittel für seinen Geist geworden ist. Man nehme einmal an, man habe es mit einem genialen Pädagogen zu tun. Er unterrichte einmal einen sehr begabten Knaben. Er wird wahrscheinlich ein Ergebnis erzielen, das die Welt in Erstaunen versetzen wird. Später werde ihm ein unbegabter Knabe übergeben. Dieselbe geniale Erziehungskunst wird nur eine Wirkung erzielen, die weit unter der ersten steht. Und es kann zu dieser Abnahme der Wirkung ja auch kommen, wenn der erste Knabe durch eine Erkrankung später nicht mehr fähig ist, das ihm von seinem Lehrer Gebotene in derselben Art aufzunehmen wie früher. Ist deshalb die pädagogische Kunst des Lehrers geringer geworden? Wird dieser nicht, sobald er die Möglichkeit hat, wieder auf der vollen Höhe seines Wirkens stehen? Nicht anders ist es mit dem Menschengeist gegenüber seinem Körper. Was altert, ist dieser Körper, und nur der gealterte Körper ist nicht mehr fähig, das ihm vom Geist Gebotene zum Ausdruck zu bringen. Sobald dieser Geist in einer nächsten Verkörperung wieder die Möglichkeit dazu hat, wird er auch wieder auf der Höhe seines Wirkens stehen. Nun wohl wird unser Fragesteller sagen, aber der schwachsinnig gewordene Greis müsste dann wenigstens in seinem Inneren seine früheren Kräfte haben, wenn er sie auch nicht äußern kann. Auch das braucht nicht der Fall zu sein. Denn auch das Bewusstsein unseres Selbst ist von den Gesetzen unseres Körpers abhängig. Wir sind uns niemals unseres Geistes in seinem vollen Umfang bewusst, sondern nur insoweit, als dies die Gesetze unserer gegenwärtigen Verkörperung zulassen. Man muss klar unterscheiden, was man ist und das, was man jeweilig von sich selbst erkennt. Was man ist, das ist man ewig. Was man jeweilig von sich erkennt, das hängt genauso von den zeitlichen Gesetzen der Verkörperung ab, wie dasjenige, was man von der Außenwelt erkennt. Habe ich wegen eines Verfalls meines Körpers nicht mehr die Fähigkeit, die Außenwelt so zu beherrschen wie früher, dann habe ich auch nicht mehr die andere, mich selbst in der früheren Art zu beherrschen. Doch weil mir diese Fähigkeit nur durch Tatsachen genommen ist, die nicht in meinem Geist, sondern außerhalb desselben liegen, so werde ich sie wieder haben, sobald ich in einer neuen Verkörperung nicht mehr in ungeeigneten, sondern in geeigneten äußeren Gesetzen lebe. Der Widerspruch, der mit obiger Frage ausgedeutet werden soll, liegt nicht auf dem Feld der geistigen Tatsachen selbst, sondern nur in den Vorurteilen, welche der Materialismus der Theosophie entgegenbringt. Die Frage des Zufalls aus Lucifer Gnosis, Juli 1904, Seite 62. In einer Zuschrift aus dem Leserkreis ist folgende Frage enthalten. Lässt denn die theosophische Lehre gar keinen Zufall gelten? Ich kann mir zum Beispiel nicht denken, dass es im Karma jedes Einzelnen liegen kann, wenn bei einem Theaterbrand 500 Menschen zusammen zugrunde gehen. Die Gesetze des Karmas sind so verwickelt, dass es niemanden wundern sollte, wenn irgendeine Tatsache zunächst dem menschlichen Verstand in Widerspruch mit der allgemeinen Gültigkeit dieses Gesetzes zu sein scheint. Man muss sich eben durchaus klar machen, dass dieser Verstand zunächst an unserer physischen Welt geschult ist und dass er im Allgemeinen nur gewöhnt ist, das zuzugeben, was er in dieser Welt gelernt hat. Nun gehören aber die karmischen Gesetze durchaus höheren Welten an. In Deutschland ist es üblich, höheren Ebenen zu sagen. Will man daher irgendein Vorkommnis, das den Menschen trifft, karmisch so bewirkt denken, so man sich etwa das Walten einer Gerechtigkeit rein im irdisch-physischen Leben denkt, so muss man notwendig auf Widerspruch über Widerspruch stoßen. Man muss sich klar machen, dass ein gemeinsames Erlebnis, das mehrere Menschen in der physischen Welt trifft, für jeden einzelnen von ihnen in den höheren Welten etwas durchaus Verschiedenes bedeuten kann. Natürlich ist auch das Umgekehrte nicht ausgeschlossen, dass sich gemeinsame karmische Verkettungen in gemeinsamen irdischen Erlebnissen zur Wirkung bringen. Nur wer in höheren Welten klar zu sehen vermag, kann im Einzelnen sagen, was vorliegt. Wenn sich die karmischen Verkettungen von 500 Menschen so ausleben, dass diese Menschen bei einem Theaterbrand zugrunde gehen, dann sind unter anderem folgende Fälle möglich. Erstens, es brauchen die karmischen Verkettungen keines einzigen der 500 Menschen mit denen eines anderen der Verunglückten etwas zu tun zu haben. Das gemeinsame Unglück verhält sich dann zu den Karmas der einzelnen Personen, wie sich etwa das Schattenbild von 50 Personen auf einer Wand zu den Gedanken und Empfindungswelten dieser Personen verhält. Vor einer Stunde hatten vielleicht diese 50 Personen nichts Gemeinsames. In einer Stunde werden sie vielleicht wieder nichts Gemeinsames haben. Was sie bei ihrem Zusammentreffen im gemeinsamen Raum erlebt haben, wird für jeden seine besondere Wirkung haben. Ihr Zusammensein aber drückt sich in dem genannten gemeinsamen Schattenbild aus. Wer aber aus diesem Schattenbild irgendetwas schließen wollte für eine Gemeinsamkeit der Personen, würde recht fehlgehen. Zweitens. Es ist möglich, dass das gemeinsame Erlebnis der 500 Personen gar nichts mit deren karmischen Vergangenheit zu tun hat, dass sich aber gerade durch dieses gemeinsame Erlebnis etwas vorbereitet, das sie in der Zukunft karmisch zusammenführt. Vielleicht werden diese 500 Personen in fernen Zeiten zusammen eine gemeinsame Unternehmung ins Werk setzen und durch das Unglück sind sie für höhere Welten zusammengeführt worden. Dem erfahrenen Mystiker ist es durchaus bekannt, dass zum Beispiel Vereine, die sich gegenwärtig bilden, ihren Ursprung den Umstand verdanken, dass die Menschen, die sich zusammentun, in einer fernen Vergangenheit ein gemeinsames Unglück erlebt haben. Drittens, es kann wirklich ein solcher Fall die Wirkung früherer gemeinsamer Verschuldungen der in Betracht kommenden Personen sein. Dabei sind aber noch unzählige andere Möglichkeiten vorhanden. Es können zum Beispiel alle drei angeführten Möglichkeiten miteinander kombiniert sein und so weiter. In der physischen Welt von Zufall sprechen ist gewiss nicht unberechtigt. Und so unbedingt der Satz gilt, es gibt keinen Zufall, wenn man alle Welten in Betracht zieht, so unberechtigt wäre es, das Wort Zufall auszumerzen, wenn bloß von der Verkettung der Dinge in der physischen Welt die Rede ist. Der Zufall in der physischen Welt wird nämlich dadurch herbeigeführt, dass sich in dieser Welt die Dinge im sinnlichen Raum abspielen. Sie müssen insofern sie sich in diesem Raum abspielen, auch den Gesetzen dieses Raumes gehorchen. In diesem Raum aber können äußerlich Dinge zusammentreffen, die zunächst innerlich nichts miteinander zu tun haben. So wenig mein Gesicht wirklich verzerrt ist, weil es sich in einem unebenen Spiegel verzerrt zeigt, so wenig brauchen die Ursachen, die einen Ziegelstein vom Dach fallen lassen, der mich als gerade Vorübergehenden beschädigt, mit meinem Karma, das aus meiner Vergangenheit stammt, etwas zu tun zu haben. Der Fehler, der da gemacht wird, besteht darin, dass viele sich die karmischen Zusammenhänge zu einfach vorstellen. Sie setzen zum Beispiel voraus, wenn diesen Menschen ein Ziegelstein beschädigt hat, so muss er sich diese Beschädigung karmisch verdient haben. Dies ist aber durchaus nicht notwendig. Im Leben eines jeden Menschen treten fortwährend Ereignisse auf, die mit seinem Verdienst oder seiner Schuld in der Vergangenheit durchaus nichts zu tun haben. Solche Ereignisse finden ihren karmischen Ausgleich eben in der Zukunft. Was mir heute unverschuldet zustößt, dafür werde ich in der Zukunft entschädigt. Das eine ist richtig, nichts bleibt ohne karmischen Ausgleich. Ob aber ein Erlebnis des Menschen die Wirkung seiner karmischen Vergangenheit oder die Ursache einer karmischen Zukunft ist, das muss im Einzelnen erst festgestellt werden. Und das kann nicht durch den an die physische Welt gewöhnten Verstand, sondern lediglich durch die okkulte Erfahrung und Beobachtung entschieden werden. Gibt es Geisteskrankheiten? Aus Lucifer Gnosis, Juli 1904, Seite 63. Eine weitere Anfrage lautet: Wie stellt sich die Theosophie zu den Geisteskrankheiten? Die gegenwärtige Wissenschaft leugnet, dass jemand durch eine irrtümliche, verkehrte Gedankenrichtung in Geisteskrankheit verfallen kann. Höchstens könne Anstrengung in Bezug auf geistige Arbeit das Nervensystem und Gehirn krank machen, nicht aber der geistige Inhalt. Gibt das auch die Theosophie zu? Die gegenwärtige medizinische Wissenschaft weiß zwar durchaus nicht Bescheid in Bezug auf die gesetzmäßigen Zusammenhänge in höheren Welten, was aber die angeführte Behauptung derselben betrifft, so liegt ihr durchaus eine Wahrheit zugrunde. Was man Geisteskrankheit nennt und was als solche Erkrankung physischer Organe ist, kann auch nur seinen unmittelbaren Ursprung in physischen Tatsachen haben. Eine verkehrte Empfindung, ein verfehlter Gedanke, habe ihre schädlichen Wirkungen zunächst in höheren Welten und sie können nur mittelbar auf die physische Welt zurückwirken. Wer also nur von den Gesetzen der physischen Welt spricht und andere nicht kennt, würde eben einen Fehler machen, wenn er einen in der angedeuteten Richtung gehenden Einfluss des Geistes auf das Gehirn zugeben wollte. Die gegenwärtige Medizin hat also von ihrem Standpunkt aus ganz recht. In ihrem Sinne können irrsinnige Gedanken nur die Folge eines kranken Gehirns sein, nicht umgekehrt kann ein krankes Gehirn die Folge irrender Gedanken sein. Der Zusammenhang zwischen Gehirn und Gedanke liegt aber nicht in der physischen Welt. Er liegt in einer höheren Welt. Und obwohl das physische Gehirn, welches unser Auge im physischen Raum sieht, nicht direkt beeinflusst werden kann von dem Inhalt des Gedankens, wie ihn der ebenfalls an die physische Welt gebundene Verstand kennt, so besteht doch ein für physische Beobachtung verborgener Zusammenhang zwischen den höheren mentalen Gesetzen, aus denen das Gehirn einerseits die Gedanken dieses Gehirns andererseits stammen. Und wer diesen Zusammenhang sehen kann, für den ist unter gewissen Verhältnissen durchaus der Satz richtig: Der Mensch macht sich selbst durch seine verkehrten Gedanken wahnsinnig, das heißt gehirnkrank. Einen solchen Satz muss man aber erst verstehen, bevor man ihn kritisiert. Unter gegenwärtigen Medizin, natürlich nicht allen Medizinern, fehlen die Mittel, ihn zu verstehen. Man sollte nun als Theosoph in solchen Fällen durchaus duldsam sein. Mit der bloßen Aburteilung über die ärztliche Kunst und ihren Materialismus ist gar nichts getan. Der Theosoph müsste einsehen, warum ihn der heutige Arzt nicht verstehen kann, während er doch durchaus diesen Arzt zu verstehen vermag. Die Seele im Tier und die Seele im Menschen. Aus Lucifer Gnosis, August 1904, Seite 91. Es wird folgende Frage gestellt: Wie hat man sich vom Standpunkt der Ihrer Zeitschrift vertretenen Ansicht das Verhältnis der Tierseele zur Menschenseele vorzustellen? Es ist doch unleugbar, dass vielen Tieren durch Ausbildung geistige Verrichtungen beigebracht werden können, die den menschlichen sehr nahe kommen, wie man das an dem jetzt zu viel besprochenen Pferd des Herrn von Osten sehen kann. Müsste man deshalb konsequenterweise nicht auch bei Tieren eine Wiederverkörperung annehmen? Gewiss soll nicht die Abrede gestellt werden, dass die Tiere Fähigkeiten zeigen, welche den menschlichen Geistesäußerungen gegenübergestellt die Beantwortung der Frage schwierig machen, wo liegt die Grenze zwischen Tier- und Menschenseele? Und der Materialismus hat daher immer seine Berechtigung abgeleitet, den Wesensunterschied zwischen Mensch und Tier ganz zu leugnen und zu behaupten, die Menschenseele sei nur eine vollkommener ausgebildete Tierseele und nur aus dieser entstanden. Wer geistig zu beobachten versteht, wird aber in diesem Punkt nicht irregeführt werden können. Und für den Theosophen haben solche Erscheinungen wie das in der Frage angeführte Pferd weder etwas Überraschendes noch irgendwie Rätselhaftes. Die Tierseele ist eine Gattungsseele. Und was sich im Tierreich wieder verkörpert, ist die Gattung. Der Löwe, den man sieht, wird nicht in derselben Weise wiederkehren wie der Mensch, der zu uns spricht. Was sich von dem Löwen wieder verkörpert, ist die Gattung Löwe, nicht dieses oder jenes Individuum Löwe. Das aber, was sich vom Menschen wieder verkörpert, ist eben dieses Individuum. Deshalb kann auch in Wirklichkeit nur beim Menschen von einer Biografie, das heißt von einer Beschreibung des Individuellen, gesprochen werden. Beim Tier sind wir im Allgemeinen befriedigt, wenn wir die Gattung begreifen und beschreiben. Wer wollte, zum Beispiel in demselben Sinne wie beim Menschen von Vater, Sohn und Enkel beim Löwen drei Biografien schreiben? Alle drei hat man erkannt, wenn man die eine Gattung Löwe erfasst hat. Nun kann gewiss eingewendet werden, dass auch über Tiere etwas Biografisches gesagt werden könne und dass auch ein Hund sich von dem anderen so unterscheide wie ein Mensch von dem anderen. Man mag sagen, ein Hundebesitzer vermag gewiss die Biografie seines Hundes zu schreiben, und wenn man die individuellen Unterschiede der Tiere leugnet, so beruhe dies nur darauf, dass man sie nicht genau kennt. Das alles wird ohne weiteres zugegeben. Aber kann man denn nicht auch von diesem Gesichtspunkt aus die Biografie jedes beliebigen Dinges schreiben? Erinnert man sich denn nicht, dass Kinder in der Schule die Aufgabe gestellt wird, Lebensgeschichte einer Stecknadel? In der Natur gibt es eben überall Übergänge. So kann es ein Tier so weit bis zu individuellen Eigenschaften bringen, dass diese sich wie eine auffällige Schattierung seines Gattungscharakters darstellen. Und umgekehrt kann ein Mensch so wenig Individuelles an sich haben, dass uns alles bei ihm gattungsmäßig erscheint. Dass man sich durch solche Dinge nicht in Bezug auf das Wesentliche beirren lässt, worauf es ankommt, dafür muss eben die Schulung der geistigen Beobachtungen so getragen. Die ersten Bücher, die durch den Buchdruck hergestellt worden sind, sind denjenigen, die vor und auch noch nach Erfindung der Buchdruckerkunst durch kunstmäßiges Abschreiben hergestellt worden sind, ähnlich gewesen. Wollte daraus jemand auf die Wesensgleichheit von Abschreiben und Buchdruck schließen? Wenn ein Tier zur Verrichtung von Dingen abgerichtet wird, die denen des Menschen ähnlich sind, so darf daraus niemand schließen, dass im Inneren dieses Tieres dasselbe wohne wie im Inneren des Menschen. Er müsste sonst auch schließen, dass in dem Uhrwerk, das die Zeit anzeigt, ein kleiner Kobold sitze, der die Zeiger vorwärts bewegt, oder in dem Automaten, in den er 10 Pfennige wirft und der ihm dafür eine Schokoladetafel gibt. Es kommt darauf an, wo der Geist ist, der einer Sache zugrunde liegt. Der Geist der Uhr muss in dem Uhrmacher gesucht werden. Etwas weniger einfach ist die Sache, wenn von dem Geist des Tieres gesprochen wird. Das Tier ist weder eine vollkommene Maschine, noch ist es ein unvollkommener Mensch. Es liegt in seiner Wesenheit zwischen beiden. Es ist eigentlich der Geist des Uhrmachers oder vielmehr des Uhrenerfinders, der mir durch die Uhrenvorrichtung die Zeit zeigt. Und ebenso ist es der Geist des Abrichters, der durch ein abgerichtetes Tier zu mir spricht. Nur liegt beim Tier die Verführung näher, die geistigen Verrichtungen dem Wesen selbst zuzuschreiben als bei der Uhr. Der Zusammenhang ist im ersteren Fall verbogener. Nun soll nach diesen verstandesmäßigen Erläuterungen der Sachverhalt im Sinne der Theosophie hierher gesetzt werden. Im Tier offenbart sich Geist, Seele und Leib. Von diesen drei Prinzipien finden aber nur Seele und Leib ihren Ausdruck in der physischen Welt. Der Geist wirkt von einer höheren Welt herein in die Tierwelt. Beim Menschen drücken sich alle drei Prinzipien in der physischen Welt aus. Deshalb darf man bei den Verrichtungen des Tieres auch nicht sagen, dass sie nicht aus dem Geist stammen. Wenn der Biber seinen kunstvollen Bau verfertigt, so ist es der Geist, der das von einer höheren Welt aus bewirkt. Wenn der Mensch baut, so tut das der Geist in ihm. Dressiert nun der Mensch ein Tier, so wirkt sein Geist auf den nicht-individuellen Geist des Tieres, und dieser bedient sich der Organe des Tieres zur Ausführung des Bewirkten. Deshalb ist es so unrichtig, wenn man sagt, das Tier, das heißt ein betreffendes tierisches Individuum, rechne und so weiter, wie wenn man sagte, meine Hand nimmt den Löffel, statt ich nehme den Löffel. Wer allerdings nur materielle Tatsachen gelten lässt, für den hat all das überhaupt keinen Sinn. Und ihm bleibt nichts anderes übrig, als zuerst über manche geistige Äußerungen eines Tieres zu staunen und dann den Geist des Tieres dem menschlichen so ähnlich wie möglich zu denken.